Moin Moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des MTV Game One Plauschangriffes. Ist es noch MTV? Ist noch, ja. Egal. Nee, du musst neu anfangen. Wir werden auch noch auf MTV ausgestrahlt. Ja, noch ein bis zwei Stunden am Tag. Ja, ich hoffe, der Podcast wird so lange dann ausgestrahlt. Ich bin der Gregor. Ich bin der Daniel. Ich bin der Christian. Ja, und wir sitzen heute zusammen, weil... Endlich sitzen wir heute wieder zusammen. Ja, vor allem in der dunkelsten, hintersten Ecke unseres Studios. Aber auch nur, weil wir uns schämen, weil das Thema uns jetzt hierher getrieben hat. Ja, wer sich daran erinnern kann, das letzte Mal genau in dieser Dreierrunde saßen wir zusammen und wir haben uns endlich dazu entschlossen, Erfolg jetzt! Endlich! All unser Till Schweiger Podcast. Jawohl, ja. Es ist soweit. Ich wurde eigentlich mit einem anderen Versprechen hier hingelockt, aber okay, ich bin bereit. Ja, als Leiter des Till Schweiger Fan e.V. Clubs. Bei dir reicht, dass man dir auch einfach ein paar Bonbons verspricht und schon steigst du in jeden Van dann mit ein. Da bin ich dabei. Till Schweiger ist quasi mein Wir haben dir ein Gaming-Thema. Hat einer von euch denn jetzt inzwischen mal Schutzengel gesehen? Nee. Natürlich nicht. Ich habe Tom Cruise geguckt die ganze Zeit. Ja. Aber gerade deswegen bin ich bereit für diesen Podcast. Ja, ey, ich habe gelesen, er ist zum Hindukusch irgendwie gereist, um Schutzengel quasi dort vor den Soldaten zu zeigen. Als Werbemaßnahme. Damit er direkt erschossen wird. Beim letzten Mal dachte ich, dass es nach 2 Minuten vorbei ist, deshalb müssen wir es jetzt auch wirklich ein bisschen forcieren. Nur mal kurz. Was ist das denn für eine Werbemaßnahme? Du fährst dahin, die Typen vermissen ihre Familie und du zeigst denen Schutzengel. Was ist das denn, bitteschön? Naja, die Zeit ist... Ich würde doch nicht vor 3000... Damit sehen sie, dass ihre Ausbildung nicht umsonst gewesen ist. Weiß ich nicht. Das finde ich jetzt... Nee, finde ich... Dein Opfer war nicht umsonst. Ja, sie sehen, dass ihr Einsatz da unten... Weißt du, man hat an sie gedacht. Ich wollte schon von Till Schweiger hat an sie gedacht. Till Schweiger denkt an unsere deutschen Soldaten. Wahrscheinlich hat er nur so ein Video geschickt. Hey, leider kann ich nicht bei euch sein. Ich sitze nämlich gerade in meiner Villa hier in Schmick und lass mir die Füße massieren. Ja, aber schaut euch mit so viel Trubel da unten. Ja, aber ihr habt echt eine Bombenstimmung. Eine schlechte DVD-Kopie meines Films, bitte. Ja. Hier vom Screen. Und zieht es nicht aus dem Netz. Ja, da unten, falls ihr da mit eurer 650K-Leitung überhaupt Kontakt zu eurer Familie halten könnt. Um eure Kinder zu sehen und eure Frauen. Apropos Till Krieg Schweiger. Und Verderben. Ah, stimmt, da wären wir ja beim Thema. Da wären wir beim Thema. Nein, Till Schweiger muss tatsächlich noch einmal kurz auf die Ersatzbank. Er wird natürlich irgendwann mal kommen im Jahr. Er wird eingewechselt, definitiv. 2000 irgendwann wird er eingewechselt. Aber heute sind wir zusammengekommen. Daniel, du bist ja gerade sehr intensiv in die Produktion eingespannt gewesen des TV-Beitrages dazu. Und intensiv ist gar kein Ausdruck. Ich habe mich quasi zum Method Actor gemacht, um einen etwas anderen Beitrag auf die Beine zu stellen und habe mich in einen Wahn begeben, den ich eigentlich so nicht so schnell wieder erleben möchte. Ja, also du erzähl doch nicht, du hast es doch genossen, mit jeder Phase des Körpers dafür bezahlt zu werden, rumzunerden. Du willst in die Annalen eingehen des Angry German Computer Kids und als jetzt bist du der Call of Duty-Süchtige. Ja, ich bin wahrscheinlich der COD-Junkie. Ja. Ich will Angry German spielen, bei dir ist es dann, ich will Call of Duty spielen. Gib mir Hardcore Hauptquartier. Lade endlich, du Scheißspiel. F5, wie oft soll ich denn F5 drücken? Ich habe keine F5 an meinem Xbox-Pad. Ich habe den Beitrag noch nicht gesehen, deshalb ich erwarte solche Szenen dann dort drin. Ja, das erwarte ich aber tatsächlich auch. Da werden einige von diesen Szenen drin sein, ja, aber nicht so wirklich viele. Ja. Es geht mehr um einen umfassenden Blick auf die Sucht und den Wahn. Ja. Da werden wir aber gleich noch dann im Detail drauf zu sprechen kommen. Ja. Call of Duty Black Ops 2, kürzlich rausgekommen und natürlich auch zur Ausstrahlung dieses Podcasts dann auch groß gefeatured gewesen in der Sendung und wir haben auch schon einiges darüber produziert, aber wir hatten tatsächlich, ich benutze das Wort ein einziges Mal in diesem Podcast jetzt. Till Schweiger. Nicht eingeladen. Wir hatten noch keinen Podcast zu Call of Duty gemacht. Ist komisch. Also es gibt ja kein erfolgreicheres Franchise oder keine erfolgreichere Marke als Call of Duty. Ja, also mir war das in der Recherche zu diesem Podcast vorher noch nicht so direkt bewusst gewesen, weil Call of Duty ist ja mittlerweile sehr allgegenwärtig, selbst Leuten, die nicht viel mit Gaming am Hut zu haben. Die Serie ist relativ jung, die ist noch nicht mal 10 Jahre alt gewesen. Also das Ding ist irgendwann mal da gewesen, auf einmal dreht sich alles rund um Call of Duty. Aber ist 10 Jahre relativ jung? Also ich meine, was hast du als Maßstab darüber? Also das ist, oder beziehungsweise was ist, ich meine klar, wir haben Super Mario oder sowas, das will ich jetzt nicht irgendwie als Vergleich ranziehen, aber, oder was jetzt vielleicht älter ist. Oder? Ja, aber der, also rein wenn du jetzt an Shooter oder sowas dann denkst, wenn du an die ganzen klassischen von wegen Half-Life, kam ja, okay. 98 raus, mittlerweile können wir ja auch Doom nennen, Doom kam 93, 94 raus, Medal of Honor war auch 96, 97 auf der PlayStation 1, also so, das sind eigentlich die alteingesessenen Serien. Unreal Tournament, aber, ja, okay. Ohne da qualitativ drüber was zu sagen. Aber haben die auch den gleichen Output gehabt wie ein Call of Duty? Das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Medal of Honor schon, aber das ist ein bisschen mehr die Tatsache, dass EA einfach nicht die Zeichen der Zeit erkennt und da es mal ruhig sein lässt und immer wieder mal versucht, eins durchzuquetschen. Was war das aktuelle? Warfighter? Warfighter, ja. Ja, ich dachte, was ich nicht gespielt habe, weil alle möglichen Leute gesagt haben, dass es so schlecht sein soll. Also es ist nicht so schlecht, wie die meisten tun, aber es ist auch nicht so gut, wie es hätte sein können. Ja, okay. Aber das ähnlich war ja bei dem Vorgänger. Um meine Wertung da. aber das war bei dem Vorgänger doch eh nicht schon so. Ja, aber oder? Da war es schlechter, als viele vermutet haben und weitaus schlechter, als es hätte sein können. Okay. Also, wie du schon gesagt hast, es gibt halt irgendwie bei jedem Spiel, beziehungsweise du hast es nicht gesagt, du würdest es aber wahrscheinlich ich sagen. Ich hätte es gleich gesagt, ja. Jede Generation hat irgendwie so den Ausnahmeshooter, über den jeder redet. Und damals in den 90ern war es irgendwie Doom, was jeder, wo jeder drüber geredet hat. Oder halt auch das Schloss Wolfenstein war auch immer irgendwie groß beim Reden. Und Ende der 90er kam halt Half-Life, worüber jeder geredet hat, mit Counter-Strike und Co. Mhm. Und als Call of Duty dann irgendwann kam, hat man es eigentlich gar nicht so richtig wahrgenommen in meinen Augen. Also es war halt da, ja, aber es irgendwie hat jeder noch Half-Life gespielt oder Counter-Strike und Anfang auch noch Unreal Tournament, die Serie halt. Und das hat sich halt mit Teil 4 komplett gewandelt. Komplett, ja. Da gebe ich dir auch recht. Also für mich ist Call of Duty, gerade diese Weltkriegsgeschichten von Call of Duty von der Reihe, waren für mich auch unter ferner Liefen. Das war für mich einer von vielen, weil ich halt auch schon Medal of Honor auf der, war das PlayStation 1? Oder Medal of Honor war auf der PlayStation 1, ja. Das war ja brillant damals. Wollen Sie meine Handgranate? Ja, oder auch, wo du die deine Ausweise immer vorzeigen musstest im Zug, wo du den Leuten quasi einen Ausweis klauen musstest, damit du sagen konntest, ich bin Deutscher. Ich bin ein Deutscher. Ja, man kann die Shooter-Kultur heutzutage nicht eben mit der um die Jahrtausendwende dort vergleichen. Ich muss auch sagen, auch wenn ich natürlich per se nicht der Ego-Shooter und PC-Spieler damals gewesen bin. Ich war ja lange Jahre Administrator im Internetcafé. Du und nicht? Unglaublich, man glaubt es kaum. Aber um die Jahrtausendwende habe ich tatsächlich auch ein bisschen gespielt. Scheiße, jetzt habe ich es zweimal gesagt. habe ich auch gespielt und zwar eben... Ohne da zu sagen, ob sie mir Spaß gemacht haben, das Unreal Tournament habe ich gespielt und Red Faction 1 habe ich gespielt. Das gab es ja auch noch. Red Faction gab es auch noch. Ja, aber nicht sagen, ob es gut ist. Braucht man ja nicht drüber reden. Braucht man nicht drüber reden, ja. Ach, war der erste. Aber fernab davon. Ist der erste so ein böses Spiel? Ja. Fernab davon, wenn es jetzt 2003 kam, 2002, ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt, ich wusste es nicht mehr genau, hat ja die Battlefield-Serie quasi ihren Ursprung gehabt und der erste Teil hat ja auch komplett alles weggebombt auf dem PC. Ja. Und bei Battlefield ist auch so eine Serie. Man nimmt es eigentlich gar nicht wahr, weil es ja jetzt erst im Prinzip Battlefield 3 heißt. Ja, aber es kam trotzdem fast jedes Jahr auch irgendwas von Battlefield. Also es gab ja auch Battlefield Heroes und halt diese ganzen 1942 und dann 2047? 2192? 2142 war es. 42. Und ja. Und so weiter und so fort. Also die gab es ja auch. Ja. Und als Marke ist es ja auch quasi. Man muss aber da auch sagen, also Battlefield war das zum Beispiel, was bei mir im Internetcafé dann richtig eingeschlagen hat. Aber Battlefield war für mich auch von jeher immer der PC-Shooter irgendwie. Das war so, weil ich war nie der große PC-Spieler und ich wusste aber, alle meine Kumpels, die spielen das halt am PC irgendwie. Also die Shooter-Kultur natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, speziell wenn du das mit der heutigen dann vergleichst, um die Jahrtausendwende, wie es schon in den 90ern gewesen ist, hat Shooter eigentlich in guter Qualität im Multiplayer vor allem nur auf dem PC stattgefunden. Ja. Halo 1 gab es natürlich zu der Zeit, wo Call of Duty 1 rausgekommen ist, schon und da auch im Multiplayer-mäßig am Anbandeln, aber diese Explosion, die du heutzutage hast, dass alle, wenn sie Ego-Shooter spielen, an der Xbox, an der PS3, online und sowas, das machen, das war eigentlich früher dann lokal schön auf den LANs, in den Internetcafés da bei mir, das waren dann die PC-Sachen. Da gab es eben Battlefield, da gab es Enemy Territory, wurde ohne Ende gespielt, Counter-Strike ist ein ultra evergreen gewesen, ja. Also CS 1.6 läuft immer noch, also ich meine immer noch, ne? Selbst wo dann x-fach dann Fortsetzungen da gewesen sind und speziell in diesem Umfeld, wo Call of Duty 1 rausgekommen ist Ende 2003, dann hierzulande, ich hatte es wirklich nicht wirklich direkt auf dem Schirm, eben weil es wirklich sich angefühlt hat wie einer dieser weiteren Zweiter Weltkriegs-Shooter. Weil das war damals, was heute eben die moderne Kriegsführung ist, war damals die Landung in der Normandie. Ja. Ja, du konntest da, glaube ich, irgendwo in den Spieleladen gehen, Regal gucken, hattest du 20 Spiele, wo du in der Normandie gelandet bist. Zweiter ja, Weltkrieg. Also es gab ja auch dann einfach diese super Triple-A-Sachen wie ein Medal of Honor, mhm. die das Ganze ja so perfektioniert haben, dass du damals eh gedacht hast, du brauchst im Prinzip nichts anderes mehr. Also du warst eh schon übersättigt mit dem Thema und damals gab es ja im Prinzip nur zwei Ecken. Es gab einmal diese Sci-Fi-Sachen, so ein bisschen wie dieses Unreal Tournament halt. Oder Unreal Tournament 2003, blablabla. Und dann gab's halt Zweiter Weltkrieg. Und dazwischen bewegte sich auch nicht viel. Also es gab halt nicht leider so eine große moderne Kriegsführung, das halt mit Teil 4 dann kam. Und bei mir ist es so, dass Call of Duty, ich habe 1, 2, 3 habe ich nicht wirklich wahrgenommen. Und 4 hat mich halt komplett weggebombt. Und ich weiß auch nicht, wie du jetzt den Podcast, ob wir 1, 2, 3 chronologisch angehen wollen oder ob wir ich würde zumindest, weil, wie du es angesprochen hast, natürlich eigentlich müssten wir auch theoretisch bei dem Vierer anfangen, weil das wirklich die Explosion von Call of Duty ist, aber ich würde die ersten drei gerne kurz zumindest dann abhandeln, um zu sehen, wie wir dort hingekommen sind. Dadurch, dass das Call of Duty eben als so fast schon ein Allerwelts Zweiter Weltkriegs-Shooter angefangen hat, im Jahr 2003 eben, und damals eigentlich jetzt noch nicht so im Mittelpunkt stand, wie er hier steht, finde ich es spannend zu sehen, wie es daraus, aus diesen Wurzeln, so langsam sich abgeleitet hat, das, was wir heute haben, ne? Das erfolgreichste Entertainment-Produkt überhaupt. Na, ich glaube, das ist das ja eher, was Activision im Moment ja schön dann propagiert. Black Ops 2 war jetzt wieder neue Rekorde gebrochen. Erster Tag 500 Millionen Dollar eingespielt oder sowas, mehr als jeder Kinofilm. Ja, und daher zu kommen aus einer Serie, die eigentlich genauso gut hätte im Dickicht der ganzen Zweiter Weltkriegsstudie damals verschwinden können, das finde ich recht spannend. Vor allem im Nachhinein, man hat dem Spiel halt trotzdem Unrecht getan. Weil als ich dann Call of Duty 4 gespielt habe, habe ich mich halt auch interessiert, woher die Serie dann kam. Ich war damals bei der PC Action angestellt und da war es so, dass ich Call of Duty 4 nicht getestet habe. Also ich war nicht dafür vorgesehen, um den Test zu schreiben. Ich sollte halt eine zweite Meinung nur schreiben. Und habe mir gedacht, okay, spielst du mal kurz rein. Und ich bin tatsächlich nicht vor 7 Uhr morgens wieder ins Bett gekommen. Und ich hab irgendwie 11 Stunden mit Multiplayer, Singleplayer, allem irgendwie rumgenördet und ich kam einfach nicht mehr ins Bett und danach wusste ich dann, du musst 3, 2 und 1 auch spielen und 3 und 2 gab es dann ja auch für die Xbox 360, also da war der Weg nicht so schwer. Und 1 später ja tatsächlich. Und 1 später auch noch als Call of Duty Classic, genau. Ja. Und den habe ich aber damals noch auf dem PC dann einmal gespielt und selbst die Teile waren qualitativ wirklich gut. Also du hast alles, was quasi Call of Duty ausmacht, hattest du damals schon, nur halt in einer etwas kleineren Form. Also nicht so ein Ultra-Bombast, aber du hattest diese ganzen geskripteten Sequenzen. Du hattest die Dialoge, die halt nicht sonderlich smart sind, ja, die aber eben dienlich sind und so weiter und so fort. Und du hattest vor allem auch einen Multiplayer-Modus, der, ich glaube, mich damals auch geflasht hätte. So halbwegs. Also es gibt ein paar Modi, die ich angespielt habe, die ich mir jetzt noch wünschen würde, dass es sie noch gibt. Ich glaube, die Mischung hat es vielleicht dann auch ausgemacht, wenn wir jetzt über Battlefield gesprochen haben. Bis jetzt Battlefield 3 gekommen ist, ist Battlefield eigentlich nur eine reine Multiplayer-Serie gewesen. Und das, die Company-Teile waren halt ganz gut. Der erste Teil war super im Singleplayer. Der zweite Teil war Rotze, so gut, ähnlich wie es halt auch. Also ich meine, Black Company sage ich schon. Bad Company sehe ich für mich ein bisschen mehr so als Spin-off dort, wenn man die Hauptteile der Serie macht, da war meist entweder bei Battlefield, dass du dann Multiplayer gespielt hast, oder wenn du Spiele hattest, die Single und Multiplayer hatten, waren die sehr auf Multiplayer mehr geeicht, okay. Dass der Singleplayer dann mehr so ein After the Fact, haben wir auch dabei, damit ihr nochmal ein paar Stunden extra spielen könnt. Und ich glaube, Call of Duty ist ja von unterschiedlichen Leuten wird's geliebt. Auch Leute, die keinen Multiplayer mögen, können sich trotzdem sehr in diese Singleplayer-Kampagne verbeißen. Was an Bombast und Inszenierung und alles da dort abgeht, das, denke ich mal, hat ja auch seine Wurzeln bestimmt schon mit den ersten drei Teilen dann angefangen dort. Also ich muss sagen, bei mir war das irgendwie so, ich glaube, unser lieber guter Freund von Activision, Herr Christian B., hatte sich bei uns angekündigt, um Modern Warfare das erste vorzustellen. Und ich kannte Call of Duty bis zu dem Zeitpunkt nur als Weltkriegsshooter. Und da war es dann bei mir auch so, dass ich dann nochmal ganz schnell versucht habe, irgendwie 2 und 3, die hatte ich mir von den Kollegen damals von der Bravo Screen Fun geliehen, die hatte die irgendwie noch. Und Good girl. Ja, nicht wir wundern, wir haben hier einen Hund englischsprachigen dabei. Hund. Ja, wir haben einen englischsprachigen Hund, falls es mal irgendwann zu nachher sein, genau seinen Kommentar abgeben zu Call of Duty Black Ops. Genau. Das ist hier eine von der Hundestaffel quasi. Ich wollte gerade sagen, spätestens wenn wir zu den Belohnungen kommen, müssen wir eh über Hunde reden. Also hier, Hundekuchen-Achievements. Ja, du wärst ein super Achievement. Du wärst eine richtig schöne Killstreak, ja genau. Also du hast die von der Screenfun sozusagen dir dann entliehen. Damit entliehen du da mal rein und hab sie dann kannst. Wirklich in Windeseile durchgespielt so, ja. Und war, muss ich sagen, ich habe den Multiplayer nicht angerührt, weil ich hatte immer Angst vor Multiplayer. Mir war das irgendwie... Ich weiß nicht, ich bin da, glaube ich, am Anfang eher so der Wolf gewesen, der auch immer nur Singleplayer zockt. Ja, es ist beängstigend, da in eine formierte Community reinzukommen, ja, da wird dir sofort dann die Birne weggeschossen. Genau. Vor allem, wenn das Spiel halt drei Jahre draußen ist, dann hast du nur noch Hardcore-Spieler da. Also du hast nicht mehr diese normalen Leute, mit denen du auch mal spielen kannst. Und das Einzige, was ich so im Kollektiv Quake. Irgendwie, wo man sich im Kollektiv Headshots gegeben hat, das, was ich wirklich exzessiv gespielt habe, das war GoldenEye. Ja, und ansonsten hatte ich mit Multiplayer-Spielern nie so wirklich viel zu tun, ne? Weil ich ja wirklich, wie du sagst, ich hatte halt auch Angst vor dieser, in eine Community oder in irgendwas einzusteigen, wo ich der absolute Anfänger bin und erstmal nur auf die Fresse kriege. Lol, Noob. Ja, genau. Ist ja wie in der Redaktion hier. Ja. Der Test steht noch aus. Aber hier hast du es ja auch verdient, dann die Schläge. Ja, gut, hier. Hier bin ich ja nichts anderes gewohnt. Aber damals, sag mal, als du sie dann nachgeholt hast, da waren die Spiele doch trotzdem sowohl technisch, also wenn du dich zurückversetzt in die Zeit, wo sie denn gekommen wären, waren sie doch technisch trotzdem auf der Höhe der Zeit und sie wären richtig, richtig interessant gewesen. Also ich fand, ich muss sagen, ich war absolut beeindruckt. Ich habe, wie gesagt, mir war eigentlich so nach Medal of Honor, dann gab es nochmal irgendwie von so ein ganz billiges, auch so ein billiger Shooter, wo du auch mit so einer Einheit irgendwie hinter den deutschen Linien irgendwie rumgeeiert bist. Auf irgendwas, der Xbox? Oder? Auf der Xbox, ja. Das war so, ich weiß nicht mehr, was gab es denn noch für so Kleinanbieter? Irgendwie auch irgendwas mit Hour of Victory oder so, kann es sein? Das kann durchaus sein. Also da gab's Turning Points. Turning Point war ja bei dieses Fantasy-Ding, wo die Fantasy. Nazis da in die Gegenwart eindringen. Aber Lika, das war ein schwarz-rotes Cover. Genau, und das spielte dann, ich weiß noch, ich kenne eine Mission, da musste man mit so einer Gondel auf so eine Bergstation hocheiern, um da quasi die Station zu infiltrieren. Da hast du aus der Gondel gesnipert oder irgendwie so. Hour of Victory oder so, wer hat Stranglehold rausgebracht? Stranglehold war Warner? Nein. Nee, nicht Warner. Ich überlege gerade, ich weiß es jetzt gerade nicht. Weil das weiß ich noch, die Jungs haben mir nämlich damals so einen richtig geilen Stahlhelm als Promo-Gimmick irgendwie mitgeschickt. Bei Stranglehold war es dann der Hammer. Ja, also ich weiß, das war die gleiche Agentur, die das betreut hat. Aber egal, tut nichts zur Sache. Ich war halt, wie gesagt, ich kannte einige Weltkriegsshooter und es hat mich nicht mehr so angeturnt, weil ich von jeher eigentlich auch immer schon an einem Vietnam... Midway. Und das Spiel war von Enfusion Interactive. 2007 kam es raus. Unreal Engine 3 war es übrigens auch. Und heißt es Hour of Victory? Hour of Victory hieß es, ja. Okay. Ja, so Dinge habe ich halt immer mal wieder gespielt und war halt dementsprechend abgeturnt von irgendwie Weltkriegsgeschichten so. Battlefield, ich hatte keinen PC, das war mir irgendwie... Ja, genau, wunderbar, genau das Spiel. Ich hatte keinen PC, also war für mich also da auch die Geschichte etwas uninteressant so. Mhm. Aber ich habe dann Call of Duty 2 gespielt, eingelegt und dachte mir, Alter, weil es fängt ja eigentlich auch schon relativ früh mit der Normandie-Schlacht an, also mit dem D-Day, mit dem Omaha Beach. Es sind etliche Spiele, benutzen dann sowas wie die Landung in der Normandie als Einstiegspunkt, auch genau, jetzt hier genau. ein nicht weiter benanntes Zweiter Weltkriegs-Nazi-Spiel da zu nennen, hat genauso das gleiche Opening. Ja, ich meine, wie gesagt, es ist ja nun mal ein althergenommenes Thema irgendwie, oder beziehungsweise ein Motiv. Saving Private Ryan mit Bombast. Ja, wenn es mal halt der Realität entsprechen würde, was Spielberg da gemacht hat. Anderer Podcast. Ja, aber Teil 1 war dann ja auch irgendwie eher dieses Dual Enemy at the Gates. Also da hast du ja viele Anleihen gehabt. Ja gut, das hast du dann bei World at War ja auch noch gehabt. Genau, das hattest du bei World at War auch. Und während Medal of Honor halt diesen Saving Private Ryan irgendwie so ein bisschen... ins gleiche Fahrwasser fiel. Und, mit so einer Rettungsmission oder was? Bitte? Meinst du jetzt anhand einer Rettungsmission oder? Ja, nicht nur anhand von Rettungsmissionen, sondern generell, was halt irgendwie die Inszenierung anging. Ja. Und ich habe dich jetzt böse unterbrochen, was man ja in unserer kleinen Gesprächen im Grunde gar nicht macht. Aber 1, 2 und 3, gab es da Sachen, die dir irgendwie im Gedächtnis geblieben sind? Ja. Also wie gesagt, diese Schlacht an der Normandie, die werde ich nicht vergessen. Also das war wirklich eine, ey, das mag jetzt dumm und profan oder oh, was hat der für Magic Moments erlebt, irgendwie Geschichte sein. Aber diese Szene aus Call of Duty 2, wie man das erste Mal diesen Strand da entlang rennt und überall bummelst irgendwie und du es wird nur um dich rumgeschossen und Leute fallen irgendwie weg, die Granaten splittern irgendwie rein und was weiß ich. Das war für mich damals, wo ich gedacht habe, Alter, boah, jetzt kriegst du es aber hier gerade richtig besorgt. Also es war so ein Bombardement der Reize, ja. Also ja. Das sah gut aus. Es hat sich, überall waren Geräusche, es hat geballert ohne Ende, ja, du hattest Krach von allen Seiten irgendwie. Und die Stresssituation, fand ich, wurde dir richtig schön irgendwie vermittelt. Also auf Videospielebene, ja. Mhm. Also hattest du da wirklich, ich habe gemerkt, oh scheiß, ey, komm, ich muss schnell da in diesen scheiß Graben rein, um da durchzulaufen und möglichst weg von diesem scheiß Strand hier, dass ich jetzt nicht irgendwie zum Zielfutter hier gemacht werde. Ja. Und das fand ich, das war geil. Also ich mochte das, also ich mochte diesen ganzen Stress, den die da in dem Moment regenerieren und auch das Effektfeuerwerk, was sie dann da ablassen und halt auch dann die Sinneseindrücke, die du dadurch mitnimmst, so, ja. Ja. Mhm. Und das ist eine Szene, die ich fast in allen Call of Duty Spielen nicht mehr so erlebt habe, wie damals zu dem ersten Mal, als ich den zweiten Teil gespielt habe. Vielleicht aber auch, weil du überfressen bist an Material dann, also weil das, du sowas schon gesehen hast. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber fernab davon, sowohl Medal of Honor als auch Call of Duty, ich meine die Landungsnummern, die ist natürlich auch ein sehr, sehr, was heißt einfaches, aber ein sehr, sehr dankbares Thema. Also im Prinzip hast du zwei Seiten, du hast eine Offensive und eine Defensive und musst das einfach irgendwie nur auffüllen, das Schlachtfeld. Weißt du, was ich meine? Ist jetzt nicht immer einfach, ist auch oftmals in der Spielgeschichte daneben gegangen, aber die beiden Spiele machen es beide auf ihre Art sehr, sehr geil. Ja. Und ich glaube auch, also wer jetzt nicht die Chance hat, das Spiel zu spielen, weil er keine Xbox hat oder keinen PC, sollte sich das auf jeden Fall mal bei YouTube anschauen, wie gut das gelöst war und sich auch in die Zeit versetzen von damals. Also weil wir jetzt auch, wir sind jetzt von Call of Duty sehr, sehr viel einfach auch gewohnt und es passierte jetzt immer weitaus mehr und mehr und mehr und wenn wir später zu Black Ops 2 kommen, kann man auch nochmal darüber reden, warum es jetzt langsam einen nicht mehr so flasht. Aber damals war es halt neu. Ja, wie gesagt, ich hatte keine Erfahrung damit und das hat mich schon echt gut mitgerissen. Ich glaube, es ist dann auch tatsächlich wirklich viermal interessant zu sehen, wo diese Wurzeln dann hergekommen sind, wie ja wirklich dann Proto-Call of Duty, Proto-Modern Warfare, wo dieser Grundstein eben dort gelegt wurde. Und ich glaube, eine Sache, die zusätzlich dazu kommt, ist, Call of Duty 2 war ja auch ein sehr, sehr früher Xbox 360 Starttitel. Gab es ja damals nicht nur für die 360, auch für die alte Xbox. Und also war so in dem Zeitraum der Titel gekommen. Und ich glaube, das war so in Ermangelung anderer guter Konsolenshooter, weil hier Half-Life Halo 2 war ein Jährchen vorher auf der Xbox rausgekommen, 2004. Halo 3 hat sich noch dann weiter angesteckt. Perfect Dark Zero wollte keiner spielen. Es ist, glaube ich, ein Shooter gewesen, der richtig so in die Bresche gesprungen ist. Das war das GoldenEye-Nachfolgeding? Dark Zero oder was? Nee, Perfect Dark war der GoldenEye-Nachfolger und Perfect Dark Zero war sozusagen Teil 3, der von Rare als Start-Ego-Shooter auf der Xbox 360 gemacht wurde. Ein ganz, ganz schrecklich, ja doch, eigentlich wirklich besonders gutes Spiel. Da hatten wir mal die Top 5 draus gemacht, ne? Da hatten wir mal Szenen von genommen. Von wegen enttäuschende Starttitel oder alles. Ja gut, als Starttitel war enttäuscht, aber... Ja, also man hat viel mehr erwartet damals, aber da haben Fabian und ich uns auch im Launchcast schon ordentlich drüber ausgelassen. Perfect Dark Zero war so eine ziemliche Enttäuschung gegenüber der Erwartungshaltung, die du dort hattest und wenn du dann eben relativ zeitnah mit Call of Duty 2 einen guten Konsolenshooter hast, ne? Glaube ich, hat er auch ja den Geschmack bei den Leuten dann geweckt, also in der Recherche hier Call of Duty 3, das ja danach, ich glaube Anfang 2007 oder so dann rausgekommen ist, ist so ziemlich das einzige Call of Duty, von denen es keine PC-Version gibt. Na, das war ein konsolenexklusiver Shooter, während die anderen wirklich plattformübergreifend gemacht wurden. Aber ist es der, sag ich mal, Weltkriegs-Call of Duty-Titel, der fast noch mit immer wieder nochmal rausgeholt wird? Ich sehe immer noch Leute, die das online spielen. Den Dreier? Ja, den Dreier. Also irgendwo muss man dann, oder wir müssen zumindest für uns dann mal finden, wo dieser lange Jahre... Die, 2006 kam er auch. 2006 kam er, Ende 2006, ne? November, eigentlich immer November oder Dezember. Also so wie, es hat sich nichts verändert. Nee, ne? Gar nicht. Aber, seit 9 Jahren jedes Jahr. Aber eine Sache, die sehr, sehr interessant ist, der Unterschied zwischen dem US-Release und dem Europa- oder Deutschland-Release, der wurde immer enger. Also am Anfang waren irgendwie 2 Wochen dazwischen und jetzt kommt es immer weltweit am gleichen Tag, was natürlich auch mit Marketing zu tun hat, aber ich wollte dich jetzt nicht das unterbrechen. Das ist der Call of D-Day, dann, wo das dann dementsprechend rauskommt. Warte, wo wollte ich nochmal darauf hinaus? Achso, also die ersten beiden Call of Duties von Infinity Ward gemacht, Call of Duty 1 auch das erste Infinity Ward Spiel und irgendwo muss es ja angefangen haben, ich glaube heutzutage ist ja, das gilt das ja nicht mehr ganz so, aber dann es hieß ja eine Zeit lang, ja Infinity Ward macht die guten Call of Duties und Treyarch macht die schlechten. Und dann das erste, was Treyarch gemacht hat, das Entwicklerstudio, war Call of Duty 3. Und ich kann es natürlich nicht beurteilen, weil ich die beiden jetzt nicht gespielt habe, aber irgendwo muss das natürlich hergekommen sein, dass dieser Tenor galt. Ja, also das darf ich kurz, bevor du wahrscheinlich die wesentlich fachlich kompetente Ausführung bringst. Ich kann es jetzt von meiner Warte aus sagen, ich habe das 2er gespielt, ich war geflasht Und dann spiele ich das, und wirklich unmittelbar danach habe ich den Dreier gespielt, weil ich wollte ja eigentlich möglichst alles abhandeln, bevor ich Modern Warfare beginne. Und mein erster Eindruck war eigentlich, okay, es ist eigentlich genau das Gleiche. Sieht irgendwie ein bisschen vom Look her anders aus und es ist nicht mehr ganz so, weiß ich nicht, irgendwie war es nicht so interessant mehr irgendwie. Ja. Also ich fand, das war eigentlich schon fast ein sehr, ja, wenn ich meine Erinnerung jetzt irgendwie in meine Erinnerung krame, ist es eigentlich für mich nur eher so ein Abklatsch gewesen, beziehungsweise einfach nur 2.0 oder 2.1 anstatt Call of Duty 3. Vielleicht so. Dann gemerkt, dass da eben nicht das Team vorher mit der gleichen Vision dran saß, sondern ein Team oder zumindest dann der Grundtenor des Spiels gewesen ist, wir wollen das Erlebnis replizieren, ja. Nur jetzt brauchen wir eben ein neues Spiel, damit wir dann auch was machen oder was zum Präsentieren haben, der Entwickler. Also ich erinnere mich nur zum Beispiel an diese Panzermission. Die hattest du identisch in 2 und 3. Ja. Ja, und da fand ich das halt so ein bisschen schade, wo ich gedacht habe, ey, warum ziehen die denn da jetzt nicht mehr irgendwie nochmal, weiß ich nicht, ein neues Kapitel auf oder versuchen irgendwie was anderes einzubringen. Was mich zum Beispiel interessiert hätte, weiß ich nicht, warum zeigt man nicht irgendwie so Panzerschlachten, weiß nicht, waren die in Afrika auch, haben die das irgendwie gemacht? Nee, ne? Das ist nicht. Das hätte mich zum Beispiel mal interessiert, irgendwie da, irgendwie in so in der Wüste irgendwie ein bisschen was rumzumachen. Ich glaube, das hatten sie nicht gehabt, oder? Ja, also ich glaube, fernab davon, dass Treyarch da auch ein bisschen Unrecht getan wird in vielen. Also viele der Anschuldigungen, die gemacht werden, jetzt nicht gerade von dir, das war ja richtig inhaltlich. Aber ich glaube, dass da auch sehr, sehr viel auf einem Zug mitgerollt wird, der irgendwann mal von 2 bis 3 Leuten in Gang gesetzt wurde. Und der auch erst in Gang kam, nachdem irgendwie Modern Warfare released wurde. Ja, weil davor hat es auch niemanden wirklich interessiert. Es gab ja auch noch zum ersten Teil gab es ja auch noch das Add-on. Das darf man ja auch nicht vergessen. Damals gab es ja noch Add-ons zu Videospielen. das ist so jetzt Download-Content, der vorher geplant wird, aber das war von Spark Unlimited. Hat man danach auch nicht mehr so viel von gehört, tatsächlich. Aber der Zweier, worauf ich noch hinaus wollte, der Zweier hatte im Mehrspielermodus eine ganz geile Komponente eigentlich, und zwar Behind the Lines hieß es. Und dass du dich quasi mit einer, das war schon alles spielergesteuerte Charaktere, ja, aber du warst mit einer Unterzahl gegen eine Überzahl hast du gespielt, und immer wenn einer aus der Überzahl einen getötet hat, hat er die Rollen getauscht mit einem aus der Unterzahl, und das war schon sehr interessant eigentlich. Gibt's jetzt auch nicht mehr, aber da kommen wir noch später drauf. Es gibt jetzt diese Infected-Dinger, ne? Da kommen wir später noch drauf. Also sie kicken irgendwie immer Spielmodi, die ich geil finde. Das nervt mich eigentlich. Ja, ey, frag mich mal. Und aber fernab davon, zu diesem Treyarch Infinity Ward, also man muss jetzt sagen, bis Modern Warfare 3, also von, die Geschichte ist ja Call of Duty 1, 2, 3, ja, wenn wir jetzt von der Logik her gehen, dann gab es ja noch Big Red One und sowas, aber dann kam Teil 4, das war ja Modern Warfare. Modern Warfare 1, so, ja. War Infinity War. Teil 5 war World at War. Der hieß dann auch nur Call of Duty World at War. Der Teil davor hieß ja noch Call of Duty 4 dann, Modern Warfare. Ja, irgendwann musste man die Nummern weglassen. Ja, genau, der war von Treyarch. Danach kam Modern Warfare 2, war Infinity Ward. Dann gab es Black Ops. Black Ops war Treyarch. Dann kam Modern Warfare 3, der war von Infinity Ward und Sledgehammer Games. Plus die Wii-Version war von Treyarch, das darf man auch nicht vergessen. Und der Multiplayer war von Raven. Raven, die Return to Castle Wolfenstein gemacht haben. Das gemacht haben und diverse Shooter auf dem PC auch noch, genau, zusätzlich. Genau, die auch noch Shooter für den PC gemacht haben. Also auch da darf man nicht Infinity Ward den ganzen Multiplayer-Modus zuwerfen, dass es geil war oder schlecht war. Und danach kam jetzt Black Ops wieder von Treyarch. Und also ich muss sagen, dass mir die Treyarch-Teile, bis auf Modern Warfare, der mein absoluter Lieblingsteil ist, weil ich damit auch meine Serie begonnen habe und weil ich kein Call of Duty danach mehr so gesuchtet habe, finde ich die Treyarch-Teile immer ein bisschen interessanter. Inzwischen muss ich das auch sagen. Also ich muss auch sagen, dass Treyarch inzwischen die besseren Maps macht. Ey, absolut. Die Maps sind super. Die Maps von Treyarch sind auf jeden Fall besser. Und es sind so kleine Feinheiten, die Treyarch einfach besser drauf hat als Infinity Ward. Beziehungsweise diejenigen, die Infinity Ward noch übrig engagieren, sind, ja, um einen Multiplayer zu machen. Ja. Aber ich weiß nicht, wollen wir da jetzt schon drauf kommen? Oder? Nee, das kam nur in der Treyarch Infinity Ward. Genau, es hat sich jetzt angeboten, dass wir auch kurz drüber sprechen. Ich glaube auch, so ein großes Problem von Treyarch, beziehungsweise was so ein bisschen diesen Hate auf Treyarch irgendwie befüttert hat, sage ich jetzt mal, war jetzt die Tatsache, dass nach Modern Warfare wieder ein Weltkriegsshooter kam. Genau, das ist auch einer der Punkte. Also, dass sie werden von falschen Seiten befeuert. Weil World at War war kein schlechtes Spiel. Nein. Absolut nicht. Und ich glaube auch, dass der große Hass daraus resultierte, oder dass die Quintessenz eigentlich war, dass das wieder ein Weltkriegsshooter war. Ja. Hätten sie quasi einen Space-Shooter gemacht mit 2418, ja, dann wären sie vielleicht sogar noch heldigere Helden gewesen als Infinity War. Aber da ging es dann so, ja okay, wir haben uns an Modern Warfare gewöhnt und der Spieler ist halt ein Gewohnheitstier. Ja, nicht nur das, aber was heißt Gewohnheitstier? Ich meine, ich gebe zu, ich war auch angepisst, ja, weil ich hatte Modern Warfare gespielt, ich habe es auch genauso gesuchtet wie du. Ja, und, ich hatte über 1000 Spielstunden. Ja, weißt du, wie hart ist das? Komme ich, glaube ich, mit auch ran. Ja, ran so. Also, und dann, weißt du, und dann warst du geil drauf, so irgendwie, hey, geil, neue Waffen, neue Techniken irgendwie, neues, also moderne Settings irgendwie so. Und wolltest dich schon wieder irgendwie ein Schloss irgendwo in den französischen Ardennen irgendwie haben oder sonst irgendwas, ja. Was ich aber dann im Nachhinein dann doch echt World at War zugute halten musste und wo ich auch wirklich Spaß hatte, das waren diese ganzen Koreakrieg-Abschnitte. Hm. Ja, gut, auch wenn's lass uns da aber ins Detail mal dann gehen, wenn wir dann dementsprechend so weit sind. Wie gesagt, als Außenstehender, ich meinte ja auch vorhin, das ist, galt lange Jahre eben als der Tenor eben und das Internet denkt gerne in Absoluten, hast du ja auch schon dann ausgeführt, Chris, wenn dann irgendjemand dann mit der Meinung anfängt, auf einmal springen alle drauf und ist das schicke Ding zu sagen. Und ich glaube, so wie ich das als Außenstehender die Wahrnehmung hat, das hat sich in den letzten Jahren wesentlich abgeschwächt, dass du eben nicht mehr diese Schwarz-Weiß-Malerei hast, sondern auch, dass Treyarch dementsprechend die Anerkennung bekommt und für viele auch Treyarch-Titel. Spätestens mit Black Ops. Black Ops und Black Ops 2, also allein im Vergleich Modern Warfare 3 und Black Ops 2 höre ich wesentlich positivere Stimmen über Black Ops 2 zum Beispiel. Na, aber wie gesagt, da, wenn wir dann da soweit sind, Call of Duty 2 und 3 natürlich, der dritte als reiner Konsolenshooter haben dann das Fundament dort gelegt und von meiner Seite aus zu sagen, das erste Call of Duty Modern Warfare, also Call of Duty 4 ist dann auch direkt so in die Anfangszeit von Game One dann reingefallen. Das war so Folge 35, 45, irgendwas da um den Dreh. Es ist gerade rausgekommen und im Vorfeld, ich glaube, Call of Duty Modern Warfare ist so eins der Spiele, eines, was mit dem Trailer gleich richtig geflasht hat. Ne? Und mich, also sowas wie Metal Gear Solid 2, ja, wo der Trailer dich dann weghaut, oder sich Zelda Twilight Princess, wo alle dann total gaga sind. Und ich selbst als Nicht-Shooter-Fan, auf einmal ist dieser Trailer da von Modern Warfare und dreht sozusagen alles um, was du über Shooter zu wissen glaubtest, läuft mit 60 Frames, ne, ist Bombast, Explosion pur und selbst ich, dem als Nicht-Shooter-Fan, ich war wirklich geflasht von diesem Trailer. Der Soundtrack, also ich meine, jetzt beim Trailer kann ich mich gerade nicht dran erinnern, wie der Soundtrack da war, aber für Call of Duty sprechen halt auch immer die Soundtracks und die Scores, die halt auch einen immensen Teil ausmachen von der Call of Duty-Erfahrung und das war bei Call of Duty 4, war es auch so, ich glaube, Modern Warfare 2 war der mit Hans Zimmer, ne? Der erste Teil hatte, glaube ich, keinen Hans-Zimmer-Soundtrack. Nee, oder was? Der letzte. Okay. Fernab davon, aber die waren immer gut. Und ich habe damals bei der PC Action angefangen. Und Harald Frenkel, den vielleicht auch ein paar Leute noch kennen, oder alle, wer weiß. Das ist unser einziger Zuhörer. Genau. Das war so, dass er quasi als alter Hase, ja, durfte das Ding testen, weil Activision halt kam und meinte so, ey, das ist so. Das Ding, darauf bauen wir die nächsten Jahre. So, Call of Duty. Bisher war Kindergeburtstag, ja. Jetzt gibt's hier richtig Action. Gebt uns euren besten Mann, damit er es testen kann. Genau, gebt uns euren besten Mann und nicht irgendeinen so Kacknapp, der seit einer Woche da sitzt, ja. Und durfte ich halt einen zweiten Meinungskasten schreiben. Aber fernab davon, so, du hast ihn, muss ich das so vorstellen, jeder hatte quasi in der Redaktion seinen eigenen Schreibtisch und alle saßen, du hast quasi nur das Gesicht vom anderen größtenteils gesehen, weil sie halt hinter ihren riesigen Röhrenmonitoren noch saßen. Und er hat das Spiel reingeworfen und du hast direkt so ein Lächeln gesehen bei ihm, so okay. Und du wusstest, okay, das ist jetzt gerade was Großes, weil der Mann lächelt nie, weißt du, er lächelt wirklich nie, nie lächelt er. Und dann sitzt er da und macht so, wow. Und da wusstest du, okay, irgendwas hat dieser Titel gerade bei ihm bewirkt. Ja, er ist ein Emotionsausschuss. Euphorischer. Er zeigt Emotionen. Er zeigt das Emotionen. Kann nur ein großer Titel sein. Genau, das kann nur ein großer Titel sein. Und vor allem, Activision hat ja auch extreme Auflagen gehabt bei dem Ding. Also, du durftest ja selbst in Print-Tests. Es gibt halt sogenannte Embargos oder NDAs, wo du unterschreibst quasi, dass du über bestimmte Bereiche nicht redest, wenn dein Spiel. Wenn ein Test kurz vor dem Release des Spiels veröffentlicht wird. Das heißt also, wenn das Spiel am 30. rauskommt, dein Heft kommt am 25., dann darfst du über Person X aus dem Spiel noch nicht reden. Und in Teil 4 gibt es diese große Explosion, die Atombomben-Explosion. Und da durftest du zum Beispiel nicht drüber reden. Und als er das aufgenommen hat, ist er erstmal rumgegangen und hat jeden zu seinem Platz gerufen. So, ey, zieh dir das rein, das ist ultra krass. Ja. So, das ist ich habe jetzt noch eine Gänsehaut, als ich selbst gespielt habe. Damals. Vor allem, das ist so geil. Meinst du die Szene, wo er da, ich weiß nicht, da kommt er, glaube ich, aus irgendeinem Bunker raus und sieht dieses ganze Panorama irgendwie. Ich meinte das, wo du mit dem Helikopter abstürzt. Ah, okay. Du stürzt ab. Das ist und, doch da und dann die Mushroom Cloud, wo es dann... Genau, du siehst halt diese Mushroom Cloud und dein Helikopter stürzt ab und dann rettest du dich ja quasi aus dem Helikopter raus, kannst halt noch ein paar Schritte gehen, ganz langsam und siehst halt, alles ist total vernebelt und du hustest 2-3 Mal und dann fällst du irgendwie, brichst zusammen. Und das war super inszeniert und es war halt auch eigentlich komplett still, das ganze Level quasi über. Aber es war halt einfach so intensiv für die damaligen Verhältnisse. Heutzutage würde ich, weiß ich nicht, ob ich mich dann noch so flashen lassen würde, weil irgendwie jeder Teil Battlefield-Explosion. Es ist natürlich auch wieder fast schon zum Klischee geworden, genau, dass du dann einen Helden hast, der eben nicht automatisch immer sofort als Sieger dann vom Platz geht, sondern wenn ich mit Leuten drüber spreche, die dann wirklich Call of Duty gesuchtet haben, Modern Warfare 1 gesuchtet haben, die sprechen auch tatsächlich immer wieder, Nummer 5, von dieser Szene, dass du eben den Hauptcharakter hattest, der da tatsächlich dort gestorben ist. Ja. Siehst du deine tatsächlich? Ja, ich muss da mal gucken, wann ich die dann rausschneiden kann. Ich versuche mich da einzuschränken. Du willst keinen tatsächlich mehr sagen? Nee, will ich nicht mehr. Vielleicht sollten wir die Competition irgendwie ein bisschen schwieriger machen. Oh, ja, mit diesem Elektrohalsband, das ich benutze. Zum Beispiel, ja. Das wäre eine Sache. Oder du gibst halt einen Fünfer. Ich hab's schon auf, aber ich trag's nicht am Hals. Deswegen gefällt's dir tatsächlich. Nein, ich hab zuletzt einige andere Podcasts dann geschnitten und mir ist aufgefallen, das ist so die aktuelle Marotte, die ich aufgeschnappt habe, dass ich dieses Wort gerne mal in fast jeden zweiten Satz reinwerfe. Digga? Ja, fast hast du mich dann erwischt. Deshalb, ich suche mir eine neue Marotte. Aber die Leute, mit denen du geredet hast, die bemerken auch immer diese Szene? Das ist diese eine Szene. Ich meine, es gibt ja noch einige andere zum Beispiel. Das hatte Simon, der damals den Test dann bei uns in der Sendung gemacht hat, dann auch mal angemerkt, dass nicht nur sowas dann drin gewesen ist, sondern auch, was weiß ich, dass du so einen Überfall auf ein Schiff dann machst und dort Leute in ihren Betten sozusagen erschießt, präventiv. Ultra hart, das ist ja direkt die erste Mission. Also, stimmt. Aber das sieht auch richtig geil aus. Also man muss halt sagen, das Ding sah damals, jetzt mittlerweile haben sie natürlich die Engine ein bisschen nur erweitert, aber es ist halt immer noch eine etwas ältere Engine. Das Ding lief damals auf einem dicken Rechner, ja, und es sah richtig geil aus. Am Anfang, wenn du schön anfliegst mit Soap McTavish, irgendwie... toller Name übrigens. Hieß es Soap McTavish? Ja, klar. Das war auch Soap McTavish, der da drin war, ne? Ja. Und Captain Price, du fliegst irgendwie an, landest auf diesem Schiff, überall regnet es, Gewitter, die Wellen preschen hervor, das Schiff bewegt sich, dir wird schon schlecht von den ganzen hin und her und dann musst du halt quasi diese Leute in den Betten erstechen. Und zu Beginn habe ich mich gefragt, okay, muss ich das jetzt machen? Soll ich das machen? Will ich das auch machen? Weißt, aber dann war halt die linke Maustaste schon gedrückt. Und aber im Prinzip auch die komplette erste Mission, also ich meine, wir reden hier über ein Spiel, das sehr, sehr, das schon älter ist, wir spoilern das alles hier. Ja. Aber die komplette erste Mission, am Ende geht das Schiff natürlich auch unter und dann kippt das Schiff, während du rausrennst und du musst trotzdem weiterrennen. Das ist halt alles geskriptet, aber du erlebst es quasi mit und es ist halt kein intellektuelles, es ist halt nicht Schokolade, sondern Transformers, weißt? Es ist halt Popcorn-Kino und aber so... Das, was es sein will, schafft es halt oder hat es mit Modern Warfare 1 perfekt serviert. Eben, so. Also so wie du es ausgeführt hast, wie er damals dann eben die Version dann in der Redaktion erlebt hat, sowas in der Form gab es vorher eben nicht. Ne? In der Art, wie inszeniert wurde, mit dem Härtegrad, der mit dabei gewesen ist, wo du dann auch Spiele hast und auch unabhängig davon, dass sich nicht alles komplett ums Blätter drehen muss, aber solche Sachen, die dir eher dann nahe gehen. Ne? Geh mal zurück zu so einem Soldier of Fortune, wo das fast schon so zu comichaften Ausmaßen mit dem Gore und Splatter dann geworden ist. Da fand ich sowas wesentlich schwerwiegender, wie es bei, oder hat dich mehr mitgenommen als Gamer, was du bei Call of Duty Modern Warfare dann gesehen hast und eben dann auch noch diese Atombomben-Szene, die einfach mal kurzerhand dein Playable-Character killt. Ja, vor allem, die Gewalt war ja nicht der Gewalt wegen da. Weißt du, also sie hatte ja, in dem Sinne konntest du es ja noch hinterfragen, okay, du bist quasi Teil einer Spezialeinheit und du musst leise vorgehen. Ja, wie machst du das? Ist es sinnvoll, den schlafenden Typen überhaupt zu erstechen? Ja, wenn du es nicht machst, machst du es vielleicht dein Kamerad. Bei anderen Titeln, die davor erschienen sind, die halt auch in Deutschland entweder nur geschnitten zu bekommen waren oder gar nicht, war ja die Gewalt entweder halt sehr, sehr comicartig, ja, oder sie war einfach sehr, sehr stumpf und sie war einfach nur da, um Gewalt zu zeigen. Postel. Und ja, genau, aber das war halt dann bei Call of Duty war das halt anders. Und das hast du das haben sie leider mittlerweile auch ein bisschen verloren, stellenweise. Irgendwie dieses feinfühlige. Ja, das Feinfühlige ist der kalkulierten Kontroverse. Genau, ist der entwichen und oder gewichen. Und das finde ich halt auch ein bisschen schade. Aber bei Teil 4 war es noch so, dass du gemerkt hast, sie wollen provozieren, ja, aber sie machen es nicht mit dieser Dampfhammer-Methode. Und das war halt, sie betten es noch nachvollziehbar in ihre Mission. Genau, mit genau. Und da war es halt einfach nicht so, okay, er schießt ihn unbedingt in den Kopf, wir zeigen eine Zeitlupenaufnahme davon und zeigen noch, wie sein Auge rausspringt. Aber ich fand, ich muss sagen. Flashback zu seiner Mutter, die gerade irgendwo weint. Ja, und sich auch erschießt. und die Leiche fällt auf den Hund und der wird zerquetscht. Der explodiert. Ja, explodiert und dann das Waisenhaus fällt auch noch zusammen. Und dann denkst du, okay, super schade. Und die Kinder rennen brennend raus. Genau. Dann kommt Jesus. Und schießt die alle ab. Den DLC würde ich kaufen. Ja, aber da brauchst du noch einen krassen Namen. Abstrus-Pack. weil die jetzt gerade so. Edition. Also ich muss sagen, ich war damals von diesem, als die uns das in der Coupé-Redaktion gezeigt haben, ich betone es jetzt mal absichtlich. Ich stolz auf deine Arbeit sein, ja, Daniel. Bin, nach wie vor oder bin du, ich. Du musst es eigentlich Coupé. Nee, aber es ist ja so, weißt du, da kommt jemand mit so einem Ballertitel zu einem Tittenheft. Ja, und was Ungünstigeres als Gewalt und Brüste kannst du heutzutage gar nicht verbinden, so, ja. Also, beziehungsweise ist. Aber also trotzdem auf dem Cover. Yeah. Der Brust ist morgens gewichen. Warum glaubst du, ist dann diese Spalte, der Busen dort, ja, weil dort ein Gewehr direkt reinpasst fürs okay, Foto? Ja. Passt perfekt zusammen. Girls and Guns. Ich weiß nicht, er hatte uns damals auch die Dings gezeigt, Herr Blendl, hat uns damals auch diese Schiffsmission gezeigt, aber die fand ich irgendwie gar nicht so spektakulär. Ich fand es cool mit dem Regen und so, das sah alles geil aus. Hast du aber auch selber gespielt oder hat er vorgespielt? Ich glaube, das ist ein anderer Effekt, als wenn du selbst dann die Hand am Helm hast. Also, ne? Das ist bei Call of Duty generell so. Also wenn du selbst spielst, ist es nochmal komplett anders, als wenn auf du... Auf jeden Fall. Also ja, kommst. Aber selbst im Nachhinein muss ich sagen, als ich dann da, glaube ich, hatte es vorgespielt, als ich dann spielen durfte, war es jetzt auch nicht so mein Highlight. Ich fand's richtig geil und das war halt auch ein weiteres Level, was er uns halt vorab gezeigt hat. Das war die ganze Tschernobyl-Sache. Ich fand es so cool, mit dem Sniper durch dieses Feld zu krauchen, irgendwie diese Wachen irgendwie abzupassen, irgendwie mal irgendwie eine Wache auszuschalten und dann kommst du in diese, ja, in diese verfallene Stadt und du siehst dieses ikonische Riesenrad irgendwie, was da so ab und dann, das war auch eine ätzende Mission. Da musstest du ja auch noch 10 Minuten verteidigen. Wo du an diesem Riesenrad noch deine Stellung halten musstest, ey, aber das fand ich, das war so, aber das war dann auch irgendwann so, dass es in jedem zweiten Spiel vorkam. Ja. Aber selbst Trials hat es mittlerweile, aber fernab davon, war es wirklich richtig, richtig gut umgesetzt. Also, ja. Die Musik, auch das ganze Ambiente, du warst da und wusstest, okay, hier ist irgendwas so schrecklich passiert. Dieses tote Land. Ey, genau, das fand ich und, so richtig und auch die ganzen Lichteffekte und die Farben, du hast halt gemerkt, es war alles sehr, sehr düster und trübe und es ist halt irgendwie falsches zu sagen, aber es hat einem Spaß gemacht. So. Also es hat eine Beklemmtheit ausgelöst, aber die war zeitgleich auch, als du es dann geschafft hast, dachtest du dir so, oh, das war krass. Das ist so ein bisschen wie Fliegen. Ich habe furchtbare Angst vorm Fliegen und immer, wenn ich in der Luft bin, habe ich mega Panik, aber wenn ich auf dem Boden bin, dachte ich mir so, oh, das war geil. Weißt? Und genauso ist es auch so ein bisschen. Du hast ja die ganze Zeit so, darf ich mich jetzt gerade freuen, weil es so geil aussieht, weil es so krass ist? Oder wo es ein anderes Beispiel oder ein anderer Vergleich, der vielleicht auch passt, zum Beispiel so Filme wie Oldboy. Genau, ja. Die nehmen dich mit. Die machen dich nieder, die machen dich fertig irgendwie, ja. Aber trotzdem sitzt du danach da und sagst, was ein geiler Film. Ja, also, genau, Oldboy oder was weiß ich, Sieben als Beispiel. Sieben, fantastischer Film. Ja. Und du denkst dir die ganze Zeit so, Alter, oh Mann. Ey, ich meine, du kannst ja nicht gut finden, was der Mann da macht, ja. Aber und was er halt auch für Dinge da irgendwie präsentiert hat, aber nichtsdestotrotz wirst du am Ende von Sieben nicht sagen, was ein Scheißfilm ist. Ja, das hab ich voll angeekelt. Genau das Gleiche. Also du hast schon recht, also es gibt halt Filme oder auch Spiele, die dich so bedrücken, dass du das Walking Dead, das neue zum Beispiel. Aber Walking Dead finde ich ja noch ein bisschen... Ja, es geht ein bisschen in eine andere Richtung auf jeden Fall, aber prinzipiell, dass irgendwas Schreckliches passiert und du im Nachhinein aber reflektierst und sagst, okay, das ist so inhaltlich so geil umgesetzt, ich möchte diese Zeit nicht missen. Ja. Und wir müssen vielleicht auch ganz, ganz kurz sagen, dass wir, also ich bin Zivi, ich habe zum Beispiel noch nie eine Waffe abgefeuert. So, ich weiß nicht, wie es bei euch war, ob die Zivi es gemacht. Erfolgreich gedrückt. Ja. Ja, die Griechen werden jetzt nicht mehr fragen. Die wollte deine Heimat dich nicht haben, oder? Naja, ich bin... Oder musstest du Kohle latzen? Nein, das ist bei den Türken ja so. Ja, ne? Gut, und aber vielleicht ist es ja bei euch auch so, ihr könnt es ja gebrauchen. Nein, aber mir geht's eben so, ich habe... Ihr könnt es ja gebrauchen. Also, Alter, das Maximum, was ich dann an Waffen dann in der Hand hatte, war so Gaspistolen oder sowas, ne, wo man so Feuerwerksadapter dann oben drauf oder so Feuerwerkskugeln dazu verschießen, aber eine richtige Waffe auch nicht in der Hand gehabt. Bei mir hatten die, weil ich hier in Deutschland studiert habe, nachgefragt, willst du mal zur Armee kommen? Nee, ich studiere noch. Und irgendwann haben die nicht mehr nachgefragt. Und jetzt bin ich ja eh Deutscher, also alles gut. Ja, ich habe... Stimmt, Peter. Ja. Ich habe so einiges abgefeuert. Bitte? Ich habe so einiges abgefeuert. Für die Kopie vor allem auch. Nee, aber auch für unser Land. Der Dusche. Ja, stimmt. Also da auch nochmal. Aber warst du denn noch im Einsatz? Also weil für mich ist es interessant zu wissen, weil ich glaube, dass Leute, die selbst im Einsatz waren oder irgendwie gedient haben in Afghanistan, im Irak oder sowas, dass die natürlich solche Sachen ganz, ganz anders wahrnehmen als ich, der im Prinzip nur Unterhaltung sucht. Ja, weißt du, also so ein Entertainment-Produkt. Für mich ist es halt, als wenn ich mir Duel at Animated Gates angucke, ich gucke es mir an, bin mitgenommen, aber ich kann mich halt nicht wirklich in diese Figur reinversetzen. Es ist natürlich eine romantisierte Vorstellung, die absolut man richtig, als nicht selbst Wehrpflichtiger hat. Ich habe selbst nie irgendwie irgendeinen Einsatz gehabt oder sowas, wo ich mit scharfer Munition hätte auf andere Menschen schießen das, müssen. Das hier ist dein persönliches Afghanistan gerade. Ja. Ist auch viel schlimmer, das Ganze jetzt runterzureden. Ich sitze hier vom Tribunal, zwei hier Verweigerer und sowas. Verrückte. Nee, man kann es zu einem gewissen, zu einem gewissen Grad kann man es irgendwie ein bisschen nachvollziehen, ja. Und ich glaube aber auch, dass jemand, der wirklich ernsthaft mit scharfer Munition jeden Tag irgendwie im Einsatz ist und auch gezwungen wird, auf Menschen zu schießen, dass der sich daran nicht so unterhalten fühlt, wie wir zum Beispiel, ja. Ich kann mir sogar vorstellen, dass einer, der sowas spielt, beziehungsweise der sowas im echten Leben erlebt hat, dass der sagt, nee, das muss ich jetzt nicht nochmal auf der Konsole also erleben. Also ich habe zum Beispiel, sehr, sehr guter Freund von mir, sein Opa hat im Weltkrieg gedient, im Zweiten. Und das ist jetzt nicht mit Call of Duty verbunden, aber mit Medal of Honor, und zwar Angriff der Normandie. Und dann hat er das Spiel quasi auch gesehen mal und dachte so, ey, das ist ja echt hart, was ihr da spielt für eure Unterhaltung. So, weißt du, also viele meiner Freunde sind damals gestorben und ihr unterhaltet euch jetzt durch dieses Medium. Und das ist... Deswegen finde ich diesen... Also, weißt du, da verstehe ich zum Beispiel auch nicht, warum das damals so... eher akzeptiert war, einen Weltkriegsshooter zu machen, weißt du, wo man noch wirklich Zeitzeugen hat, die sagen, ey Leute, das ist eigentlich ein absolut grausames Erlebnis gewesen irgendwie, das gilt es nicht zu glorifizieren, das gilt es nicht irgendwie als Unterhaltung, klar, damit könnte man natürlich auch, muss man auch gleich die Filmwirtschaft irgendwie auch angreifen und so, ja. Ja, aber wann ist auch ein Spiel und ein Film Antikriegsfilm? Es gibt keinen Antikriegsfilm. Genau, es ist natürlich immer sehr, sehr schwer, sowas zu sehen. Und die Sache ist natürlich, als jetzt Zweite Weltkriegsveteranen, die sind nicht unbedingt direkt damit konfrontiert, wenn du sowas hast wie dein Kollegen, der das über seinen Großvater entsprechend kennt, der hat natürlich eine andere Sichtweise drauf, aber die Kiddies und Jugendlichen, an die der Shooter dann gerichtet ist, die werden sich dann auch weniger daran stören. Ich meine, also jetzt um kurz mal, welches Medal of Honor war das, was dann direkt war das der Afghanistan-Konflikt gespielt hat? Irgendwie vorletztes Jahr? Ja, das war das vorletzte. Das letzte. Warfighter hat ja auch. Warfighter hat ja auch. Genau, also. Konflikte, echte genau, Konflikte. Genau, das ist eine andere Sache, wo du dann tatsächlich einen Ego-Shooter, sechsmal einen Ego-Shooter hattest, der in einem Konflikt spielt, der gerade noch am Laufen ist. Und ich meine, Konami hat ja auch dieses Six Days in Fallujah. Dann dort haben auch sie dann auch gecancelt? Was letzten Endes nicht rausgekommen ist. Die Spiele sind wesentlich näher dran an solchen Kontroversen. Ich glaube, da hast du auch wesentlich mehr diese Connection, die dich dann keinen Spaß dran haben lässt an sowas. Ne? Ich wüsste auch nicht, ob ich eine virtuelle Version eines Konfliktes spielen kann, wo gerade Leute aktuell sterben. Also ein Freund von mir ist Oberst bei der Bundeswehr und der ist am Kundus gewesen. Der ist jetzt wieder zurück. Ja, also falls ihr mal Interesse habt, der hat jetzt demnächst am 4. Dezember macht er hier eine Vorlesung in Hamburg über seine Erlebnisse dort. Also ich gehe auf jeden Fall hingehen, weil ich mir das anhören will. Ich weiß nicht, ich hätte keinen Bock irgendwie. Also ich fand das auch damals sehr, sehr, sehr, ja, sehr gewagt. Also da sind die ganzen Modern Warfare-Kontroversen, die fand ich da nicht ganz so schlimm als jetzt dieses Medal of Honor, was halt wirklich diesen Afghanistan-Konflikt irgendwie betrifft. So, ja, weil es halt wirklich, ja, ich find's komisch, weißt du? Also ich meine, Modern Warfare, das erste hat einen fiktiven oder schildert eine fiktive Situation. Ja, also das ist so ein erfundener Krieg oder eine erfundene Bedrohung oder sonst irgendwas. Es spielt aber auch im Jetzt. Also jetzt nicht so wie die ganzen Tom Clancy-Sachen, die irgendwie nochmal 20 Jahre... Im Jetzt, aber ich meine, das ist ja noch losgelöst von unserer Realität. Also es ist ja nicht wirklich unsere Realität, die da abgebildet wird. Und da sich darüber irgendwie mehr aufzuregen, als über diese Weltkriegsshooter, die dann irgendwie diese historische Entschuldigung oder Geschichtsentschuldigung haben, kann ich, weiß ich nicht, ja, das ist mein, vielleicht ist es mein Empfinden, aber ich kann es nicht so wirklich nachvollziehen, was daran irgendwie das bessere oder das schlimmere Übel ist. Du musst auch sehen, dass die ganzen Zweiter Weltkriegs-Shooter natürlich auch sehr verklärte Ansichten, die ja, sehr pro-amerikanisch dann dort mal. Nicht, dass ich jetzt sagen würde, dass man hier in Deutschland dann die Nazi-Shooter oder sowas mit den Nazis als Helden dann haben wollen würde. Aber es ist natürlich dann eine sehr videogamige Aussicht, die du dort hast, ne? Mit über Soldaten. Vor allem das, ich meine, was du jetzt gerade gesagt hast, ja, da fällt mir halt ein gutes Beispiel ein zu World at War, wo, glaube ich, die Russen dann mal irgendwann durch Berlin rennen und da halt auch die ganzen kommunistischen Parolen irgendwie ablassen. So. Oder, also gibt es so zwei Szenen, glaube ich. Da stürmst du halt wirklich mit diesen Parolen irgendwie durch irgendein Level hindurch und lässt da halt wirklich übelste, ja, keine Ahnung, Kommunismuspropaganda irgendwie erklingen. Und wo ich mich halt gefragt habe, warum ist das jetzt besser? Weißt du, wenn man sich halt auch so die Geschichte der Amis anguckt und wie sie dann selbst mit dem Kommunismus umgegangen sind, so, ja, frage ich mich, ey, dann lass es doch auch aus diesem Spiel raus. Es ist doch genauso wirrsinnig und unsinnig, wie ihr es macht. Aber so wie du es gesagt hast, es ist halt noch ein Spiel. Weißt du, ich meine, also ich kann das komplett nachvollziehen, was du sagst. Aber ich persönlich hätte jetzt auch kein Problem, im Spiel quasi die Täterrolle zu übernehmen. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, dass es das auch einer der Schritte ist, die ein Spiel wirklich mal gehen sollte. Auch nicht nur diese billigen, ich kann es mir irgendwo bei Rapid Share runterladen, Games. Ey, ja, aber weißt? Ich meine, gebe ich dir vollkommen recht. Und wollen wir jetzt gleich mit dieser legendären Kontroverse anfangen oder sind wir da noch nicht so weit? Nee, es ist noch nicht nach 22 Uhr, wir dürfen noch nicht darüber reden. Stimmt, ja. Wie ist es als Paul Schmitz durch die Gegend zu laufen? Wir müssen, also das ist übrigens mein neuer Name. Ja, ist doch super. Deutsch. Wie ist es als Paul Schmitz durch die Gegend zu laufen? Es ist anders. Nee, aber wir werden gleich da hinkommen. Lass uns einmal nochmal kurz, jetzt haben wir über den Singleplayer, über Modern Warfare dann gesprochen, einmal kurz auch die Multiplayer-Komponente ja, dort reinwerfen. Weil ich glaube eben so einen extremen Eindruck, den der Singleplayer hinterlassen kann, hat bei Modern Warfare, auch der Multiplayer hat die Leute ja gepackt ohne Ende. Naja, also ich habe damals der Multiplayer hat die Leute mehr gepackt. Ich habe es damals ja auf dem PC gespielt und damals war es auch noch so, dass Infinity Ward sich halt um dedizierte Server gekümmert hat oder dass es die Pro-Mod, genau, es gab halt die Pro-Mod. Also das Spiel war im Prinzip darauf ausgelegt, auch im E-Sport-Bereich Fuß fassen zu können. Und da ich ja eigentlich aus dem E-Sport-Bereich komme, mit Counter-Strike und Unreal Tournament und Quake-Reihe und so weiter, hat mich das schon extrem gepackt. Weil ich mir dachte so, ey, wenn sie das richtig angehen, jetzt vielleicht nicht mit Modern Warfare, aber mit dem Nachfolgetitel, dann könnten sie auch irgendwie ein ganz, ganz neues Shooter-Erlebnis schaffen für den E-Sport, was viel, viel schneller ist, was man, wenn man es vernünftig macht, durch irgendwelche TV-Channel jagen könnte mit einem Spectator-Mode und so weiter und so fort. Und dazu kommt natürlich noch, dass du im Prinzip, was Activision danach auch bei Blur gemacht hat, wo sie versucht haben, quasi das Ganze noch auf Autorennen, auf Mario Kart-Klone zu ziehen. Schade, dass das nicht funktioniert hat. Blur fand ich fantastisch, aber fernab davon, dass sie dieses Waffen-Perk, Freischalt und vor allem Level-System integriert haben. Und das Level-System, da kann man dann sagen, was man will, jeder Videospieler findet das geil. Am Anfang, oder jetzt mittlerweile vielleicht nicht mehr, aber damals, ey, es war doch super geil, nach einer Partie Erfahrungspunkte zu bekommen, dein Level zu steigern, zu wissen, okay, ey, noch zwei Level, dann kann ich diese Waffe freischalten. Ich muss mir kein Geld verdienen, so wie es jetzt ist für die Waffen. Sondern du wurdest quasi, jede Waffe musstest du einmal benutzt haben, um die nächste freizuschalten. Und es ging immer weiter und du bist halt irgendwann immer noch weiter mit deinem Spiel verwachsen, weil du jede Waffe kanntest. Du wusstest genau, ey, der Typ mir gegenüber hat die und die Waffe. Ich selbst habe sie auch schon gespielt, weiß genau, die hat 25 Schuss im Magazin. Ja, und dann zählst du fast schon mit, so. Du weißt, okay, das sind ungefähr 2,5 Sekunden, dann hat er die verschossen. Du merkst, er schießt 2,5 Sekunden und weißt genau, okay, jetzt musst du dran stürmen, weil er vielleicht gerade nachlädt. Und das sind halt solche Sachen. Die Maps waren geil, die Spielmodi waren geil. Also Modern Warfare hat damals alles richtig gemacht. Und danach wurde es halt von Infinity Ward in ihren Spielen selbst verschlechtert, während Treyarch-Spiele vom Anfang im Multiplayer immer besser wurden. Ja. Jetzt mittlerweile. Was ich auch, ergänzend dazu, also ich muss, wenn ich überlege, ich habe wirklich auch die ganzen Scharfschützengewehre und so, wie ich versucht habe, akribisch für jede 150 Headshots irgendwie Volltreffer zu geben. Weil nur dann hattest du diese geile Tarnung, also dann hast du diese geile Tarnung für die Dinger bekommen. Und du warst richtig eifersüchtig, wenn du irgendwie einen gesehen hast und du hast gesehen, ey, seine Waffe hat eine rote Tarnung, ja, wofür du dann, glaube ich, schon 100 Headshots irgendwie haben musstest. Ja, aber du dachtest auch so, fuck, der Typ ist gut, du musst aufpassen. Genau. So, scheiße, das ist ein Typ mit einer roten Tarnung. Und dann auch dieses ganze Prestige-System, dass wenn du einmal quasi bis Level 50 gespielt hast. Was, 50 damals? Ich glaube, es war damals 50. Okay. Beim ersten waren es 50. Und dann fängst du von vorne vorne an. Also das heißt, du verzichtest freiwillig auf alle Waffen, die du freigespielt hast, um alles nochmal neu freizuspielen, nur halt mit einem anderen Emblem davor. Ja, also dass du quasi diesen Prestige-Modus quasi dann wählst. Ey, und wie es immer, was für ein Raunen durch die Lobbys ging, wenn du halt Leute hattest, die zum Beispiel dieses goldene Kreuz dann schon vor ihrem Namen stehen hatten. Ja, und du wusstest, scheiße, Alter, der Typ ist mit 10. Prestige irgendwie, ja, der wird auf jeden Fall schon jede Menge gespielt haben. Vor denen hattest du leider schon, zu dem Zeitpunkt hattest du Ehrfurcht irgendwie, ja, weil du wusstest, okay, der hat es nicht umsonst bekommen, der wird lange gespielt haben, der kennt sich ja aus, der weiß, wie er rennen muss, der weiß, wo er irgendwie sich postieren kann, der weiß, welche Waffen er hat oder wie er seine Waffen am besten umsetzen muss, mit welchen Aufsätzen oder... Vor allem, er hat auf alles eine Lösung, weil er eigene Klassen gebaut hat. Das ist halt auch der Fall. Also du wechselst, dann wechselt er. In Clanfights war das immer super interessant zu sehen, wie die Teams untereinander dann nach Runden immer Klassen gewechselt haben. Und, aber was ich nochmal kurz zu deiner Aussage anschließen muss, ich finde es lustig, weil du als jemand, der aus dem E-Sport kommst, ja, und sagst, ey, oh, das hat mich richtig gerockt irgendwie und das hat mir irgendwie, ja, Erlebnisse oder Empfindungen des E-Sports quasi auf die Konsole übertragen, sage ich jetzt mal. Ja, damals war es ja PC, also Modern Warfare 1 habe ich aber du hattest auf jeden Fall von diesem, ich sag doch mal eher Hardcore-Shooter-Kram, wie jetzt, weiß ich, Quake wahrscheinlich. Genau, Counter-Strike. Hast du halt dieses Spiel dann irgendwie gehabt und was ja auf der anderen Seite gleich geschafft hat, einem wie mir, der vorher überhaupt keine Erfahrung mit Multiplayern hatte, schon erst richtig mit Shootern irgendwie, ja, auch ebenfalls in die Materie einzusteigen und da ebenfalls dann so schnell irgendwie, ja, vielleicht erfolgreich zu sein, um dran zu bleiben. Weißt du, also wir haben, glaube ich, das gleiche Erlebnis gehabt, trotz unterschiedlicher, sag ich mal, Backgrounds. Ja, also was halt so war, du bist halt relativ schnell im Rang aufgestiegen. Weißt du, du hast halt immer wieder kleine Belohnungen bekommen. Ja. Das war so dieses, hier, so ein bisschen Brot für dich, nimm mal das. Und da hinten wartet ein Kuchen. Genau, du brauchst. So, hier ist noch ein Stück Brot, hier ist dein Kuchen, aber da hinten ist noch ein Kuchen mit Zuckerguss. Oh, am Ende, da wartet noch eine Kalaschnikow. Ja, genau, mit Zuckerguss. Diese Ratio zu finden zwischen Belohnung und Investition an Aufmerksamkeit und Spiel selber. Du darfst nicht zu lange spielen ohne Belohnung, ansonsten wirst du schnell demotiviert, aber wenn du natürlich zu schnell diese Belohnung drankommst, haben die nicht mehr viel Wert und die Modern Warfare scheinen zumindest immer dann die gute Mitte gefunden zu haben. Ich weiß auch noch für Modern Warfare 2 zumindest, als wir dann damals gedreht haben, da sind ja diese ganzen Perks nochmal extra erweitert worden und da hatten wir auch, glaube ich, Budi gehabt, der dann mit 1000 Orden behängt wurde innerhalb von 5 Sekunden. So, das hat sich auch sehr gefreut. Das hat es visuell gut dargestellt, ja, einfach dieses Gefühl. Ich hab was. Diese Titel, die sie dann noch später eingeführt haben und Embleme und was weiß ich, die es dann noch zusätzlich als irgendwelche Belohnungen gab, ja, die haben das dann nochmal befeuert. Plus die Stats. Ja, es ist halt Pokémon für den Mann, weißt du? Du bist kein Jäger mehr. Was kannst du machen? Du kannst nur noch sammeln. Ja. Und dementsprechend sammelst du halt. Ja. Und warum funktioniert Diablo? Weil du halt auch an allen Ecken und Enden irgendwie immer wieder was bekommst, irgendwas, was du vorher noch nicht hattest oder worauf du dich gefreut hast oder worauf du hingearbeitet hast. Oder weil es einfach da ist. Ja. Also ich meine, ich schmeiße irgendwie eine Granate, erwische irgendwie 3 Leute. Geil, ich habe einen neuen Titel irgendwie. Was ich Meisterkoch oder irgendwie sowas. Ja. Also so Sachen halt. Ja. Voll geil. Also das haben die halt wirklich sukzessive und erfolgreich ausgebaut, ja? Was ich halt auch wirklich dienlich finde für dieses Spiel. Ich war auch am Anfang, ich hätte nie gedacht, dass mich irgendwann mal meine Abschuss-Tode-Ratio, dass mich die irgendwann mal kümmert. Jetzt gucke ich auf nichts anderes mehr. Lösche dann immer dein Gamertag, wenn du mal zu viel Tode dann hast. Da muss man auch sagen, das ist natürlich mittlerweile finde ich die Battlefield-Serie an und für sich interessanter, wenn du viel spielen willst. Ja, aber so Call of Duty ist halt so der Quick-Shot. Und damals war es so, also bei Call of Duty wird ja auch noch die Kill-Ratio angezeigt, bei Battlefield zum Beispiel gar nicht. Weißt du, da siehst du halt während des Spiels überhaupt nicht, wie viele Kill-Death du hast. Und damals war es aber so, es gab ja auch die Kill-Streaks. Und das ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt gewesen irgendwie von dem Spiel, dass wenn du 3 Kills hattest, ich glaube es war 3, 5, 7, 11 oder sowas. Damals war es ja noch fest. Also du konntest nicht sagen, du möchtest nach 3 oder 5 Kills was haben, sondern damals war es fest. Und dann hattest du irgendwie das Radar hattest du dann. 3, 5 und war das 9? Ich glaube 3, 5, 7, 11. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und oder 13? Und das letzte war, glaube ich, dann auch die Bombe. Nee, stimmt gar nicht. Das war Modern Warfare. Das letzte war... Die Bombe kam erst im 2er. Ja, genau. Aber was war nochmal das Beste, was du beim 1er haben konntest? Ich glaube, das war der Hubschrauber, den du selbst, von dem du selbst die Kanone irgendwie ja, stimmt. Ich glaube auch. Konntest. Das konntest du auf dem Schiff richtig geil machen. Sozial, ja. Und jedes Call of Duty hatte natürlich auch Das erste hatte super Maps, aber jedes Call of Duty hat halt auch Maps für viele Spieler und für wenige Spieler. Oder halt auch kleine Maps für viele Spieler. Das ja, auch oder sehr, sehr gut war. Auch so, naja, so diese Maps, die man halt entweder, wo man weiß, okay, hier wird gesniped, also hier kannst du wirklich mal ein Snipergewehr mitnehmen, um es da irgendwie gewinnbringend anzuwenden. Oder halt so Maps, ja gut, Transport ist jetzt das Extrembeispiel, das war diese Container, dieses kleine Container-Ding. Aber wo du Maps hattest, wo du wusstest, ey, mit einem Snipergewehr brauchst du hier gar nicht erst antreten. Ja. Das bringt nichts, das ist zu verwinkelt, das ist zu eng. Ja, und du musst hier vielleicht sogar noch am ehesten aus der Hüfte schießen irgendwie. Also ja. Damit Quickscopen. Kein... Ey, das ist eine Sache, die ich bis heute nicht hinkriege, dieses Quickscopen mit dem Snipergewehr. Echt? Nee, ich krieg's nicht hin. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß auch nicht, was ich da falsch einstelle oder so. Aber ich brauche Ewigkeiten, weil ich will jetzt auch nicht irgendwie wild in der Gegend rumballern. Aber ich brauche Ewigkeiten, bis ich ihn anvisiert habe oder so. Und okay. Ich habe es auch nicht wirklich, das Prinzip, ich habe es noch nicht so richtig verstanden. Vielleicht muss es mir nochmal einer erklären. Ja. Aber ich benutze die Snipers auch nicht so wirklich. Also ich nutze eh eigentlich immer nur eine AK oder eine M4, wenn sie da sind. Ja, ich bin aber nicht zum Snipen dann. Ich bin mittlerweile so ein Freund von diesen SMGs, also von diesen kleinen Maschinengewehren. Ja, ja, mittlerweile ja, lohnen sie sich aber auch. Also damals beim Vierer war es ja noch ein bisschen anders. Ja, obwohl, die Heckler und Koch, die MP5, ja. Großartig. War eine super Startwaffe. Wenn ich jetzt mal vergleiche zum neuen Call of Duty Black Ops 2, ja. Da hast du jetzt diese MP7 als Startwaffe. Die hattest du im Modern Warfare 3 als irgendwie letztes kleines Maschinengewehr, was du kriegen konntest. Und da war die richtig gut. Jetzt im neuen finde ich die leider gar nicht gut. Ja, weil, einfach nur noch. Das ist, genau. Weil wir gerade in der Diskussion hier auch schön so drin sind. Ja, jetzt geht schon an die Waffen. Ja, wir können theoretisch natürlich jetzt die Titel so abhandeln oder so im Podcast vorkommen lassen, wie sie erschienen sind. Aber ich glaube, es würde sinniger sein, wenn wir zum Beispiel uns jetzt erstmal auf Modern Warfare konzentrieren und danach auf die Treyarch-Geschichten. Modern Warfare ist einer meiner Lieblings-Multiplayer-Teile. Ja, aber da kommen wir später. Da kommen wir ja noch dazu. Nee, über den Multiplayer haben wir uns ja ausgelassen. Zwischendurch gab es natürlich auch noch World of War. Aber der Erfolg von Modern Warfare 1 hat Infinity Ward dazu nochmal angelassen, okay, das ist jetzt das neue Ding, die Modern Warfare sozusagen in der aktuellen Gegenwart spielende Sachen und Modern Warfare 2, wie schon wieder für mich als Außenstehender, natürlich habe ich primär erstmal diese ganze große Kontroverse im Kopf, als es dann seinerzeit erschienen ist. Ah, jetzt kommen wir auf das Thema zu sprechen, ja? Jetzt kommen wir auf das Thema zu sprechen. Hast dich schon drauf gefreut? Ja. Unser TV-Beitrag sah auch ein bisschen anders aus und auch zu Recht, finde ich. Damals zu der Zeit, weil du brauchst dir eigentlich keinerlei Tests durchzulesen oder keinerlei Videogame-TV-Sendung anzugucken, um dir zu sagen, dass Call of Duty ein gutes Spiel ist. Na, und dazu müssen wir eigentlich unsere... Damit ist der Podcast beendet. Nee, beziehungsweise, wir können es ja ein bisschen vorsichtiger ausdrücken, indem wir sagen, dass es das, was es sein will, verdammt gut macht. Ja, also niemand wird sich nach Ansehen der Game One TV-Sendung oder nach Durchlesen irgendeines Tests anders entscheiden, ob er sich Call of Duty kauft oder nicht. Und dementsprechend hat es auch nicht allzu viel Sinn ergeben, dort jetzt ein groß angelegtes Review zu machen, nur um den Leuten ihre Meinung nochmal zu bestätigen, sondern da waren wesentlich interessantere Sachen, an die man draufgehen kann. Und unser TV-Beitrag und auch auf der Webseite damals war eben eine Diskussion um diese Kontroverse, die dort gewesen ist. Und ich glaube, der Titel war dann ja auch No Russian. No Russian. Kannst du es nochmal kurz ausführen? Was war damals diese Szene, die Gemüter so erhitzt hat? Es ging um eine Situation an einem Flughafen, bei der der Antagonist, der Hauptantagonist des Spiels, zusammen mit der eigenen Spielfigur durch einen Flughafen läuft und da wahllos. Ich wollte nur einwerfen, dass die eigene Spielfigur natürlich nicht auf der Seite der Antagonisten eigentlich ist, sondern ist ein Undercover. Ist okay, also das muss man noch dazu sagen. Ja, okay. Der Protagonist ist Undercover bei der Terrorismusgruppierung des Antagonisten und ist halt Zeuge, beziehungsweise ist dabei, als dieser einen kompletten Flughafen, alle Zivilisten dort einfach mal wahllos über den Haufen ballert, um quasi ja diesen Krieg damit auszulösen, auf den es letztendlich hinausläuft. Ja, und das Problem ist bei dieser ganzen Geschichte gewesen, dass man halt, das ist zwei verschiedene Versionen von diesem menschenverachtenden Level. Ey, also gibt. Ich will jetzt nicht dazu sagen, was ich von Level halte. Es ist nur so, dass es gibt die eigentliche Kontroverse war ja, dass Activision gesagt hat, das Spiel ist ungeschnitten in Deutschland. Und so wurde es beworben. Es wurde beworben als ungeschnitten. Und dann hieß es, Ja, aber in der deutschen Version haben wir vergessen, euch zu sagen. kannst du als Charakter nicht auf die Menschen schießen, kannst also auf die Zivilisten schießen. Ja. Mhm. Sobald du das machst, kommt der Game-Over-Bildschirm. Und das hat Spieler aufgeregt. Ja, ob sie es jetzt, viele wollten es gar nicht machen, es ging ihnen nur um die Tatsache, dass es eben hieß, dass es ungeschnitten sei. Genau, oder dass man es verboten wurde sozusagen. Genau, dass es verboten wurde. Und dann hat Activision gesagt, ja, aber wir sehen das nicht als Schnitt an, sondern nur als kleine Änderung. Und seitdem kann man das auch nochmal ganz kurz sehen. Spiele werden jetzt immer als 100%ig uncut beworben. Was total lustig ist. Weil es kam ja dann dazu. Weißt du, also damals hieß es immer nur, ja, es ist uncut. So, ja, uncut, uncut, uncut. Und seitdem siehst du immer Sticker 100% uncut. Ja. Überall. Das ist sehr, sehr lustig. Ich freue mich schon auf 99% uncut. Das wäre mal lustig. So. Das wäre mal so eine richtig schön faire Aussage. Irgendwann ist aber dann auch 100% uncut, gilt auch nicht mehr so. Dann muss es wieder super duper extra 100%. Aber nichtsdestotrotz war ja wohl auch die Kontroverse, dass man da wirklich Zivilisten wahllos über den Haufen schießt. Ja, war es jetzt innerhalb des Levels, natürlich fürs Deutsche wurde es dann dementsprechend abgeändert, dass du dann dein Game-Over-Schirm hattest. War es denn verlangt von dir, konntest du diesen Level nur beenden, indem du Zivilisten erschossen hast, musstest du Leute dort erschießen. Nee, du durftest ja, also in Deutschland durftest du ja keine erschießen. Ja, genau. In Deutschland durftest du nicht. In der internationalen Version? Ja, also damit du den Level beendest, musst du durch eine Kindergartengruppe dich durchballern. Nee, du konntest es aber. Genau, du bist quasi mit dem Fahrstuhl hochgefahren und dann hat er dir quasi gesagt, sprich kein Russisch. Mhm. Ja, weil das war halt die... Das würde verraten. Genau, das würde verraten, dass es eben Russen sind. Und dann war der Punkt, du konntest auf die Zivilisten schießen, du musstest nicht auf die Zivilisten schießen, du musstest im Prinzip nur wie bei einem Rail-Shooter dem Pfad folgen, also dieser Zerstörung beiwohnen. Und da muss ich sagen, ich hatte jetzt per se kein Problem damit. Ich hatte nur ein Problem damit, dass es so, es wirkte für mich so extrem reingeschoben, das Level. Ja, also es wirkte so wie... Also Kontroverse wegen. Und ich habe eigentlich gedacht nach Modern Warfare, wo ich ja gesagt habe, dass sie da noch ein bisschen feinfühliger waren, da war ich quasi enttäuscht davon, dass sie das nicht waren. Du hättest das gleiche Level, eine Sekunde nur ganz kurz, du hättest das gleiche Level nehmen können aus der Sicht eines der Zivilisten. Weißt du, zum Beispiel von einem Vater, der seinen Sohn an der Hand hat und der muss flüchten vor dieser Gruppe. Yeah. Weißt? Und dann versteckst du dich, du musst deinen Sohn zum Beispiel oder deine Tochter oder deinen Hund, was weiß ich, ganz egal, deine Frau, die musst du beruhigen, du musst sie in den Arm nehmen. Weißt? Dann kannst du auch die Tasten hämmern, Quicktime-Events, dann musst du vielleicht mal den Mund zuhalten von demjenigen, der mit dir da langläuft. Dann musst du vielleicht das nächste Mal flüchten. Du musst wieder flüchten, flüchten, flüchten. Das würde dich, diese Situation, komplett anders irgendwie wahrnehmen lassen, als einfach nur ganz, ganz stumpf da lang zu laufen. Und dazu musst du aber sagen, viele haben sich halt aufgeregt, so dass dieser Charakter, den du da spielst, quasi keine Emotionen zeigt. Aber er ist natürlich auch trainiert, also wenn du in der Geschichte bleibst, ist er natürlich auch trainiert darauf, solche Sachen erleben zu müssen. Ja, und dass er da eben dann kein Mitleid zeigen muss. Gut, er ist undercover und er muss quasi diese Situation lösen. Aber ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, wie gesagt, dass du als Kindergärtner, der irgendwas machen muss, weißt du, setz Kinder in ein Scheißspiel und schon hast du mehr Emotionen drin. Dass du halt damit spielst, dass du das quasi nur passiv verfolgst, aber eben aus der Opfersicht und nicht aus der Tätersicht. Und das hätte dem Spiel, das hätte gezeigt, hey, die Jungs versuchen das auf eine smarte Art zu lösen. Es hätte für mich zumindest weitaus mehr Emotionen ausgelöst. Vielleicht erwischt es sogar meinen Sohn, weil es hätten sie ihre Kontroverse genauso gehabt. Ein Kind wird erschossen. Und danach vielleicht noch der Vater, der sich in einem Racheakt auf die Leute stürzt. Weißt, dass du halt in blinder Wut dann auf die losspringst, weil du eh alles verloren hast. Und da waren sie einfach nicht feinfühlig genug und das hat mich aufgeregt. Aber du musst auch dazu sagen, sie haben die Warnung eingebaut, hey, pass auf, das nächste Level könnte für dich, könnte dich schockieren, was Bilder angeht. Willst du es überspringen, du wirst weder Gamerscore verlieren noch sonst irgendwas. Ja. Nochmal, muss abgesichert werden, dass der Gamerscore abgesichert nicht werden, dass der Gamerscore da ist. Du konntest es überspringen. Und ich hab's nicht gemacht, ich fand's aber auch einfach, wie gesagt, ich fand's unnötig und hätte mir gewünscht, dass sie da feinfühliger rangehen, vielleicht in der Opferrolle. Mhm. Also rein die Sache, dass man nicht selbst gezwungen ist dort, um den Level erfolgreich zu beenden, dass man jemanden erschießen muss und die Wahl dort lässt, klar, es ist eine krasse Situation, in die du dort gepackt wirst, aber jeder muss ja letzten Endes für sich selbst wissen, wie beende ich diesen Level, ne? Oder ja. muss die Leute da alle über den Haufen ballern? Also ich sehe es ähnlich wie Chris. Ich hätte, also das fände ich auch eine gute Idee, wenn man zum Beispiel seine Kinder oder irgendwie sich selbst hätte retten müssen, mit der vielleicht Prämisse, dass man am Ende dieses Level nicht überleben wird. Ja, weil es dann auf jeden Fall eins transportiert. Was für mich in dieser Szene am wichtigsten ist, Beklemmung. Ja, also ich finde, diese Szene darf nicht anders existieren, als für den Zweck, dass du dich schlecht fühlst. Ja, du sollst dich schlecht fühlen, weil das ist nicht irgendwie unterhaltsam, dass da wahllos Zivilisten abgeknallt werden, auch wenn es jetzt irgendwie für einen größeren Plan steht, der da in diesem Spiel verfolgt wird. Das ist meiner Ansicht nach irgendwie, ja, verfehlt, das ist Schwachsinn. Ich hätte es gut gefunden, wenn es auch irgendwie so gewesen wäre, wenn man mal Angst spürt irgendwie, wenn man halt wirklich, wenn er mal unwohl ist. Das war, als ich diese Kontroverse gehört habe und auch gehört habe, was dann diese Änderung für Deutschland war, die ich im Nachhinein so behindert finde, ja, weil warum, sie ist in zwei Punkten ist sie behindert. Einmal, sie hätten es auch schaffen können, dass man quasi als, selbst als Protagonist gezwungen ist, diese Leute abzuknallen, um was zu tun, seine Tarnung nicht auffliegen zu lassen. Ist klar, du versuchst hier gerade einen der größten Terroristen der Welt irgendwie fertig zu machen, ein grausames Sadistenschwein irgendwie, der vor nichts zurückschreckt, und dem musst du verkaufen, dass du zu ihm gehörst, genauso seiner Sache treu bist, wie er von dieser Sache überzeugt ist, und dann läufst du einfach nur mit ihm mit und guckst zu, wie er Leute abknallt. Wie dumm ist das? Ja, nee, jetzt meinst du mal ehrlich, wenn man es rein von der Logik der Geschichte her... Ist ein inhaltlich falscher Cut. Ja, so. Es ist ein inhaltlich falscher Cut, und warum nicht, wie Chris vorhin auch schon angesprochen hat, warum dann nicht in dem Moment einfach mal die Position tauschen? Man ist der Bösewicht. Man hätte, wie hieß er, Molokov, Salakov, Solokov? Molokov ist schon sehr geil. ich weiß es jetzt gerade gar nicht genau. Ja, aber warum nicht... Makarov. Ja, Makarov glaube ich. Ja. Ne, ja. Warum nicht für diese 2-3 Minuten, ja, für diese kurze Rail-Sequenz, die sowieso keinen anderen Zweck dazu hat, irgendwie, dass sie schockiert, warum nicht da eben mal die Rollen tauschen und selbst als Malakow da irgendwie durch die Gegend rennen und Leute irgendwie abknallen, um vielleicht dann zu erreichen, ey, eigentlich, ich will die gar nicht abknallen, ich muss es hier gerade machen, ja, dass man halt sich halt dabei schlecht fühlt. Ja, also ich hatte darauf gehofft, dass wenn diese Kontroverse da ist, dass der Spieler sich dadurch hinterfragen kann, ey, ist es überhaupt richtig, was ich hier mache? Fühle ich mich jetzt gut? Ist es die Unterhaltung, die ich eigentlich im restlichen Spiel so bisher irgendwie gefunden habe? Nein, ist es nicht. Das hätte ich schön gefunden für so ein Bombast-Popcorn-Entertainment. So, weißt du, dass man in dem Moment irgendwie dann wirklich sagt, ey, fühl dich schlecht, hier fühl dich schlecht. Ja. Ja. Aber wie gesagt, also ich fand auch, dass sie diese ganze Mission war halt einfach nur in meinen Augen aufgebaut als Kontroverse. Und wenn sie... Sie hätten es genauso gut auch als Zwischensequenz lösen können, mit Zeitungsberichten, mit drei bis vier Bildern. Wie sie es in einem anderen Teil gemacht haben, mit irgendwelchen Fernseh- und Überwachungsaufnahmen. Genau. Das hätte auch gereicht. Vielleicht hättest du ja sogar vielleicht hättest du als Wachmann sogar dann die Kameras steuern können, sodass du quasi den TV-Bericht mit deinen Kameras dann irgendwie, was weiß ich, mit Bildern unterfüttert hast. Aber im Prinzip... Zum Beispiel draufhalten um jeden Preis. Ist es das wert? Weißt du, zeigt man jetzt die Grausamkeit? Muss ich da irgendwie alles sehen? Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Wenn dein Charakter ein Kameramann gewesen wäre, der dazu da ist, das festzuhalten für die Leute, dann ist es wesentlich sinniger eingebaut. Ich hätte mir einfach nur gewünscht damals, dass es mich in die Opferrolle versetzt. Weil in dem Fall war ich ein passiver Täter. So. Oder ein passiver Täter. Ich hab nichts Gutes getan, deswegen war ich ein Täter quasi. Aber wie gesagt, ich wäre da gerne in die Opferrolle geschlüpft, weil ich glaube, dass mir das Spiel dann weitaus es hätte mir besser gefallen. Es hätte für mich mehr Aussage vor allem gehabt, weil so war die Mission eine Mission ohne Aussage. Und das war ganz grober Unfug und grobe Scheiße, die sie da eingebaut haben. Und ich erwarte auch nicht von dem Spiel, dass es irgendwie so eine Umkehrung der vielleicht Entertainment-Empfindung irgendwie generiert, wie zum Beispiel Funny Games. Ja, wo du halt weißt, ey, Alter, ich fühle mich so schlecht, indem ich das jetzt hier angucke und diesen beiden Sadisten zusehe. So. Das verlange ich gar nicht, aber zumindest ein bisschen in die Richtung. Ja. Ja, das wäre eine Variante gewesen, wie man diese Szene für mich... Ja, vor allem, es wäre ja so einfach gewesen, das ist der Punkt. Du hast das ganze Level, du musst nur die Position tauschen, das ist alles. Und genau deswegen fand ich es ja so schade. Sie müssen mir... Ich verlange von Modern Warfare nicht, oder von Call of Duty generell, verlange ich nicht, dass es mich... dass es mich was lehrt. Weißt? So, das verlange ich nicht. Ich will gute Unterhaltung. Und in dem Punkt, wo sie aber was einbauen, was mich schlecht unterhält, was ich total unnötig finde, nervt es mich. So, weißt du, also es muss mir keine Ratschläge geben, wie ich ein besserer Mensch werde. Es muss mich nur unterhalten. Und in dem Fall haben sie einfach den falschen Weg gewählt, um mir dennoch irgendwie so einen Klaps mitgeben zu wollen. Ja, das war oder halt falsch. Oder halt mir vom Kopf stoßen zu wollen. Genau, kurz, also das war einfach schlecht. Aber ich glaube, da wurde auch schon 10.000 Jahre lang von allen darüber diskutiert. Ich meine, wir haben auf der Website einen 3-Stunden-Bericht darüber. Wir mussten das aber natürlich auch hier zur Sprache bringen, weil es eben letzten Endes ja natürlich auch... Ja, ich weiß nicht, hat es denn so viel zum Erfolg von Modern Warfare 2 beigetragen, jetzt wo man das mit ein bisschen Abstand betrachten kann? Klar, es war in aller Munde. Es war auch im Fernsehen überall. Also ich glaube, das ist schon... Also sie hatten nicht wie bei einem indizierten oder beschlagnahmten Rockstar-Titel halt die ganz, ganz großen Wellen dann im Endeffekt. Sie waren bewusst plakativ, um da eben aber trotzdem nochmal einem Haus. Aber in der Games-Branche war es überall und es war wochenlang überall. Aber es war auch bei RTL 2 und also ein Scheiß. Ja. Also die haben das auch aufgegriffen und das war natürlich, Boulevard war für die natürlich dann auch gut im Endeffekt. Ja. Aber ich glaube also sowieso nicht, dass es, also jetzt mal bei aller, also muss man ja auch fair bleiben irgendwie bei aller Kontroverse. Das war aber auch nicht wirklich der entscheidende Punkt für den Erfolg dieses Spiels. Nee, gar nicht. Also ich meine, das hat ja auch schon, die beiden Vorgänger waren ja auch so erfolgreich, dass du davon ausgehen kannst, wir können jetzt schon davon ausgehen, dass Call of Duty 10 mega erfolgreich wird und jeden Rekord bricht. Aber das wird es noch abzuwarten sein, würde ich fast sagen. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hatte jetzt eigentlich bei Black Ops 2 gedacht, ich war ja auch beim Mitternachtsverkauf und habe mir das natürlich. Da... Natürlich. Aber es war zu einem bestimmten Zweck. Klar, ich hätte es mir auch so im Mitternachtsverkauf geholt. Aber ich muss sagen, der Andrang, der war dann doch irgendwie echt nicht so groß, wie im Jahr zuvor, als Modern Warfare 3 rauskam. Und ich habe schon gedacht, mit Black Ops 2, wenn die Leute so mitkriegen, was da für Änderungen gemacht worden sind und so, das ist vielleicht schon ein bisschen too much. Aber der Punkt ist ja auch, dass heutzutage, weißt, Steam, ganz, ganz großer PC, wir gehen nicht in den Laden, rennen nicht in den Laden, Dingsbums-Titel. Es ist von der Gewichtung her, aber hat sich's wieder auf dem PC einigermaßen erholt, weil damals speziell zu den Modern Warfare 1 Zeiten, da war die Diskrepanz sehr, sehr groß, was jetzt die Leute anging, die Modern Warfare auf dem PC gespielt haben und der Konsole. Also da war irgendwie so 10 Millionen gegenüber 400.000 ungefähr mal zu einem gewissen Zeitraum. Ich weiß jetzt nicht, ob das speziell so für die Mitternachtsverkäufe dann so viel Ausschlag dann gegeben hat, dass das also die Konsolen jetzt im Moment existiert. Die Konsolenversion verkauft sich natürlich weitaus besser, aber vor allem, weil es halt eigentlich ein Spiel ist, das extrem gut in den Staaten funktioniert. Ja. Und man muss aber auch sagen, was ich damals so geil fand bei Modern Warfare 2 auf dem PC, da gab es zum Beispiel eine Steam-Gruppe, wir spielen kein Modern Warfare 2. Ja, weil halt Infinity Ward so tausende Änderungen dran irgendwie gemacht hat und so weiter und so fort. Und da waren echt 10.000 Leute in dieser Steam-Gruppe, ja, und dann kurz nach Mitternacht 7.300 davon spielen gerade Modern Warfare 2. Das war so, okay, dann stehe wenigstens dazu. Aber das Spiel, es ist doch immer so, weißt du, es ist so ein bisschen wie bei mir bei einer Ärztetour oder bei einem Ärztealbum. Ich denke mir so, ach, hast du alles schon gesehen? Bist trotzdem da. Und dann kommt, genau, und dann bist du trotzdem da. So, du bist trotzdem da, du kaufst dir trotzdem das Album und das ist immer geil. Also du bist halt immer wieder gut gefüttert für diese 6 Stunden oder halt bei einem Erstkonzert sind 4. Ist vielleicht ein bisschen auch der Diablo 3-Effekt mittlerweile, so wo Leute anfangen, sich dann vehement zu beschweren, ja, ich habe jetzt nur 500 Stunden gespielt und ich habe jetzt schon genug davon. Genau. Also, aber ähnlich habe ich auch gedacht, so zum Beispiel bei, ich glaube, Modern Warfare 3 war es, wo ich gedacht habe, ey, Alter, ich habe jetzt eigentlich noch gar nicht so viel gespielt, vielleicht 17 Tage oder so, aber irgendwie habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel, ja. Also, beziehungsweise da waren auf einmal andere Spiele wirklich, wirklich interessanter als irgendwie in den Spielen zuvor. Das ist natürlich auch die Krux an der Sache, wenn du speziell Activision sind ja richtige Champions da drin, ein Franchise richtig auszureizen, ne, dass du dann auch, das war auch der Grund, warum du mit Treyarch und Infinity Ward zwei alternierende Teams dann hattest, dass du jedes Jahr dann einmal dein großes Call of Duty dann dort haben kannst, so wie Guitar Hero das eben vorher gewesen ist. Und ich denke auch eigentlich immer, irgendwann muss der Punkt eigentlich kommen, wo du eben nicht den größten Entertainment-Launch aller Zeiten dann hast, wenn ein neues Call of Duty kommt. Aber warum? Ja, einfach, weil es du so sukzessive viele Titel eben dann bekommst, die auf fast schon für mich eben gleichförmig wirken. Na, also so der riesige Unterschied zwischen dem Black Ops und dem Modern Warfare 3 und Black Ops 2 will sich mir zumindest jetzt nicht erschließen, dass ich dann nicht irgendwann sagen würde, ich habe nach Modern Warfare 3 erstmal genug für ein, zwei Jährchen. Ja, aber der Punkt ist ja, wenn du mehr Spielermodus spielst, wenn du spielst, dann ey, kein Schwein, beziehungsweise 10-15% sein, aber 85% der Leute, du weißt jetzt schon, dass sie wechseln werden und du willst auch dann wechseln, weil die Leute mit dir wechseln und weil du eben bei Null anfängst. Du fängst mit allem bei Null an, kannst dich nochmal neu messen, kriegst neue Achievements, neue Scores. Das Lustige ist ja auch, dass Call of Duty nie großartig Multiplayer-Achievements hatte. Bis jetzt. Bis Black Ops 2 kam, gab es eigentlich keinen. Es sind zwar auch nur zwei an der Zahl. Und den einen kriegst du quasi sofort für Level 10 und den nächsten kriegst du, glaube ich, für 10-mal Prestige. Oder einmal Prestige. Ja, okay. Aber es sind immerhin 50. Aber es sind immer noch 50 Level und du musst dich dann entscheiden, nochmal 0 bei 0 anzufangen und wirst dann wieder angefixt. 50 Gamer Points kriegst du. Ja, für dann muss ich nochmal durchspielen. Klar, das ist 50. Ja, aber weißt du, ich meine? Also, klar, aber das ist ein harter Weg, Gregor. Vor allem für dich. Für Pazifisten wie dich. Kann ich es nicht mehr ercheaten oder sowas? Ich könnte dir deinen Charakter hochspielen. Ach, das wäre nicht so schlimm. Für $200 macht das. Ja, ich kenne da irgendwelche Asiaten, denen schiebe ich ein paar Huan zu und dann kriege ich das. Huan oder Huran? Nein, Huan, das ist doch hier chinesische Währung. Oder? Ist das nicht mehr Yen? Nein, Yen ist die japanische, verdammt nochmal. Die chinesische Werbung ist WoW Gold, mein Schwanz. Nein, aber. Arsch auf mein Haupt. Werden natürlich, also ich Arsch auf mein Haupt. Denke, Arsch auf mein Haupt. Ich denke, irgendwann wirst du irgendwann mal so Ermüdungserscheinungen sehen müssen, weil du wirst nicht immer wieder neues Publikum da ranholen können, einfach. Aber es wächst doch nach. Es wächst doch nach und dann kommt eine neue Konsole. Wenn der große Bruder gespielt hat, will der kleine Bruder auch spielen. Es kommt doch eine neue Konsolengeneration. Der erste Titel, der kommt, ist Call of Duty. Punkt. Und Call of Duty 2. Ey, ich meine, Microsoft oder Sony werden doch auch wissen, dass das Ding halt ein System-Seller sein kann, weißt du? Ja, also und, ich meine, weswegen es wäre gibt doch es super Elite? Smart, ja, es gibt Elite, weißt du? Also so als Mitgliedschaft. Die eigene Bezahlplattform. Du bist ein Jahr gebunden an dein Scheißspiel, bis das nächste Spiel rauskommt. Ja, ich war damals... Nein, du bist... Nach wie vor, also ich kann jetzt auch weiterhin Elite nutzen. Also. Ja, klar. Also. Ja, ich bin damals auf einem Londoner Activision-Event gewesen, als Elite der Welt vorgestellt wurde. Ja, wo du mich nicht hingeschickt hast. Ich hatte da noch einiges zu tun. Ja, genau. Drei Tage London, was willst du? Also dort wurde Modern Warfare 3 vor... hier? Welches Spiel ist das? Ah ja, okay. Ich hab Call of Duty Multiplayer dort gespielt. Ich hatte sogar mal 2 Kills. Uhu. Das erste Mal gespielt. Und fühlt es sich gut an? Es fühlt sich wie ein Ego-Shooter an. Nein, es fühlt sich gut an. Gregor, erzähl doch nichts. Wenn da so ein echt dreckiger, kleiner, mieser, virtueller Penner herkommt, der dich schon mindestens 10-mal abgeknallt hat. Und den du im Off immer hörst mit seinem Franzosen-Dialekt. Oh, furchtbar. 14-jährige Franzosen. Dunkel, blablabla. Ich glaube, das ist ein eigenes Thema, wo wir nachher noch drüber reden sollen. Ja, die Typen, die da noch kamen. Genau, das Spieler, die ich bei Call of Duty am meisten hasse. Ja. Franzosen. Gut, das ist schwierig für mich, da ich mein Headset dann ausschalte, wenn ich mal... Multiplayer spiele und ich hatte bei meiner Multiplayer Session dann genug damit zu tun, um zu sehen, gehörte zu meinem Team oder zum anderen. Die Roten sind die Gegner, Gregor. Ist es so? Ich weiß es nicht. Das wissen wir schon seit Jahren. Es gab Rote in dem Spiel. Ja. Um auf Modern Warfare 2 dort zurückzukommen, wir haben über die kontroverse Szene dort diskutiert. Der Rest des Singleplayers ich habe damals, glaube ich, Pepper über die Schulter geschaut, als das gerade dann neu gehabt und neu gespielt hat. Da ist sehr oft das Wort so Michael Bay-esque ein bisschen gefallen. So richtig viel Bombast-Action. Ja, klar. Na, aber es wird ja auch immer mehr und mehr. Und das Problem, das Call of Duty in meinen Augen definitiv hat, ist, dass es auf so einem hohen Level ist, dass du es schon gar nicht mehr wahrnimmst, dass es auf so einem hohen Level ist. Das habe ich jetzt bei Black Ops 2 zuletzt erst gehabt. Aber auch das ganze Charakterwechseln geht mir persönlich mega auf die Eier, weil du das ist ein ganz, ganz großer Schwachpunkt in deiner Serie. Du hast keine Bindung. Bei The Big Red One, das war, glaube ich, das Call of Duty 2 Big Red Run hieß es. Nee, 3 Big Red One. Da hast du, das ist, glaube ich, auch der einzige Teil zu Call of Duty, wo du die ganze Zeit nur in einer Einheit bist. Die ganze Zeit. Und das geht mir halt auch so ein bisschen ab. Das ist mir bei Modern Warfare dann wirklich, oder bei Modern Warfare 2 das erste Mal richtig aufgefallen, dass ich mir schon wünschen würde, mehr Charakterbindung in so einem Spiel zu haben. So, mir ist es scheißegal, habe ich jetzt auch, wie gesagt, bei Black Ops 2 gemerkt, mir ist es scheißegal, ob ich jetzt gerade sterbe, ob ich wieder verbrannt werde, ich habe alles schon erlebt als Hauptcharakter, weißt du, ich wurde erschossen, verbrannt, geköpft, ich bin in Minen getreten. Ins All geschossen, so, es passiert alles, also es passiert wirklich alles, komplett. Und deswegen ist es so, ja, ey, was ist das Nächste? Gib mir den nächsten Charakter, dass ich den auch weghauen kann. Obwohl, auch hier breche ich jetzt mal die Lanze dann wieder für Treyarch und für Dings, für Black Ops. Codblobs. Codblobs. Blobs, eigentlich, wie es im Fachjargon heißt. Ja. da muss ich sagen, war die Figuren, also die Figur war halt ein bisschen, erstmals ein bisschen interessanter. Ich muss sagen, ich fand den Captain Price immer wesentlich interessanter bei Modern Warfare als die eigene Spielfigur. Ja, weil der halt mit seinem Schnorris der da. Power-Schnurri. weil der da halt irgendwie immer so geile Aktionen gebracht hat und immer mal wieder ankam und immer so die rettende Hand in der Not war und all so ein Scheiß. Und der war halt irgendwie, den hattest du halt vor Augen, weißt du, den hast du gesehen, mit dem konntest du irgendwie so ein bisschen was anfangen, ja. Und auch wenn ich die Story von Black Ops 1 im Leben nicht mehr zusammenkriegen würde, ich fand halt diese Prämisse, diese Ausgangssituation mit dem Verhör und alles, das fand ich, haben die damals wirklich erstmals wesentlich interessanter gestaltet als alle Spiele zuvor. Weißt du, welches Spiel auch? Ich habe es nämlich jetzt letztens nochmal drin gehabt, an was mich das damals erinnert hat, ohne dass ich wusste, dass es mich daran erinnert, an Black. Black hatte genau die gleiche Ausgangssituation. Du bist am Anfang in einem Verhörraum, ja, und wirst ausgequetscht. Hängst du in Ops dran, hast du Black Ops. Aber im Prinzip... Vielleicht war das die Namensfindung. Vielleicht, ja, genau. Ey, wir müssen... Das ist ein gutes Spiel. Wir kopieren es 1:1 und brauchen noch was. Okay, das nächste Call of Duty von Criterion. Boah, das wäre auch geil, ey. Aber ja, dann gibt es ja ein bisschen Autofahren, hm? Ja, ja, aber auch ein bisschen mehr. Bei Black haben sie es ja auch gut hinbekommen. Ja, ey, aber... Also wenn sie mal so ein Top-Down irgendwie Auto-Level irgendwie reinkriegen sollten... Sag ich auch, danke. Also das ist... Ja. Ich meine, ich fand Hauptsache keine Turret-Mission. Lass uns jetzt noch nicht über Black Ops 2 reden, weil da will ich gleich noch nee, ich war, wie habt ihr denn den Singleplayer von Modern Warfare 2 so empfunden? Natürlich war der Bombast-Faktor, wurde natürlich hochgedreht, aber der Überraschungsfaktor dadurch, dass man die Formel jetzt vom ersten Modern Warfare her kannte, hat es euch dann noch im Singleplayer zumindest geflasht? Also mich hat bisher jeder, und das ist ein Satz, den du so rausschneiden kannst für die Werbung, mich hat bisher jeder Call of Duty-Teil befriedigt. Punkt. Auf Arten, wie ich befriedigt werden will. Nee, wenn ich Call of Duty reinwerfe, dann weiß ich, was ich erwarte. Und ja, ich weiß auch, was ich erwarte, wenn ich einen Film von Michael Bay gucke. Und ich weiß auch, was ich erwarte, wenn ich mir einen Film von Til Schweiger angucke. Und Til Schweiger dreht mit Michael Bay Call of Duty. Ja, aber wenn ich Film von Uwe Boll reinwerfe, als Soap McTavish, dann weiß ich auch, was ich erwarten kann. Und genau das ist der Punkt. Wenn ich ein Spiel reinwerfe und weiß, was mich erwartet, dann werde ich auch für diese 5 Stunden oder 6 Stunden, was für mich die perfekte Zeit ist für ein Videospiel im Singleplayer, wenn es denn auch so mit dem Pace kommt, den es da hat, dann werde ich davon gut unterhalten. Und jeder, der sagt, es ist ein schlechtes Spiel, dann tut es mir leid. Es ist kein schlechtes Spiel. Definitiv nicht. Es ist für das, was es sein will, ist es ein fantastisches Spiel. Wenn du jetzt sagst, ja, aber ich habe mehr Rollenspielelemente erwartet, dann ist es natürlich ein schlechtes Spiel. Weißt, dann juckt es dich nicht. Aber ein Modern Warfare, für das, was es ist, ein Arcade-Shooter im Prinzip, ein Rail-Arcade-Shooter mit Ultraschlauch-Leveln, dann befriedigt es sich, dann macht es Spaß. Und dann musst du halt aber auch sagen, so ein Level wie Terminal. Russian, das kannst du dann natürlich einzeln hinterfragen. Ist jede der Designentscheidungen richtig? Das ist eine ganz andere Sache als macht das Spiel das, was es macht oder machen will, richtig. Ist ja was ganz anderes, ob mir das Gameplay in der und der Situation richtig gut gefällt. Ja. Und ich fand Modern Warfare 2 gut. Und so mal kurz abzukürzen, ich fand auch Modern Warfare 3 gut. Ja, also ich gebe Christa auch vollkommen recht, weil wenn ich mir einen Michael Bay-Film angucke, dann erwarte ich da garantiert kein Autorenkino und irgendwelche ausgefeilten Dialoge oder sonst irgendwas. Ich erwarte Schauwerte. Ja. Ja, und ich erwarte ein hohes Adrenalin-Level. Das wäre kein Werner Herzog. So. Aber Klaus Kinski in Call of Duty wäre auch interessant. Das wäre auch geil. So ein Arschloch. Das wäre auch super, ja. Was erwartest du von einem Call of Duty? Genau das, nicht mehr. Gut, ja. Mittlerweile ist der Singleplayer wohl zum Comfort Food sozusagen geworden. Ne? Also ich werfe das Spiel rein, hab 1 bis 2 Tage, wo ich das Spiel, ich werfe davor auch nicht den Multiplayer-Modus rein, weil ich weiß, dass ich da hängen bleib und dann den Singleplayer-Modus vergesse. Aber ich spiele es einmal durch und wenn es mir wirklich gefällt, werde ich ab und an, wenn die Server offline sind, mal wieder in Veteran reinwerfen oder gucken, wie weit ich dann komme, bis die Server wieder online sind. Aber das war's dann auch für mich. Und ich bin jetzt auch nicht mehr so die Gamerscore-Hure, dass ich sage, ich brauche unbedingt Tausende bei Call of Duty. Aber im Singleplayer-Modus macht das schon immer Spaß für 6 Stunden und mehr brauche ich da nicht. Und wo kriegt man sonst für 60 Euro 6 Stunden Spaß? Ja, weil auf dem Amt. Die Alternative, die andere Alternative, die mir einfällt, ist wesentlich kürzer. Ja, ja, und teurer manchmal. Ja. Darüber habe ich leider keine Ahnung. Gokart-Fahren ist das echt so, ja. Aber der extra Heckspoiler, ja. muss dran denken. Wir haben natürlich jetzt auch schon gerade, sind wir in Modern Warfare 3 mit reingerutscht. Also vieles, was man über Modern Warfare 2 sagen kann, kann man auf 3 eigentlich auch übertragen. Ich dachte halt auch, was soll mir Modern Warfare 3, was wollen die jetzt noch machen? So, ja? Und irgendwie habe ich das gespielt, damals für unseren Play-Beitrag ja auch, habe ich das gespielt und ey, ja, ich muss zugeben, es hat mich wieder mitgenommen, es hat mich wieder erwischt, es hat mir wieder irgendwie 6 Stunden Spaß gemacht. Ja, das Bonbon-Geballer und Bombardement irgendwie gegeben, so was ich halt von den anderen Spielen auch erkannte und was ich von den anderen Spielen, also an den anderen Spielen auch geschätzt habe. Ja. Ey, es ja ist, weißt du, du kannst ja sagen, ja, es ist Patriotenkacke. So, wenn du es runterbrechen willst, kannst du es natürlich so sagen. Ja, es ist Patriotenkacke. Ja, es ist stumpf. Ja, es ist nicht mehr das hübscheste Spiel auf der ganzen Welt. Aber dann kannst du auch sagen, du bist in einer Mission, in einer dunklen Stadt, eine EMP geht los und fucking Helikopter fliegen auf die Erde. Explodieren, du rettest deine Leute, rennst mit 40 Leuten ins Weiße Haus. Weiße Haus. Du hast diese Genau, und musst am Ende diese geile Fahne dahin werfen und denkst dir so, ja, natürlich weiß ich, dass ich das machen muss, aber es ist geil. So, weißt du? Mit meiner letzten Kraft muss ich dahin robben, um diese Fahne aufs Weiße Haus zu hängen. Wenn es so abgedroschen war, genauso wie bei World at War, ja. Ich meine, es war ja das gleiche, du stürmst am Ende ja auf den Reichstag irgendwie und hisst da die Russenflagge oder die Ami-Flagge oder was es war, ja. Irgendeine Flagge halt, scheißegal. Scheiß drauf, ja. Meine Flagge. Ja. Und du wusstest, dass das kommt. Und auch diese Michael Bay-Szene, dass du da mit zwei Rauchstäbchen irgendwie breithändig irgendwie langrennst, damit die Kampfjets irgendwie so ihre Zielmarkierung haben. Nicolas und so, also Cage-Style hier, ja, The Rock. Ja, genau, The Rock. Ja, Devin! ja, weiß ich nicht, daran kann man sich ergötzen, aber wenn man sich halt weiß, was... Man muss halt doch nur seinen Kopf ausschalten, ja, weißt du? Und das, ey, ich meine, auf der Arbeit, ich weiß, du zeigst mit deinem Finger, dass du was sagen willst, ja, Diego, aber du hast ja nichts zu sagen, wenn zwei Call of Duty Fanboys reden. Und zwischendurch mal reingrätschen und intelligenten Discord bieten. Ja. Nein, ab und zu mal. Das ist Call of Duty, das ist hier nicht mehr der Herzog, haben wir gerade schon geklärt. Ein Punkt, den ich gerne anmerken möchte, Patriotismus, klar, speziell in Richtung Amerika, natürlich in der Call of Duty-Reihe gegeben. Ich habe mehr das Gefühl, speziell bei Modern Warfare 3, mittlerweile ist natürlich, klar, Call of Duty eine Weltmarke. Ne? Ja. Und bei Modern Warfare 3 ging es ja speziell storymäßig, dass ja überall auf der Welt die Kacke am Dampfen ist. Und war auch speziell, unter anderem hier in Hamburg. Unter anderem hier in Hamburg. Und ihr seid natürlich jetzt beide nicht, oder? Native Hamburger? Nee. Ihr seid also meine Lieblingsstadt in Hamburg. In Hamburg. In Deutschland. Die Lieblingsstadt. Ja, Deutschland ist meine Lieblingsstadt in Hamburg. Ich muss sagen, ich als Native Hamburger finde es fast schon toll, dass sich so eine Weltmarke wie Call of Duty dazu dann fast schon erniedrigt, aber hier macht mal uns kaputt. Ne? Also es hat ein bisschen fast sowas, dass die Leute mittlerweile dann auch sagen, hey Call of Duty, kommt mal zu uns, mach mal meine Heimatstadt kaputt. Aber selbst so ein Käse wie Autobahnraser finde ich da interessant, zum Beispiel, dass ich durch Straßen da durchheizen kann, die ich kenne. Ja, aber da muss man auch sagen, von einer Marke wie Call of Duty erwarte ich dann eigentlich auch, dass sie zumindest ihre PR-Abteilung mal anrufen oder irgendjemand, der hier arbeitet und fragt, hey, gibt es eine Technikerbank wirklich bei euch? Technikerbank? Oder dieses geile Arkaden-Einkaufszentrum in Berlin. Ey, das ist so geil, was die da für einen Schwachsinn teilweise an die Wand geschrieben haben. Also da musst du dann auch sagen, ey, was steht in Leveln, wo ich nicht weiß, was da steht? Weißt? Und das ist halt immer ein bisschen schade, wenn du weißt, dass sie so viel den Arsch voll Kohle haben, weißt, wenn sie furzen, kommt Gold raus, dass sie nicht mal kurz nach Deutschland anrufen können, um zu fragen, hey, pass auf, wir haben hier ein Schild, können wir das JPEG einmal kurz zeigen? Macht es Sinn? Und als Vorgeschichte, man ist in Hamburg und da sind halt andauernd irgendwelche Schilder, die gar keinen Sinn ergeben. Irgendwie, Autobahn geschlossen. Was steht da oben? Rendite oder so? Irgendwelche Stichworte, so Rendite, so Zement. Und aber ich gehe gern zu Zement. Und irgendwas gibt es noch, so ein Fischlokal am See, gibt es glaube ich noch. Ich weiß irgendwo, es nicht, aber weißt du, das machen andere Spiele ein bisschen smarter, wo man Deutschland zerstören konnte. Wenn man noch sogar eine eigene Dependance in Deutschland hat. Weißt du, ja, die müssen ja noch nicht mal bei irgendwelchen Ortsansässigen anrufen, die sie nicht kennen, sondern die müssen einfach nur bei fucking Activision in München oder wo es ist, müssen sie irgendwie kurz mal durchklingeln. Du musst deine Priorität setzen. Das ist ein Anruf. Und dann so einmal JPEGs, weißt du, schickst 10.000 Mails. Hier, pass auf, 5 Schilder, die wollen wir so einbauen, passt das. Ja. Gut, wir weiß natürlich, wie in diesem Mammut-Entwicklerteam, was natürlich dann dahinter steht, das muss in die mehrere hundert Leute natürlich reingehen. Ja, und sowas, ey, dann es ist jetzt auch nicht irgendwas, was mir das Spiel irgendwie vermiest. Nee, gar nicht. Nee, klar, aber diese Art der Immersion, ich kann es aber auch dann nachvollziehen, wenn die endlich mal bei mir vor der Haustür quasi angekommen sind mit Call of Duty und dann über dein Hausschild Schild nicht an Katio steht, sondern Kavumsmann. Ja. Der Kavumsmann. Ich hätte mir ja gewünscht, dass Panzer über den Kiez rollen. Also da hätte ich das wäre geil gewesen, ne? Ja, und aber dann das haben sie die nicht gemacht. Ja. Weil das Ding war ja auch noch, ich war irgendwo. Das ist halt der Hafen, aber das ist geil, wenn die Helikopter drüber fliegen. Auf jeden Fall. Das ist so alter Schild. Und du siehst die Kölbrandbrücke brennen, Alter. Das finde ich richtig geil. Das ist cool. Das finde ich richtig geil. Also man muss bei unseren ganzen, bei der ganzen Euphorie, die wir jetzt gerade versprühen, weil eben muss man natürlich auch sagen, so wenn es wirklich so wäre, nö. Aber im Spiel ist es halt, das darf man nicht vergessen, es die ist Distanz halt ein Spiel, im Kopf ja. ist da. Genau. Also die ich muss es dann deine Augen sagen was anderes, mein Freund. Welcher James Bond war das? Der Morgen stirbt nie? Der Morgen stirbt nie. Morgen, ja. Pierce Brosnan hat leider nicht genug gemacht. Hat nicht genug gemacht, aber der Film beginnt ja in Hamburg und er hat eine Szene, die dort dann in Hamburg spielt. Und die ist auch so schwachsinnig. Ist das die mit dem Kran? Nein, das ist die Szene, wo er mit dem BMW auf der Rückbank liegend mit dieser Fernbedienung seinen BMW steuert und dann, das ist glaube ich vom Sportkarstadt. Genau, vom Karstadt Parkhaus. Das Parkhaus vom Karstadt spielt und Sport, aber dann ist auf einmal beim Hotel Atlantik, was genau. 2 Kilometer weit weg ist. Und er springt halt aus diesem Parkhaus raus und landet in so einem Reisebüro, oder nee, beziehungsweise in dem Autovermietungsbüro, wo er sich die Karre vorher geliehen hat, glaube ich, landet er irgendwie drin. Ja, ich glaube, passt überhaupt nicht rein, weil es halt irgendwie echt voll weit weg ist. Natürlich, klar, wenn du hier als Hamburger weißt du natürlich, wie diese Locations dort sind und das nimmt dich wieder ein bisschen heraus, habe mich aber trotzdem darüber gefreut, dass du dann deine Stadt dort repräsentierst. Ich glaube, es war das Parkhaus, sollte im Hotel Atlantik sein und er ist dann dort hinten beim Spiel und Sport dann und dort gelandet. Und er findet in dem Tresor. Was findet er in dem Tresor? Blitzilus. Die Blitzilu. Die Blitzilu und die Praline, glaube ich, sind drin. Ein hörbares Lachen im das Kino. Das ist das teuerste Product Placement, was sich unser Verlag damals erlaubt hat. Okay. Es kann auch nur Product Placement gewesen sein. Ich glaube, es gibt auch internationale... Aber ein guter Lacher. Es gibt aber auch, glaube ich, internationale Versionen, wo andere Hefte drin liegen. Ja? Also ich glaube, das war lokal. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber auf jeden Fall. Wahrscheinlich nur ein Hamburger Kino, das es so gezeigt hat. Ja. Aber speziell dann Modern Warfare 3 hatte eben diesen internationalen Status erreicht, dass da wirklich dann Leute auf der Welt da kommen und sagen, hier, macht unsere Stadt kaputt. Wir wollen, dass Modern Warfare zu uns kommt. Der große Zirkus. Ja. Aber ey, jetzt mal ehrlich, welche Stadt hätte sich denn besser angeboten als Hamburg? Ja, schönste Stadt auf der Welt. Wir haben dieses geile Hafenpanorama, wenn man das irgendwie erstmal in Schutt und Asche legt. Das stimmt, und Berlin wäre auch zu offensichtlich gewesen, ja, muss man dazu sagen. Ich mein, also, und du hast Berlin in Schutt und Asche in anderen Spielen schon gesehen. Berlin war schon zu oft kaputt. Aber da muss man du weißt nicht, ob es kaputt ist, so wie es mittlerweile ausschaut teilweise. Genau, so kaputt war es. Da muss man dann auch sagen, in Sachen Mehrspielermodus hat sich ja auch ein bisschen was getan, immer von Modern Warfare zu Modern Warfare 2 zu Modern Warfare 3, aber es wurde halt nie geiler, nicht leider. Zum Besseren. Also es wurde halt nicht besser. In Teil 2 und in Teil 3 gab es gute Maps, definitiv, also aber da war auch so die Anzahl der guten Maps zur gering. Anzahl der Maps, die veröffentlicht wurden, relativ gering. Und wir kommen ja gleich auf die Spiele, die Treyarch dann gemacht hat. Da ist es genau andersrum gewesen. Die wurden halt immer besser, auch im Mehrspielermodus. Und Modern Warfare 3, ich überlege gerade, was mich da... welche großen Kontroversen gab es da? Es gab einmal die Szene mit dem Kind und dem Lastkraftwagen, der dann irgendwie explodiert. Ja, mit diesem Sprinter, wo die Bombe oder die Chemiebombe drin ist. Hat mich jetzt auch nicht so hart geflasht. So, ich durfte die Kamera halten. Wow, geil. War auch wieder nicht so schön umgesetzt einfach. Ja, aber sagen wir mal so, es war jetzt in dem Moment ja etwas besser umgesetzt als in Teil 2. Ja, über Teil 2 müssen wir jetzt nicht, da wäre alles besser umgesetzt gewesen. Aber ansonsten, wieder Hauptcharakter wurde verbrannt. So, ja. Alles schon gesehen. Das wieder macht es da, glaube ich, aus. Aber irgendwann hast du wieder, dich eben ausgekontroversiert. Aber auch da gab es schöne Momente. Ja, absolut. Also gerade in Hamburg zum Beispiel, wenn du da irgendwie durch die Straßen läufst und plötzlich bricht dieser Panzer da neben dir rein, irgendwie aus der Wand raus. So. Das fand ich schon ziemlich cool. Ja. Aber vom Multiplayer, jetzt muss ich mal gerade überlegen, welche Map bleibt mir da hängen? Also ich hab auch von allen Call of Duty Teilen, die zuletzt erschienen sind, den Modern Warfare 3 am wenigsten gespielt, mit Abstand. Ja, muss ich auch sagen. Also ich habe Modern Warfare 3 relativ schnell wieder zur Seite gelegt. So, ja. Wie ist das eigentlich für euch? Weil Call of Duty, weil Modern Warfare ist ja quasi so eingeführt hat in die Serie oder das ist quasi, was heißt perfektioniert, aber respawnende Gegner, ich glaube, das ist auch ein furchtbar. Thema, das ja immer wieder angesprochen wird. Auch das haben sie jetzt bei Black Ops, muss ich auch sagen, haben sie es auch noch nicht in den Griff gekriegt. Ja, da kommen wir gleich zu, aber ich finde teilweise das Spawn-System von Call of Duty ist verbesserungswürdig. sehr stark verbesserungswürdig. Gerade, wenn ich auf Nuketown irgendwie direkt neben einem Gegner gespawnt werde, eine Map, die vielleicht, keine Ahnung... Achso, ich meinte übrigens Singleplayer. Achso. Fern davon, immer wieder respawnende Gegner. Also dafür da, dass du dich nicht irgendwo verschanzen kannst und die Level erstmal säuberst, bevor du weitergehst, sondern dass die Action immer wieder unmittelbar vor dir ist. Kumpel von mir hat eine sehr, sehr lustige Kolumne darüber geschrieben und meinte halt so, ist doch super geil. Also er hat natürlich dann aus der Sicht von einem Fanboy geschrieben, ist doch super geil, kannst die Szene, die dir gefällt, so lange spielen, wie du willst. Aber ich weiß nicht, ich fand das damals bei Ghost Recon... Warfighter heißt es, oder? Advanced Warfighter ist Ghost Recon. Ja, Ghost Recon. Wie hieß es davor? Modern Warfighter? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, deswegen kann ich dir jetzt keine Tipps geben. Also ich fand's bei den etwas älteren Advanced... Also Graw, ne? Graw hieß es doch. Ghost Recon Advanced Warfighter, ja. Zwei, glaube ich, und eins. Da war das irgendwie so gewesen, beziehungsweise da habe ich das immer... gerne mal genossen, dass man sich an so eine Stelle irgendwie hinstellen konnte und einfach mal so für 10, 15 Minuten einfach mal so eine Schlacht irgendwie entfacht. Ja, wo halt immer wieder neue Leute kommen, also immer wieder Gegner kommen und du machst sie halt einfach platt. Du genießt es halt mal kurz mal eben so in einem größeren Gewimmel irgendwie zu kämpfen. Aber so. Auch da wieder die Parallelen zu Black damals. Ja. Wo Black in der letzten Mission an der Brücke das fantastisch hinbekommen hat. Aber Black war natürlich auch ein Ausnahmetitel seiner Generation, muss man dazu sagen. Also ich finde es gar nicht so schlimm, weil ich entweder ich hab mal Bock drauf und lass die halt auch dann kommen und baller und baller und baller. Gerade jetzt auch beim neuen Black Ops 2 ist es ja auch von Vorteil, so viele Punkte zu sammeln, wie du irgendwie kannst. Und meistens renne ich sowieso durch. Wenn ich merke, oh Gott, das wird mir jetzt hier zu anstrengend, versuche ich diesen Abschnitt so schnell wie es geht irgendwie zu absolvieren. Bloß ich bin an dieser Stelle vorbei. Ja, mich stört das jetzt nicht unbedingt. Also ich finde das Spiel ist von vornherein so unrealistisch, da muss ich mich jetzt nicht mehr an solchen Sachen irgendwie hochziehen. Ja, also ich finde es wie gesagt auch nicht so massiv störend, weil ich weiß, dass ich mich drauf einlasse. Also ich würde das jetzt auch nicht anders erwarten, großartig. Ich meine, Tarantino-Film, siehst du Füße, der braucht ganz ausgehen. Ja. Ja, also 10 Minuten lang. Also nur um ein Beispiel zu nennen. Ja, also weiß ich nicht, mich stört das nicht unbedingt wirklich. Ja. Und was das Spawnen bei Multiplayer-Matches angeht, ich glaube, das kommt auch daher, ich weiß nicht mehr genau, wie die Map hieß. Ich glaube, das war Modern Warfare 1 mit dem Raketenstart. Silos, die immer aufgegangen sind. Hieß sie nicht sogar Silo? Hieß sie Silo? Ich weiß nicht. Das wäre natürlich ein großer Zufall. Aber da hast du es sehr, sehr stark gemerkt, dass es quasi im Uhrzeigersinn immer wieder gespawnt ist. Also das. Aber die Map war auch schön groß. Ja, ja, klar. Das genau. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, dass diese schnellen Karten, die es heutzutage gibt, die es jetzt gibt, mit den, die auch nicht mehr wirklich so groß sind, stellenweise, wo es halt nur noch bestimmte wenige Spawnpunkte gibt, dass du die quasi auch schon fast dicht stellen kannst. Und dass du weißt, okay, da spawnen jetzt gleich in ungefähr 15 Sekunden, wenn er stirbt, kommt wieder einer. Und das ist natürlich, da gibt es nicht mehr so viel Zufall. Nee, weißt, leider nicht. Und, aber es wird halt immer so gespawnt, dass auch, du musst meistens nicht länger als 3 Sekunden warten, bis du wieder in Action bist. Hat halt Vor- und Nachteile. Du hast alle 5 Sekunden eine Flinte. Aber das ist halt auch genau der Grund, warum ich den Multiplayer spiele. Ja. Also das ist halt wirklich, das ist das Ding, was mir, also was für mich den Multiplayer auszeichnet. Ja, weil ich will da rein, ich will da raus, ich will dazwischen jede Menge Geballer haben oder Action haben. Es geht halt um schnelle Action. Also ich meine, ich glaube, bei Call of Duty muss man sich einfach nur die Frage stellen, oder generell bei Shootern, was will ich? So, weißt, will ich krasses Teamplay und möchte ich, dass es auch mal ein bisschen taktischer vorgeht und möchte ich, dass es, dass die Leute irgendwie durchdacht agieren, dass ich vielleicht noch Klassen habe und sowas. Dann spiel halt Battlefield. Ja, und wenn du willst, dass es so eine richtig schön schnelle Runde, weißt, bei Battlefield musst du aber auch mal dann für eine Runde eine Stunde einplanen. Ja. So, dass es halt mal eine richtig geile Runde wird, dann spielst du halt mal eine Stunde hin, Rückmatch, bra bra bra. Und ich sag auch, wirklich, als Hardcore Call of Duty Fan sage ich, die deutlich realistischere Kriegssimulation ist Battlefield, ja. Also da rennst du halt auch mal irgendwie 5 Minuten rum und es passiert halt nichts. Ja. Beziehungsweise musst du halt dich positionieren, musst deinen Weg abstecken, musst irgendwie kontrollieren, ob du nicht irgendwie ein Kreuzfeuer gerätst oder sonst irgendwas. Das finde ich genauso cool. Ja. Ja, aber es ist halt nur nicht, ich komme abends nach Hause, ich erledige meinen Scheiß, ich esse was, ich habe eine Freundin, um die ich mich kümmern muss und beziehungsweise mit der ich Zeit... darf, mit der ich mich kümmern darf, mit der ich Zeit verbringen will und so weiter. Aber wenn ich dann abends irgendwie nochmal sage, okay, ich mache jetzt mal die Konsole an, ist ein Spiel wie Call of Duty genau das, was ich eben mal schnell noch am Ende des Tages erledigen kann. Ja. Weißt du? Und das ist, kann ich bei Battlefield nicht. Ja, bei Battlefield musst du dir Zeit nehmen, da musst du vielleicht auch am besten noch mit Leuten, die du kennst, irgendwie dich verabreden, weil es ansonsten keinen Sinn macht, mit irgendwelchen Wildfremden da über eine Karte zu rennen irgendwie und irgendwelche Missionen erfüllen zu wollen, weil die nicht auf dich eingespielt sind, weil die nicht ihre Aufgaben haben und so weiter und so fort. Ja, und ja, Fast Food, virtuelles Fast Food, ich sage es nochmal, also das ist genau das, was Call of Duty irgendwie für mich auszeichnet. Das Battlefield-Ding kann ich bestätigen. Ich habe zuletzt mit Simon und Kumpan da mal eine Session gemacht, als wir seinerzeit den Shootcast aufgenommen haben. Wir haben danach aber noch ein bisschen weitergespielt und Simon meinte im Nachhinein auch, er fand es mal interessant zu sehen, jemanden zuzuschauen, der sich überhaupt nicht mit dem Spiel auskennt, weil ich muss mich da auch natürlich erstmal zurechtfinden, hat er auch immer dort das Gefühl, da alles so Squad- und Team-basiert ist. Ich kenne die Maps nicht, ich weiß teilweise nicht, was die Knöpfe anstellen und alles Spaß hat es natürlich irgendwie gemacht, aber es war auch schon ein ziemliches Investment, ne, wo ich dann auch sagen musste, okay, nicht nur, dass ich erstmal lernen muss, wie das Spiel gespielt werden muss, wenn ich mich da investiere, dann brauche ich auch wirklich Zeit und ich muss mit allen das organisieren vorab und mir ist das vielleicht dann nach einem harten Arbeitstag dann zu viel am Abend, als dass ich dann wirklich einmal es zack, muss nicht zu viel sein, aber wenn ich jetzt irgendwie, was ich, erst um 12 Uhr die Konsole anschmeiß, dann kann ich nicht erwarten, dass irgendwie 3-4 Leute irgendwie, mit denen ich normalerweise zusammen spiele, auch irgendwie gleichzeitig online sind, um dann nochmal irgendeine Stunde Battlefield zu spielen. Mhm. Zumal, wenn ich jetzt überlege, okay, ich muss dann doch morgen früh aufstehen und will nur mal eben kurz spielen, was meistens natürlich nicht funktioniert, aber weißt du, also diese Grundvoraussetzung, die ein Call of Duty bietet, ist nicht die gleiche, die ein Battlefield hat, also die ein Battlefield bietet, so, ja, und beides auf seine Weise finde ich geil, also ich würde gegen beides nichts sagen, aber beides ist halt nicht das gleiche. Deswegen, ich glaube, da gibt es auch nicht entweder oder, sondern halt die Dinger existieren halt gemeinsam und ich weiß, dass ich irgendwie um 10 Uhr an einem Samstag schon zocken kann mittags, dann werfe ich auch eher mal eine Runde Battlefield rein, weil ich weiß, dass ich meine Kumpels kurz organisieren kann und wir vernünftig irgendwie die Server rocken. Aber wenn ich weiß, dass ich um 11 Uhr abends mal kurz eine Stunde habe, um zu spielen, dann werde ich auch keinen, weißt du, dann werde ich Call of Duty reinwerfen. Aber ich glaube, das reicht auch schon fast zu dem Thema. Ja. Also Modern Warfare 3 rausgekommen eben Ende 2011 und war gleichzeitig auch das letzte Spiel, Call of Duty Spiel, offiziell der Erfinder von Infinity Ward, die sich dann von Activision abgespalten haben. Die sind mittlerweile gelandet bei, wo sind sie? Infinity Ward, bei Microsoft? Ja. Was passiert denn da? Ist Infinity Ward nicht weg? Nein, der Punkt ist, dass die Hauptköpfe, das war, glaube ich, sogar schon vor Modern Warfare 3. Da gab es ja doch irgendeine hier so Klage oder so. Genau, die wurden quasi aus ihren Büros rausgetragen von Activision. Und die wollten die Marke halt mitnehmen. Das Problem war ja, glaube ich, schon irgendwie vorab. Das wird schwierig. Ja, das Problem war irgendwie ja vorher schon gewesen, dass Call of Duty Modern Warfare 2, glaube ich, nur als Modern Warfare 2 sich angekündigt hatte. Stimmt, das Call of Duty haben sie nach im Nein. Und dann haben sie das Call of Duty im Nachhinein nochmal davor gesetzt, weil die Resonanz nicht so positiv oder zufriedenstellend war, wie wenn ein Call of Duty-Titel noch davor stehen würde. So, ja. Und ich glaube, im Zuge dessen oder beziehungsweise im Verlauf dessen gab es dann irgendwie immer mehr Quälereien, ja, weil die wollten, glaube ich, die Marke Modern Warfare loslösen von Call of Duty. So hatte ich das mal mitbekommen. Und quasi eine eigene Spielreihe generieren und Call of Duty wird es dann weiterhin geben. Und Modern Warfare wäre dann quasi genau die Sparte gewesen oder der Ableger gewesen, der sich um die moderne Kriegsführung halt dann kümmert. Mhm. Da muss ich nochmal nachchecken, wo eben die Leute, die da gegangen sind, gerade aktuell firmieren. Aber es war so, dass das Bungie jetzt für Activision was macht oder kriegt das auch dann durcheinander? Das hatte ich jetzt auch gehört. Also die machen jetzt was dafür. Es muss nicht Call of Duty sein, was sie dann jetzt machen, aber die haben ja auch zuletzt, glaube ich, ein paar Sachen bekannt gegeben. Also da kann man ja auch gespannt drauf sein. Infinity Ward eben Schluss offiziell halbwegs mit den alten Leuten mit Modern Warfare 3 dann dort gehabt. Ja, also der Punkt war ja, dass es schon 2010 so war. Also dieser Rechtsstreit hat ja 2010 angefangen, da war Jason West hat damals irgendwie gesagt so, das ging bei Facebook rum, weil einer seiner Kumpels das veröffentlicht hatte. Der schrieb irgendwie so, ey, er trinkt gerade und ist übrigens nicht mehr angestellt so bei Activision, aber Infinity Ward. Und da gab es dann halt lange Diskussionen. Und da kam ja auch dann, dass Sledgehammer Games gerade ein Action-Adventure im Call of Duty-Universum irgendwie produzieren würden. Und Sledgehammer Games sind die, die aus den Dead Space-Machern quasi hervorgegangen sind. Und auf jeden Fall haben jetzt einige Köpfe hinter Infinity Ward, haben relativ viele Leute den Zirkel quasi verlassen von Infinity Ward. Und die haben halt ein eigenes Studio gegründet und entwickeln da gerade ein Spiel. Und ja, das ist aber auch schon fast alles, was man dazu sagen kann. Und, ich schätze ja mal, es wird ein direkter Angriff, ne, auf die Reihe, oder? Ja, es macht halt am meisten Sinn. Ja. Aber da muss man dann auch sagen, dass sie mit Electronic Arts wahrscheinlich auch einen recht dicken Partner am Start haben. Oder haben werden, wenn das denn so kommt. Und was ich ein bisschen blöd finde, weil dann gibt es jetzt so ein Dreigestirn-Battle irgendwann vielleicht demnächst. Ja, aber im so. Prinzip ja, gewinnt keinem. Ja, ich weiß nicht, ob der Spieler nicht dadurch gewinnt, weißt? Also, hey, stell dir vor, da kommt nochmal ein Spiel im April. Weißt, Battlefield und Call of Duty kommen halt meistens immer zum Jahresende, aber dann kommt nochmal ein Spiel im April, dann hast du nochmal einen schönen Modus. Und vielleicht ist es ja sogar ein gutes Spiel, wer weiß. Ja, aber es ist halt auch jedes Mal echt wieder. Ich meine, ey, wenn du einen guten Modus hast. Oder es setzt sich nur auf den Singleplayer, hat gar keinen Multiplayer-Modus. Das Problem ist, was du ja vorhin angesprochen hast. Warum soll ich in Modern Warfare 3 noch spielen, wenn alle meine Kumpels irgendwie sich jetzt Black Ops 2 geholt haben? Ja, klar. Ja, und das war bei jedem Call of Duty war es das Gleiche. Ja, du holst den, also ab Modern Warfare. Du holst den Modern Warfare, du spielst den Multiplayer exzessiv durch, aber ey, sobald der neue Single-Multiplayer von einem anderen Spielteil da ist, ja, wechseln sie alle rüber. Was willst du machen? Bleibst du da, spielst mit irgendwelchen Leuten, die du nicht kennst, oder gehst mit deinem Kumpel mit und spielst das neue Spiel? Also gut, wir werden es ja so sehen, wenn es dann einmal soweit ist. Ja, gut. Dann in der nahen Zeit. Ist ja noch Zukunftsmusik. Deshalb gehen wir jetzt dann einmal von Infinity Ward rüber zu den Kollegen von Treyarch und natürlich da bist du ganz groß drauf verpicht, jetzt endlich was über World of War sagen zu können. Ja, also ich glaube, ich habe es gerade auch falsch ausgedrückt. Das ist natürlich nicht komplett mein Lieblingsteil von Call of Duty, das ist nämlich Modern Warfare noch immer. Aber ich fand World of War fantastisch. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und die Mehrspielerkarten habe ich immer noch in sehr guter Erinnerung. Dieses japanische Schloss, die war so super. Mm. Ich mochte, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, aber sie hatte, warte, wie hieß sie? Ich versuche 3 Sekunden kurz mich daran zu erinnern. Vielleicht, ich hätte schon gesagt, ich schneide es auf 3 Sekunden runter, ja. Aber so ist es lustiger. Okay, ich habe es nicht geschafft. Auf jeden Fall, die Mehrspielerkarten fand ich sehr gut und erschien in Deutschland aber auch nur natürlich nur geschnitten, aufgrund der Tatsache, dass es halt verbotene Symbolik beinhaltete. Böse. Genau. Und ich bin jetzt nicht ganz sicher, gab es da schon... Aktuell musste damals auch... Gab es da schon einen Zombie-Modus? Ja, der wurde damals eingeführt. Der war auch schon geschnitten, oder? Also der war bestimmt auch geschnitten. Ja, klar, das ganze Spiel war ja geschnitten in Deutschland. Und die Games aktuell musste damals vom Markt genommen werden, deswegen... oder beziehungsweise nicht vom Markt genommen werden, aber die musste überklebt werden, weil mein Praktikant damals bei der Bildauswahl ein Zeichen übersehen hat, was so minimal zu sehen war auf der Brust und dann wurde es trotzdem und dann ist der Praktikant dann durch die Zeitschrift gegangen und hat geklebt. Weiß ich nicht, irgendwelche Hausfrauen mal einkaufen können, die auf alle einen schwarzen Punkt haben? Ja, genau, das war der Punkt. Sie haben danach die komplette Seite überklebt, weiß, in jedem Heft. Die komplette Seite, nicht nur den Screenshot. Nee, ich glaube, nee, das war ein Artwork, der über die komplette Seite gezogen war. Aber ja, so war das. Tja, gut, Auflagen einstampfen ist nämlich echt scheiß teuer. Gut, das ist hier das natürlich bei Turning Point nach spezielle Problematik. Es gab ja auch ein Wolfenstein-Spiel, was hier dann auch falsch gecuttet rausgekommen ist, doch auch in dem Zeitraum, ne? Ich fuck, es war Wolfenstein. Das war's nämlich. War es nicht World at War? Nee, war nicht World at War. War Wolfenstein oder World at War? Eins von beiden war es auf jeden Fall. Also ich weiß, dass eine Wolfenstein, was vor einigen Jährchen nochmal gekommen ist, das ist nicht allzu reinlich gesäubert worden für die deutsche Version und man hatte irgendwie noch 30 oder 40 dieser Symbole dann dort drin gefunden. Ey, oh mein Gott, ey, ehrlich. Also wirklich, als ob man das irgendwie aus der Geschichte ausradieren kann. Das kannst du nicht. Also ich finde es auch sehr, vielleicht ist das auch ein Thema, worüber wir reden müssen, weil wir auch gesagt haben, wir würden auch in die Täterrolle schlüpfen. Ich finde es man muss es doch nur vernünftig präsentieren und sagen so, hey, das sind Nazis, das waren Schweinehunde, die wurden... Schweinehunde. Ja, aber es ist ja auch, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so dumm und plakativ sagen muss, das aber ist halt es ist ja immer noch... Geschichte. Und es ist immer noch ein Unterschied zwischen Nazi und Soldat. Ja. Ja, also klar, die haben damals alle für die gleiche Ideologie gekämpft und sich in den Krieg gestürzt und so und ich will das gar nicht irgendwie verschönigen oder beschönigen oder sonst irgendwas, aber nichtsdestotrotz, du kannst doch... Weiß ich nicht, mittlerweile kannst du doch irgendwie die Rolle von einem deutschen Soldaten, der an der Front ist und genau dieselbe Scheiße durchmacht wie der, wie sein Gegenpart auf der amerikanischen oder französischen oder englischen Seite, dann kannst du doch mittlerweile irgendwie auch installieren, ohne dass es zum Eklat oder sonst irgendwas kommt. Ja, und rein in Sachen Unterhaltungsindustrie, also wenn ich, was weiß ich, 12 Uhr morgens Samstag bei ProSieben einschalten kann und dort Switch alle wie bei Stromberg dann Hitler herumlaufen sehe. Ja, da wird Adolf zur tragisch-sympathischen Witzfigur gemacht, so, ja. Also bitte, weiß ich nicht, kriege ich nicht auf die Reihe, wie man irgendwie mittlerweile noch oder immer noch so vorsichtig an das Thema rangeht. Und da hängen, ja ey, ich stürme den Berliner Reichstag, beziehungsweise ich stürme die, keine Ahnung, alle möglichen Nazi-Gebäude und so, dass da irgendwie Hakenkreuze oder sonst irgendwas an der Wand hängen, wovon gehe ich denn aus? Ja, also dass da irgendwie alles nur irgendwie Van Goghs oder Blümchenteppiche oder sonst irgendwie rum beschönert worden sind. Ja, meine Lieblingszensur in Anführungsstrichen ist immer noch aus dem Rollenspiel Persona 2, wo Hitler der Bösewicht dort ist, ein wiedergeborener Dämonen-Hitler. Und der in der Neuauflage, die in Deutschland rausgekommen ist, wurde zu Führer umbenannt und trägt eine Sonnenbrille. It's cool, man. It's cool, man. Nee, also ich hätte es mir gerne mal gewünscht, in einem dieser Weltkriegsspiele auch mal wirklich die andere Seite einzunehmen, ohne dass da irgendwie politischer Subtext mitschwingt oder irgendwie sowas. Ja? Ja. Wo es einfach nur um die Erfahrung Frontsoldat geht. Weißt du? Also ja. Was halt keine oder Schöne aber, ist, aber... Du kannst ja auch quasi in der Täterrolle sein, als ein Nazi-Offizier, Offizier. dann machst du irgendwas, was dich selbst als Spieler vielleicht sogar dazu bringt, diese ganze Sache noch extremer zu hinterfragen. Weißt, also... Oder noch beschissener zu finden. Genau, ja klar, also das meine ich ja jetzt. Also du musst es ja nicht mal zwingend glorifizieren. Ja. Weißt, oder selbst wenn du es glorifizierst, muss aber trotzdem noch dieses... Da muss was mitschwingen. Also ich habe Angst, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich es denen zutrauen würde bei Call of Duty zwingt. Ja, das wären vielleicht die Falschen. Aufgrund der Tatsache, weil ich weiß, wie sie mit No Russian umgegangen sind, weißt. Aber wenn du mal für eine Mark 50 nachdenkst, ja, und jetzt habe ich einen sehr, sehr guten Gag gerade, aber ich lasse ihn sein. wenn du für eine Mark 50 nachdenkst, dann glaube ich, dass du auch... einen Part integrieren kannst in ein Call of Duty, wo du die Täterrolle als Nazi übernimmst und was daraus lernst, so dass es dich in der Geschichte im Spiel weiterbringt, du ein schlechtes Gewissen hast und du im Nachhinein vielleicht sogar weißt, warum du die Person, die du davor gespielt hast, vielleicht sogar erschießen musst. Oder andersrum, dass du halt als Nazi dann irgendwann merkst, ey, alles, was ich hier mache, ist mega Bullshit gerade, weißt? Wie bei Spec Ops. Ich muss mich, genau, ich muss mich jetzt dagegen versetzen. Vielleicht kannst du ja kurz erklären, was bei Spec Ops war. Ich weiß nicht. Ja, das ist jetzt ein Spoiler, oder? Das ist immer ein Spoiler. Wir haben gerade darüber geredet, dass es Atombomben gibt. Bei Spec Ops gibt es ja diese eine Szene, wo man quasi so eine Art Bombenangriff befehligen muss und man dann später realisiert, da habe ich mich schon, also selbst ohne die Auflösung irgendwie später gesehen zu haben, fühlte ich mich da schon schlecht, weil ich gedacht habe, ey Leute, da sind doch noch irgendwie andere, da sind nur noch Zivilisten oder sonst irgendwas, die man da irgendwie vielleicht mit erwischen kann. Wenn ich jetzt hier alles irgendwie mit einem Bombenteppich eindecke, irgendwie, da kann es doch keinen Kollateralschaden, also nicht keinen Kollateralschaden geben irgendwie. Und ja, und im Endeffekt kommt man raus halt, dass man einen Bombenangriff auf Zivilisten durchgeführt hat, es aber nicht realisiert hat in seinem Wahn beziehungsweise in der Schizophrenie, die man da als Spieler irgendwie hat. Und das fand ich ganz cool, weil also da wurde dann nochmal, klar, es war auch plakativ. Ein Spiel aus Deutschland übrigens. Ja. Also aus Berlin. Mhm. Aber da wurde man auch irgendwie, und zum Beispiel die schaffen es, weißt du, die gehen hin und sagen, ey, ihr spielt jetzt zwar einen Ami-Trupp, aber so patriotisch irgendwie ist das Ganze allerdings gar nicht eingestellt, ja. Und beziehungsweise wird es, dieser ganze patriotische Auftrag oder Hintergrund wird halt später wirklich in Frage gestellt und ad absurdum geführt. Aufgrund der Erlebnisse, die man in diesem Spiel irgendwie getan und erlebt hat. Ja, also man muss einfach auch dazu sagen, dass Call of Duty selten, eigentlich fast nie leider, diesen Sprung schafft, dass du Mitleid empfindest mit einem Zivilisten. Das Ähnliche ist ja, es gibt diese Mission in Rio beispielsweise, wo du am Anfang, wo dein, ich weiß nicht mehr welcher, ich weiß nicht welcher Modern Warfare Teil es ist. Ich glaube, es ist der Zweier. Aber du steigst aus dem Auto aus und dann rennen quasi hunderte Zivilisten auf dich zu und du musst in die Favelas rein. Ja, das und so weiter sein. Und so fort. Du kannst natürlich schießen, vielleicht fallen auch noch Zivilisten. Ich glaube, in der deutschen Version ist es sogar so, dass du dann... Du darfst sie, glaube ich, nicht abknallen. Du darfst sie dann, glaube ich, nicht erschießen. Aber dann gibt es noch den Part, wo du in Modern Warfare 1 aus dem Bomber agierst. Ja. Und so, das war ja auch zum Beispiel eine der Szenen... Die Videogame-Nummer sozusagen, ne? Also, dass du das alles mit der Nachtsicht dann siehst und... Genau, dass du hast diese Nachtsicht und du wirst halt... weißt du, du hörst die ganze Zeit nur, so, geiler Schuss, super Schuss. Oh, die richtig hat gut zerlegt. Gemacht, sauber zerlegt. Ja. Und du denkst dir so, okay, das, was ich hier gerade mache, ist eigentlich was, was ich, das macht mir nicht zwingend Spaß. Es war eigentlich ganz geil inszeniert, das muss man denen lassen, aber kurz darauf sind ja die ganzen auf verschiedenen Webportalen sind ja dann tatsächlich Aufnahmen aus solchen Flugzeugen oder aus Helikoptern aufgetaucht, die im Prinzip genau das gleiche zeigen, nur halt echt sind. Naja, war es nicht auch irgendwo eine Hubschrauber-Szene, die es so gab? Ich meine, Activision hat ja dann nochmal dieses geile Apache-Spiel rausgebracht, kennt ihr das? Nee. Wo du auch in so einem Kampfhubschrauber durch die Gegend fliegst und mit Infrarotsensor und so weiter die Gegend absuchen musst und dann deine Ziele finden musst. Und dann gab es ja dieses WikiLeaks-Video, wo genau, der Hubschrauber... Das war mit den Reuters-Reportern. Genau. Und da musst du dann sagen, ey, da hast du gemerkt, okay, sie sind sehr, sehr nah dran an der Realität, aber wenn das die Realität abzeichnet, finde ich es nicht mehr cool. Ja. So, weißt du, also dann finde ich es auch nicht, dann ist es auch nichts, was ich eigentlich spielen will, wenn ich weiß, dass so die Realität abläuft gerade. Und das fand ich damals relativ erschreckend, aber erst nachdem ich dann gesehen habe, wie es halt echte Soldaten, die vielleicht auch solche Befehle bekommen haben, was weiß ich, dass sie quasi ähnlich reagieren. So dieses, ey, sauberer Schuss. Lass uns zurückfliegen, vor allem zu McDonald's gehen. Und das Ding mit den Reuters-Journalisten, das war ja schon hart, aber da gab es ja noch, ich weiß nicht, habt ihr mal ein paar Sachen von den Dingern gesehen? Ja, es gab ja noch das mit dem Van, mit der Familie. Ja, genau, aber da gab es noch eins. Gab ja noch eins, also ich habe noch mal eins gesehen, wo sie einfach mit dem per Hubschrauber zwei, es müssen wohl halt auch Freischärler gewesen sein, die sie gestellt haben, die haben sich ergeben, die haben die Waffen weggeschmissen und alles. Und dann hörst du halt den Funkverkehr zwischen Hubschrauber und Basis. Und dann fragt er, ey, hier, wir haben hier zwei, was sollen wir mit denen machen? Die haben sich ergeben und so. Sollen wir die mit zur Basis nehmen? Und man so, nee, da haben wir keine Zeit, wie keinen Platz für und so weiter. Ja, und was sollen wir jetzt machen? Ja, und dann haben die Befehl gekriegt, die abzuknallen. Ja. Und dann knallen die ab. Ja, also ich habe letztens eine Reportage gesehen, kommen wir natürlich auf ein ganz anderes Thema, aber ich habe letztens... Vielleicht ist das auch ein Ding, das bei Call of Duty fehlt, dieses Abstrahieren. Ich habe eine Reportage darüber gesehen, dass über Vietnam-Veteranen und Irak-Veteranen, dass sie zum Beispiel auch den Befehl bekommen haben, hey, wenn sich Kinder beispielsweise auf der Straße befinden, fahrt weiter. So, fahrt weiter, ja. Nicht anhalten. So, weil wenn sie euch anhalten, vielleicht ist es ein Hinterhalt. Riskiert das nicht. Und da wurden halt Leute dann entlassen ich weiß nicht genau, wie es heißt, wenn sie unehrenhaft wurden sie dann entlassen quasi, die sich halt den Befehlen widersetzt haben, die gesagt haben, ich fahre doch nicht über Kinder. So, weißt du, das ist halt nicht mein Lebensplan. Nee. So will ich, dann gehe ich lieber drauf, wenn es wirklich ein Hinterhalt ist. Da wurden sie halt nach 6-stündigen Diskussionen irgendwie dann aus der Armee geworfen. Und solche Szenen, wo du solche bewussten Entscheidungen, Gewissensentscheidungen vielleicht tragen musst, wo du dann aber auch eine gerechte Strafe dafür bekommst, ja, wenn du es machst oder wenn du es nicht machst, weil das sind ja beides Wege, du musst ja eine Entscheidung treffen, dann vielleicht innerhalb von Sekunden. Das haben sie jetzt versucht mit Black Ops 2 quasi einzuführen, diese Entscheidungsfreiheiten dann. Aber das würde ich mir jetzt für kommende Teile weitaus mehr wünschen und weitaus exzessiver, dass du auch richtig krasse Unterschiede spürst zu dem, was du tust und nicht einfach, okay, mein Charakter wird gerade erschossen, aber es ist mir eigentlich egal, weil ich nicht der Charakter bin, der mich, oder weil ich keine Beziehung zu dem Charakter aufgebaut habe, der gerade erschossen wird. Und es gibt da einfach... Spielst du unter anderem auch diese Verhörszene an? Meinst du, auf welchem Teil? Aus Modern Warfare 2? Nee, bei Black Ops 2 jetzt. Die Verhörszene in Black Ops 2, wir spoilern ja eh alles, das ist also gerade egal. Das ist eine Call of Duty Story. Genau, also ist das mit den Zahlen, meinst du? Ja, in Afghanistan, wo sie diesen Russen... das war ja auch eine der Entscheidungen. Genau, die dann, das fand ich zum Beispiel sehr gut. Also das ist, deswegen muss ich auch sagen... Erzählst du kurz dazu, was... Also du rennst halt irgendwie mit den Freiheitskämpfern in Afghanistan durch die Gegend und versuchst halt mit denen zusammen die Russen aufzuhalten. Und dabei gelingt es dir, eine Spielfigur aus dem ersten Teil, ne? Der kam auch im ersten Teil vor. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ja. Ich meine, er kam im ersten Teil vor. Gelingt es dir halt, eine Spielfigur gefangen zu nehmen, einen Russen, der auch im ersten Teil irgendwie oder mit dem ersten Teil zu tun hat, beziehungsweise das Spiel hat ja mit dem ersten Teil zu tun, der zweite Teil auch. Und der wird dann quasi an einen Stuhl irgendwie gefesselt und man versucht halt quasi Informationen aus ihm rauszuquetschen. Und die Figur, die man in dem Moment spielt, ist dieser gehirngewaschene Alex Mason aus dem ersten Black Ops, der halt immer noch diese Zahlen, die ihm ins Gehirn eingetrichtert worden sind, vor sich rumschweben sieht und halt diesen Befehl im präsent im Kopf hat, dass er diesen Russen, der da vor ihm sitzt, dass er ihn töten soll. Und du kannst verhindern, dass er ihn tötet. Ja, also du kannst zulassen, dass er ihn tötet. Und du kannst aber auch wirklich, indem du auf den X-Button taggerst, kannst du wirklich verhindern, dass er ihn nicht tötet. Dann wird er zwar immer noch getötet von dem anderen, aber du kannst es halt beeinflussen. Also du musst es nicht machen. Du kannst dich gegen deine Programmierung quasi zur Wehr setzen. In spielerischer Hinsicht jetzt, also beziehungsweise in inhaltlicher Hinsicht jetzt gesehen. Ja. Und das finde ich ganz geil, weil das sind halt, also beziehungsweise, was heißt ganz geil, aber das finde ich halt sehr überraschend für ein Call of Duty Spiel. Und davon, ja, können sie ruhig gerne mal öfter machen. Ja, ich glaube, so extrem wie Spec Ops polarisiert hat, auch, wie gesagt, ich habe es jetzt natürlich nicht gespielt, aber ich habe die ganze Diskussion drumherum mitbekommen, dass Spec sich Ops? Dort über Spec Ops selbst, ach so, okay. Das, ja, also nicht Call of Duty Spec Ops, Spec Ops Align, dass sich das Spiel mal mehr getraut hat, mit solchen Elementen dann zu spielen. Ich glaube, auf jeden Fall, definitiv. Aber es ist doch auch ist von 2K, ne, gewesen, das Spec Ops. Ja. Ist doch auch eine amerikanische Firma, eigentlich ein Mutterkonzern, der dahinter hängt. Deswegen ist halt die Frage, ist es dann deswegen, weil es ein deutscher Entwickler ist, dass sie sich generell mehr Gedanken darüber gemacht haben, was passiert, wenn? Oder ist es, also wir müssen nicht diese Patriotensache fahren, oder ist es, also, warum kommt das? Ich hoffe, das so? Es war anhand der Unterscheidung, also der Überlegung, dass, okay, wir sind ein deutsches Studio, wir müssen nicht patriotischer sein als die Amis, dass sie halt das auch mal irgendwie kritisch hinterfragt haben oder beziehungsweise mal so ein anderes Licht auf diesen Patriotismus geworfen haben, ja. Und die Sache ist auch natürlich... Es ist ja schlimm zu sehen, zum Beispiel, wenn Roland Emmerich hinkommt und das weiß teilweise aus. Ja noch patriotischer ist als irgendwie jeder Hardliner aus Amerika irgendwie so. Cool. Ja, nein, weil ich finde, speziell für im Genre der Shooter, wo du eben, wenn du mit einer Sache wie Call of Duty konkurrieren willst, musst du eigentlich ein AAA, Multimillionen-Dollar, 100-Millionen-Dollar-Projekt dann abliefern. Yeah. Und wie willst du als jemand, der einen Ego-Shooter herstellen will, da noch ein Alleinstellungsmerkmal haben? Was könntest du nochmal Interessantes mit dem Genre einstellen? Weil wenn Spec Ops Align dann wirklich ein Shooter in der Machart wie die alten Call of Duties und wie der typische Patriotismus-Shooter gewesen wäre, da würde heute kein Schwein darum krähen. Ja, ich bin auch froh, dass sie es so gemacht haben. Also Spec Ops The Line war für mich eine der Überraschungen des Jahres. Also ja, mir ist auch so gut gefallen. Rein von der Erwartungshaltung her würde ich sagen, also wenn Call of Duty so langsam anfängt, solche kleinen Elemente mit reinzutun, wie dass du dich dann gegen die Programmierung des einen Typen da wehren kannst und so weiter. Es hat natürlich, wir werden auch in Bälde hier diskutieren über, jetzt nicht in dem Podcast, aber über The Walking Dead. Ne, und dort basiert ja alles auf solchen Entscheidungen. Ne, und auch teilweise sind diese Entscheidungen dann eben mehr für persönlich für den Spieler selbst gedacht, weil sie am Spielablauf nichts ändern. Willst du den jetzt töten, ziehst du den Abzug oder zwingt dich das Spiel, dass der Abzug von dem anderen gezogen wird? Ja, ne? und vor allem aber auch, dass man so ein minimales bisschen irgendwie seine Spielfigur mitgestaltet. Das konnte man vorher auch nicht. Ja, ich kann mich ja dazu entschließen, mich zu wehren und irgendwie, was ich, Charakter oder Widerstand zu zeigen. So. Das konnte man vorher ja nicht. Es gibt eine Szene in Black Ops 2, jetzt überspringen wir quasi Black Ops, aber das ist ja im Prinzip, ist es auch egal jetzt gerade. Bei Black Ops 2 konntest du dich entscheiden, ob du als Ymir, nee, Yadir, wie hieß du nochmal, Ymir? Auf jeden Fall konntest du entweder dein Kontaktmann erschießen oder halt den Oberbösewicht versuchen zu erschießen. Kannst du dich daran erinnern, an die Sequenz? Ist das weit hin oder? Ich hab's noch nicht ganz durch. Ja, ja, also das ist kurz nach dem Aufstand, wo der Oberbösewicht Menderes. Oh, ich habe schon den Namen. Menendez. Menendez so, ist der DSS. DSS dann immer. Ja. Ah, nee, bei DSS, Entschuldigung. Menderes. Mendes. Ich habe ihn schon wieder vergessen. Aber das ist halt Raul, auch so. Nenn ihn Raul. Ja, Menendez. Ich nenne ihn das Auge, nenne ich ihn einfach. Da bist du ja quasi eine Undercover-Einheit von ihm und verfolgst ihn erstmal zu dieser Bejubelung, wo er für seinen Leuten spricht und dann wird er ja attackiert. Von den US-Truppen. Oh, jetzt spoilerst du mir gerade das Ende, aber es ist nicht schlimm. Ich spiele sowieso erst demnächst irgendwann. Ach so, ich dachte, du hättest es schon durchgespielt. Ich bin kurz vor, also ich bin, boah, wo war ich? Ich habe Ja, darfst du den Spoiler kannst du nicht anhören, was? Nee. Hör nicht an, bevor du das Spiel durch hast. Noriega hat mich, glaube ich, befreit, da das habe ich alles. Ich habe, ach genau, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe irgendwann, weil es auch genau, weil ich in derselben Situation steckte wie du, dass es hieß, dass diese Strikeforce-Missionen nur noch ein Level irgendwie übrig sind, habe ich erstmal alle Strikeforce-Missionen irgendwie erledigt. So, ja, da müssen wir auch noch drüber reden, ey. Das ist scheiße. Aber auf jeden Fall gibt es dann später noch Entscheidungsfragen. Da hätte ich jetzt nur gerne gewusst, was passiert, wenn ob du sie anders entschieden hast als ich. Aber im Prinzip müssen sie, um das Ende zu zeigen, auf das Gleiche hinauslaufen. Was ich sagen muss, das hat den längsten Abspann aller Zeiten mit 4 oder 5 Endsequenzen hintereinander. Der läuft jetzt gerade noch, während wir reden. Der läuft immer noch. Also ich glaube, ich saß tatsächlich 10, 15 Minuten allein vorm Abspann. das war schon relativ hart. Also müssen 15.000 Leute mitgearbeitet haben. Was aber wirklich spannend war, ist, dass es eine relativ smarte Story hatte, die aber wieder durch Charakterwechsel und jetzt bist du der und du erfährst halt alles nur aus der Ego-Perspektive, deswegen kannst du jetzt wirklich nicht, weißt, wenn du am Anfang nicht liest, wer du bist, dann hast du also vielleicht verloren, schon verloren, ja. in der Sekunde, weil vielleicht bist du auch nur jemand anderes im gleichen Squad plötzlich. Obwohl, und auch hier fand ich es geil, dass man erstmals den Antagonisten übernommen hat. Ja. Ja. Auch, dass der Antagonist ist nicht der reine Bösewicht, das pure Böse, pure Evil, ja, sondern er ist eine ambivalente Figur. Er hat einen Werdegang, der auch abgefuckt ist und der halt so ein bisschen versucht zu erklären, warum dieser Mann ist, wie er ist. Ja. Ja, und das fand ich schon mal cool. Und dass du auch Teil davon wirst, weißt du, dass du mit diese Figur quasi auf den Weg bringst, den er irgendwann mal einspielt. Genau, das ist aber auch der Punkt. Ich fand, ähnlich wie es jetzt bei, jetzt so greife ich quasi schon vor, aber bei Far Cry 3 ist es ähnlich, der eigentliche Star des Spiels ist der Bösewicht. Und so war es auch schon bei Dark Knight, weißt, wenn du Filme siehst, war es da auch schon so. Eigentlich ist der interessanteste Charakter der Bösewicht. Weil ja, aber der Held wird auch nur interessant, oder beziehungsweise du genau, hast also ja auch klar, nur... Die bauen sich ja gegenseitig genau, auf, natürlich. Also aber der eindeutig stärkere Charakter ist halt der Bösewicht. Und ich fand es sehr, sehr schade, wie es dann im Endeffekt geendet ist. Und würd mir für mich persönlich wünschen, dass es... Nee. Sagen wir so, ich war nicht enttäuscht am Ende. Nee, ich war nicht enttäuscht von dem Ende und auch nicht vom Spiel. Und man hat gesehen, dass sie eigentlich, glaube ich, auch ein bisschen mehr noch hätten machen können mit den Charakteren. Dass da aber eventuell die Zeit fehlte oder vielleicht auch so das letzte bisschen Smartness. Oder Mut. Vielleicht auch also, Mut, ja. Vielleicht war es auch Mut. Aber sie haben ja auch Mut bewiesen bei Black Ops 2. Ich meine, sie haben ein komplett neues Genre reingebaut. Ja, wenn du es so siehst. Also du hast im Spiel, hast du 4 Missionen sind es, glaube ich. Das sind echt, wenn du es so willst, im Prinzip Echtzeit-Strategie-Missionen stellenweise. Wo du in einzelne Einheiten reinspringen kannst. Du kannst es aber auch aus der Art Top-Down-Perspektive befehlen. Und für jemanden, der keine Strategiespiele spielt oder Ansatz, Rundenstrategie, Echtzeitstrategie, ganz egal, mag es spaßig sein. Für mich war es die Hölle. Also es war so scheiße. Und das war halt einfach schade, weil ich hatte extrem viel Spaß mit dem Singleplayer per se, an für sich, aber diese 4 Missionen, und ich habe nur 2 davon gespielt eigentlich, weil ich mir dann gedacht habe, nee, piepst dich, so, ich will das jetzt gerade nicht, das erwarte ich nicht von Call of Duty. Fand ich richtig schlecht umgesetzt und mir als jemanden, der dem RTS oder RPS sehr, sehr am Herzen liegt, ich fand das richtig, richtig schlimm und es hat mir keinen Spaß gemacht und ich verfluche die Leute, die diese Idee hatten. Wie kannst du denn so ein Gegensatzgenre noch reinsetzen? Weißt du, würde halt ein Rennspiel würde mir eher passen, dass du halt sagst, okay, du bist in dieser Wüste, wirst gefangen genommen und die sagen dir, du musst jetzt ein Rennen fahren auf diesem Pferd und wenn du das oder ein Rennen reiten auf dem Pferd und wenn du das gewinnst, wirst du nicht erschossen. Hast du damit gerechnet? Hast du es erwartet? Hättest du es erwartet von einem Call of Duty Spiel? Dass sie echt Strategie reinbauen? Ja. Nein, da habe ich nicht erwartet und deswegen sollen sie es auch nicht reinbauen. Du für hast mich schon mal die Primärbegründung, warum dieses da reingehört. Ja, aber dann kannst du auch sagen, hier haben wir einen Angelsimulator, habe ich auch nicht erwartet. Gut, geil gewesen. Es hängt immer und, davon ab, natürlich. Die Rapala-Dings-Geschichten von Activision sind auch geil. Also es hätte wunderbar gepasst. Fischen mag ich auch, ganz ehrlich. Das hängt immer natürlich davon ab. Sieger Bass Fishing war geil. Zum Beispiel. Sieger Bass Fishing war auch super. Ja, kann ich mal einen Angelcontroller rausholen von der Dreamcast. Oder bei Zelda habe ich sehr viel gefischt, zum Beispiel. Siehst du? Torschein. Fischen ist super. Ja, es scheint ein bisschen Trend zu sein in Blockbustern, in modernen Spiele-Blockbustern, so gegensätzliche Genre-Elemente reinzutun. Also diese ganze Tower-Defense-Nummer bei Assassin's Creed ging da unglaublich auf den Sack. als die dann gekommen ist. Ich glaube, das aktuelle Modern Warfare ist es, das aktuelle Medal of Honor ist es gewesen, wo da gibt es ein Autofahrlevel drin, der von Criterion, glaube ich, designt wurde. Oder nicht von Criterion, von den Leuten, die Need for Speed The Run gemacht haben. Wenn ich mich nicht irre. Da muss ja der beste Autofahrlevel der Welt sein. Ich habe ganz Positives drüber gehört, vor allem wenn du dann eben Leute hast, die in ihrem Genre aufgehen, sich um solche Teile kümmern, dann ist es, glaube ich, vielleicht wesentlich interessanter umgesetzt, als wenn du Call of Duty-Macher hast, die dann Echtzeitstrategie irgendwie ins Spiel versuchen mit einzubauen. Ich glaube auch, wie gesagt, für jemanden, der nichts mit Echtzeitstrategie am Hut hat, ist es ja einfach nur ein Action-Strategie-Mix. So. Das ist halt auch ganz nett. Du kannst halt in die Charaktere reinschlüpfen oder in die Einheiten reinschlüpfen, die du sonst nur siehst, weißt du, in so eine Drohne kannst du reinschlüpfen. Das macht ja auch alles Sinn. Nur geht's mir als jemandem, der halt dann sich wünschen würde, entweder taktisch tief oder vernünftiges Gameplay, geht's mir mega auf die Eier. Also ich fand das ganz, ganz schlimm. Und als sie mir das dritte Mal gesagt haben, die Mission wurde beendet, möchten sie neu starten? Hab ich gesagt, nein, ich will nicht neu starten. Und vor allem nehmen sie mir noch eine scheiß Einheit weg, wenn ich kaputt gegangen bin, sodass ich noch weniger Einheiten habe. Das ist echt fies. Und dann denkst du dir so, ey, warum belohnt mich doch dafür, macht's mir einfacher, aber macht's mir nicht noch schwerer. Bei dieser Myanmar-Station. Ey, da habe ich wirklich. Und dann sagen sie dir noch: Ja, pass auf, das ist nämlich auch noch eine Mission, die eigentlich auf Zeit läuft. Also Zeit, die du selbst beeinflussen kannst, weil du hast nur bestimmte Levelanzahl Zeit. Von Level 3 bis Level 6 oder so kannst du halt diese Missionen machen. Und dann sagen sie: Ja, wenn du es nicht machst, dann machst du sie halt nicht. Pech. Aber ich bin halt auch jemand, der eigentlich alles spielen will, wenn so ein Singleplayer geboten wird. Und dann dachte ich mir so: Okay. Ihr habt mich jetzt echt zu dem Punkt gebracht, wo es das erste Mal ist, dass ich eine scheiß Mission skippe, weil ich keinen Bock drauf habe, so wie ihr es umgesetzt habt. Und ich sehe das alles wesentlich entspannter. Auf der einen Seite, aufgrund der Kommentare, die ich unter dem Beta-Beitrag gelesen habe, die alle darüber irgendwie sich echauffieren, dass du keine Ahnung von Echtzeitstrategie hast. Achso, ist das so? Habe ich gar nicht gelesen. Ja, weil du irgendwas war... Bei Call of Duty-Beitrag? Nee. Bei welchem Beitrag denn? Bei dem Beta-Beitrag. Ach so, Da gibt es irgendwie wohl Kontroversen bezüglich LOL und Dota. Ach so, ja, aber das ist ja generell ein Streitthema. Wenn ich jetzt sage, League of Legends ist scheiße, dann kommt gleich jemand und erschießt mich. Und wenn ich sage, Hon ist scheiße, dann kommt ein anderer und erschießt mich. Also egal, was ich jetzt sage, es ist immer falsch. Ja, okay. Weißt du, aber das war jetzt auch nur als humoristische Note am Rande. Ich weiß, das war auch mega lustig. Aber, komm. Bitte. Nee, bitte. Also bitte. Die sind nicht da wirklich. Ja, ich weiß, aber sie haben ja alle Unrecht. Ich sage nur, ich find's gut, weil es wirklich auch eine Sache ist, die ich nicht erwartet habe. Ja, und allein deswegen. Ich meine, ich habe auch in was weiß ich, hast du bei From Dusk Till Dawn erwartet, dass das Ding auf einmal zum Splatter-Vampir-Film wird? Nein, und genau das fand ich scheiße. Oh, das kann doch wohl nicht sein, ich fand die erste Hälfte, bis das Messer in den Tisch gesteckt wird, saugeil. Einer meiner Lieblingsfilme. Und kurz danach... Durchschnitt 0815 Splatter-Scheiß. Du bist auch so ein Prinzipienpurist, ne? So, ne? Nein, gar nicht, aber dann sollen sich zwei Filme machen. Was für ein Anteil nimmt diese Echtzeitstrategie-Zeug denn am eigenen Spiel ein? Das sind 4 ein? Missionen im Endeffekt, oder? Ja, 20%. 20%. Du musst sie noch nicht mal spielen. Ja, deswegen waren es bei mir 0%. Aber ey, ich fand es gut. Ich sag's jetzt mal als jemand, der gewohnt ist, nur stupide Ballerspiele zu spielen. Dass du mal intellektuell gefordert bist, ausnahmsweise. Genau, dass ich mal halt auch strategisch gefordert werde. Und die Möglichkeiten, ich meine, ey, klar, am Anfang war das alles ein bisschen kompliziert und ich wusste nicht so wirklich, was muss ich jetzt hier machen, wie komme ich hier wieder aus der Einheit raus, wie komme ich wieder hoch, was war jetzt nochmal das? Aber im Endeffekt, du stellst beim Steuerkreuz, stellst du ein, welche Einheit du nimmst, positionierst die mit LB irgendwo oder RB und dann hüpfst du halt in die nächste Einheit selbst rein und ballerst rum. Aber ich bin im Endeffekt auch sau oft als Fußsoldat durch die Gegend gerannt. Aber genau das ist ja der Punkt, du sagst ja gerade, ich wusste nicht, was ich drücken soll. Oder es war halt schwer reinzukommen. Nee, die sagen es mir halt und es wird halt innerhalb von, keine Ahnung, 2 Minuten auf dem erklärt. Controller, wir haben es ja beide auf der Xbox gespielt, ist es halt einfach, es ist halt scheiße umgesetzt. So, also es hat auch keine logische Erklärung, wie die Controllerbelegung gemacht haben. Es beißt sich jetzt aber wirklich mit deiner Aufgeschlossenheit gegenüber dem Sujet, ja, dem du halt vorher, wo du vorher noch sagst, ey, wenn ich ein Call of Duty spiele, weiß, was mich erwartet. Wenn ich jetzt höre, okay, Call of Duty baut jetzt Echtzeitstrategie da ein oder Echtzeitstrategie-Missionen da ein, da musst du doch eigentlich auch davon ausgehen, was dich da erwartet. Da erwartet dich kein zweites LOL oder HON oder sonst irgendwas. Ja, eben, aber es ist genau, Da erwarten sich halt Echtzeitstrategien. Ja, genau. Da aber es ist echt schlecht umgesetzt für Puristen. Das ist doch der Punkt. Ja, aber für Puristen, Alter, wer spielt das denn? Spielen das League of Legends Spiele? Nein, aber genau das ist ja der Punkt. Ich denk doch an dich. Ich denk doch nicht an mich. Ja, aber guck mal, ich bin zufrieden. Weißt du, mir wurde ein Genre näher gebracht, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe, mit dem ich auch eigentlich gar nichts zu tun habe. Ja, Genre habe ich auch schlecht näher gebracht. Das ist so, als wenn du jemandem zeigst. Ja, aber ich weiß doch jetzt auch, warum ich damit nichts zu tun haben will. Ja, aber genau das ist der Punkt. Wenn es erst irgendwie ausgefeilt und perfektioniert und richtig umfangreich ist, das ist ja der dann Punkt. Will ich Call of Duty nicht mehr spielen, weil dann wechsle ich rüber zu LOL und hock mich vor den Rechner und tipp nur noch auf der Maus rum. Ja, das ist ja der Punkt. Weil, wenn du keine Shooter spielst und ich dir dann aus Trials Evolution das Shooter-Level zeigt, das die gebaut haben. Das ist aber auch nicht repräsentativ für das Genre. Das ist so, als wenn du jetzt sagst, ja, es ist halt nett. So, es ist nett, aber es ist nicht geil. Ja. Und von einem Titel, wenn es ein B-Titel gewesen wäre, dann sag ich, hey, okay, habt ihr nett versucht. So, war nett, aber es ist halt Call of Duty. Und sie haben halt als Activision fucking große Strategiespiele gebastelt, wo sie hätten auch mal kurz... Hey, kannst du mir mal kurz erklären, wie so ein Strategiespiel funktioniert? Hast du dich jetzt wirklich intensiv, wie viele Missionen hast du davon gespielt? Gespielt habe ich zweieinhalb. Zweieinhalb, das waren? Die ersten beiden, die da angezeigt wurden. Das ist einmal das mit den drei Punkten, wo du dann später in der Basis bist, und einmal die Mission, wo du durch so einen Canyon fliegst und musst du das Fahrzeug D irgendwie chauffieren. Ja. Ja. Und hey, okay, einigen wir uns darauf, es ist halt nichts für mich. Punkt. Ja, solange das Ding optional ins Spiel eingebaut ist und du nicht das Gefühl hast, dass... Ist ja noch schlimmer. Ja, aber wenn du... jetzt in allen Positionen gemerkt. Lass uns aber mal von dem speziellen Fall das Argument trennen. Wenn du nicht das Gefühl hast, dass dir dadurch anderer Content entgeht, ne, dass das Spiel nicht 20% kürzer ist und damit aufgefüllt wurde, dann ist es ja müßig eigentlich. Ja. Aber du kriegst ein anderes Ende, ne? Dadurch. Ja. Also siehste? Das muss man auch dazu sagen. Gamerscore? Nein, das ja, da gibt's auch Gamerscore. Oh, dann sofort. Gamerscore gibt's dafür? Da gibt's auch Gamerscore für. Zum Beispiel, wenn du diese Mission, wo du die Tussi retten musst, diese Karma-Tussi. Nicht gespielt, war mir schon wieder egal. Ja, siehst du? Und da, ich hab Cargo gespielt, da an diesem Hafencontainer-Level. Ja. Und ich hab in Myanmar gespielt. Und ich bin beide Male so gnadenlos die Bachgas runtergegangen, ja, weil es halt einfach scheiße war, wie ich gespielt habe. Und weil ich es auch nicht auf die Reihe gekriegt habe, nicht verstanden habe. Dieses andere Level, da musstest du am Anfang nur Soldaten befehligen und die musstest du irgendwie an 5 Punkte schicken, um zu gucken, ob da die Geisel irgendwie vor Ort ist. Ja, alles klar, hab ich gemacht, zack, zack, zack. Hab mich dann irgendwie 2-3 reingesetzt irgendwie oder in 2-3 persönlich gespielt und bin dann selbst zu irgendeinem Punkt gegangen. Fand ich super. Er sagt, hier Punkt gefunden, ist nicht da. Hier Punkt gefunden, Geisel ist auch nicht da. Ja, und dann bin ich irgendwann selbst in diesen Raum reingegangen, wo halt die Geisel dann drin war. Fand ich cool. Ich meine, ey, wie gesagt, ich habe mit dieser Thematik nichts am Hut. Und jetzt die Sache, hätten sie wieder nur ein Call of Duty gemacht, was dieselben Missionen, dieselben Gimmicks, dieselben, was weiß ich, Abläufe irgendwie zeigt, wie all die anderen Call of Duties zuvor, hätte auch die ganze Welt geheult. Ja, was ich aber zum Beispiel ganz geil fand, als Direktvergleich, war dann, es war ja halb auf halb Rail quasi. Zum einen hattest du diese Autofahrt. Durch diese Slums, da wo du immer diesen Schub geben solltest, ne? Genau, ja. Das war ganz cool. Und ja, ist ein Spoilercast, scheiß drauf. fliegst du später noch einmal mit einem Jet durch eine Stadt. Ja, super. Und das ist zum Beispiel wieder geil, das passt halt auch dann ins Konzept. Ja, aber das war auch schon 10.000 Mal da. Ja, aber... Du bist schon ins All geflogen, du bist schon mit Jets geflogen, du bist mit Kampfhubschraubern geflogen, du bist irgendwie mit Panzern durch die Gegend gefahren und du hast irgendwelche Autorennen gehabt. Das hast du alles schon gehabt. Aber und jetzt kommt mal irgendwie ein Entwickler daher und versucht mal das Ganze ein bisschen noch aufzubrechen, ein bisschen was Neues reinzukommen. Und zwingt dich noch nicht mal dazu, das zu spielen. Und dann, finde ich, sollte man doch echt einfach nur... diesen Mut oder beziehungsweise einfach auch diesen, ja, es ist nicht neu oder keine Ahnung, es ist bei anderen Spielen vielleicht auch geklaut, aber ich finde, man kann das auf jeden Fall honorieren, dass sie es gemacht haben. Ey, wie gesagt, wenn sie es geil umgesetzt hätten, dann hätte ich es ja auch honoriert, gut. Aber so ist es halt. Aber so können sie es ja immerhin auch für zukünftige Titel mal ein bisschen sondieren, wie der Tenor denn ist, ja, ob sie vielleicht deine Meinung teilen, Chris, oder die von den anderen Leuten dementsprechend. Von allen 99% der anderen Menschen. Ja, ich finde es halt so aufwendig und umfangreich ist es nun mal nicht. Also es ist schon sehr simpel gehalten und ich finde, es ist okay, wenn man versucht, die Leute, die normalerweise gar nichts damit zu tun haben, auf diese Art und Weise da ranzuführen. stell dir mal vor, es gibt jetzt irgendwie 1000 Echtzeitstrategiespiele, die irgendwie durch dieses Spiel noch einen Zuwachs erfahren. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, was denn? Ein junges Genre, was noch nie jemand gespielt hat. Mach's mir doch mal schmackhaft. Vielleicht hocke ich mich da mit dir hin. Ja, ja, würde mich freuen. Ja, siehst du. Brutal Legend spielen. Ja. Ja, Brutal Legend ist ja auch dann der Vergleich mit. Oh, Brutal Legend war so schrecklich. An dem Punkt, Gott, wo diese Scheiß Sachen reinkamen, hat jeder aufgehört. Schon vorher hat sich so schon so angedeutet. Ich fand, fängt stark an, aber dann. Gut, ja, Brutal Legend ist, egal wie man über From Dusk Till Dawn dem Film gegenüberstand, aber halt eben ähnlich so ein Wechsel, ne, dass es als God of War anfängt und dann als so möchte gern RTS dann ja, irgendwie ja. versandet. Und das habe ich Tim Schäfer heute noch nicht so richtig ganz verziehen. Ja, wenn ich ihn sehe, schlage ich ihn. In seinem eigenen Spiel. Okay. Ja. Also in sein Gemächt hätte ich ja. jetzt gedacht. Nee, aber, mit Anlauf ihm. Wir sind ja jetzt in der hitzigen Diskussion um Black Ops 2 in Richtung Multiplayer Black Ops 2. Kann man natürlich jetzt noch nicht so extrem beurteilen, weil er gerade erst angefangen hat. Aber wie ergibt sich das für euch? Also mehr als Modern Warfare 3 seid ihr jetzt schon da dran an dem Black Ops 2 Multiplayer? Ich kann von direkt sagen, da werden mich auch wahrscheinlich viele Leute irgendwie hassen für. Ich auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben sogar die gleiche Meinung. Ja, das ist super. Ich finde den Multiplayer von Black Ops 2 finde ich besser als den von Modern Warfare 3. Sag und so jetzt, kann ich das jetzt auch unterschreiben. Sag ich dann jetzt ist hier ja mit. Keine Kontroverse dann. Ja, okay. Ja, aber ich denke mal, es gibt viele Leute, die sagen, kann ich nicht nachvollziehen, kann ich nicht, verstehe ich nicht, wieso meint er das. Und es sind aber, ich kann es anhand von Kleinigkeiten festmachen, ja, die wirklich kleine, feine Details, die Modern Warfare einfach nicht auf die Reihe kriegt. Bestes Beispiel. Ich bin jemand, ich spiele liebend gern, eigentlich fast ausschließlich Hardcore. Ja, also ohne HUD und ein Schuss tot in der Regel so. Ja. Teamkills ist bei diesem Hardcore-Modus ist gang und gäbe, beziehungsweise ist möglich. Treyarch hat es verstanden, dass Teamkills passieren können. Aber man halt auch dann aufpassen sollte, dass sie nicht zu oft passieren. Weil, wenn du dreimal irgendwie einen aus deinem eigenen Team killst, fliegst du aus dem Spiel raus. Wunderbar. Ich verstehe nicht, warum Modern Warfare bzw. Infinity Ward diese simple, aber einfache Regelung nicht irgendwie mal auf ihre Spiele übertragen konnte. Da rennen Leute sich teilweise, die stellen sich teilweise sogar vor mich, damit ich sie abknalle, also aus meinem eigenen Team, und dann quasi eine negative Bilanz kriege. Ja, so Sachen passieren da, wo ich mir denke, ey Leute, ihr müsst es nur anders machen, dann wäre diese ganze Scheiße gar nicht da. Zum Beispiel, ein Beispiel. Ja. Ich weiß nicht, was Chris, hast du irgendwie, was dich besonders irgendwie schon mal gefreut hat an Dings? Ich hätte jetzt noch ein anderes Beispiel zum Beispiel. Also bei mir ist es so, ich fand die Neuerung ganz gut, dass du quasi 10 Einheiten oder 10 Gewichtseinheiten mitnehmen kannst. Finde ich auch super. Du kannst deinen Charakter ein bisschen mehr individualisieren, indem du sagst, du hättest jetzt gerne an deiner ersten Waffe 5 Verbesserungen. Dafür nimmst du keine zweite mit, weil dann quasi alles zu schwer wird, wenn du es so erklären willst. Also ein bisschen, um es im Rollenspielgenre zu sagen, ja, das ist alles zu schwer. Du kannst es nicht in deinen Sack reinpacken. Over-encumbered. Also genau, du hast quasi 10 Slots und die kannst du auffüllen. Du kannst Perks mitnehmen, extra Perks. Ich habe zum Beispiel so, dass ich mir sage, hey, wenn es eine kleine Map ist, nehme ich ein schnelles Gewehr und 6 Perks oder 8 Perks, was weiß ich. Weil auf die Zweitfeuerwaffe komme ich eh nicht mehr irgendwie zu sprechen. Und wenn ich weiß, dass es eine kleine Map ist, die aber für Granaten geeignet ist, nehme ich mir mehr Granaten mit, verzichte dafür dann halt vielleicht nochmal auf einen Aufsatz. Und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Und die Multiplayer-Maps, die gefallen mir auch sehr gut. Find ich auch also da gibt es eigentlich auch nichts zu meckern. Doch, es gibt eine Karte. Warte. Und du sagst jetzt, ich sag jetzt gerade, das Schiff beispielsweise ist eine meiner Lieblingsmaps. Das Schiff ist die behindertste Karte in der ganzen Historie von Call of Duty. Also wirklich, hast du mal Capture the Flag auf dem Schiff gespielt? Nein, weil ich Capture the Flag generell scheiße finde. Ich finde Capture the Flag generell auch scheiße. Das Problem ist, was ich jetzt vorher angesprochen habe, ich spiele halt gern Hardcore. Ich liebe Hardcore. Ja, und das Problem ist aber, in Treyarch bietet jetzt zu Beginn original nur 4 Modi für Hardcore an. Ja, das ist Team Deathmatch, das ist frei für alle, das ist Search and Destroy und das ist Capture the Flag. Ich bin jemand, ich stehe halt nun mal auf Gewusel und viel Action, viel Tode, viel Abschüsse und was weiß ich. Und halt aber auch Objections, also ich stehe halt auf Aufgaben. Ja. Ja, ich möchte halt irgendeine Aufgabe, ich möchte ein Hauptquartier einnehmen, ich möchte in Herrschaft irgendwie Ziele besetzen. Oder vielleicht hättest du auch halt von mir aus bei Sprengkommando Bomben legen oder halt Capture the Flag Fahnen erobern. Aber auf dieser Map ist das einfach nur eine einzige Frustration. Und es ist scheiße. Es ist wirklich scheiße. Es ärgert mich. Weil diese Map ist so blöd gebaut, ja, durch diese längliche Form und durch diese beiden Kabinenaufbauten, die sich da auf dem Schiff befinden. Du musst dich quasi als Gegner bei der gegnerischen Fahne positionieren, kannst dich mit drei Leuten, reicht, ja, kannst du dich da positionieren, du wartest, bis die Gegner spawnen und knallst sie einfach ab. Verschwindest sofort wieder hinter dem Aufbau, hinter dieser Kabine quasi, es erwischt dich keine. Ja, und das, ich hatte Spiele, ich bin wirklich 13 zu 53 irgendwie niedergerichtet worden und untergegangen und das finde ich halt einfach scheiße. Ja, also wie gesagt, ich habe es nicht auf Hardcore gespielt, die Map, und ich habe sie auch nicht im Capture the Flag Modus gespielt. Für ein nettes Team Deathmatch war sie aber immer ganz gut. Ey, Team Deathmatch ist sowieso Camp Modus Nummer 1, ja, da will ich gar nichts gegen sagen, so, ja, aber wenn du halt so ein Spiel hast, was dich halt quasi immer wieder an deiner eigenen Basis irgendwie respawnt und da warten dann einfach Leute drauf, dass du respawnt wirst, beziehungsweise sie können es problemlos machen, sie können problemlos einfach da hocken und darauf warten, dass irgendwelche Leute irgendwie respawnt werden, dann finde ich das einfach scheiße. Ich finde es einfach, ey, Leute, ihr hockt an diesen Scheiß-Maps, hockt ihr bestimmt auch wochenlang, monatelang, jahrelang, um sie zu balancen, um irgendwie die Feinheiten rauszukriegen. Weißt du, was so eine Eigenart von Call of Duty zum Beispiel ist, oder bei den Multiplayer-Maps, es gibt keine hundertprozentig sichere Position. Du weißt, du hast vielleicht eine gute Position, wo du ein ziemlich weites Feld überblicken kannst und auch relativ abgesichert ist. Aber du musst davon ausgehen, und du hast in der Regel immer mindestens ein, zwei Richtungen, die du nicht überblicken kannst und bei denen du immer Gefahr läufst, dass sich da aus dieser Richtung jemand abknallt oder aus dieser Richtung jemand kommt, der dich fertig macht. Ja? Und hier ist es nicht. Ja, wenn ich bei meiner eigenen Fahne spawne, ich habe gar keine Möglichkeit, hinter den Gegner zu kommen. Ich habe sie nicht. Er steht da, er positioniert sich links und rechts von dem Kabinenaufbau und knallt mich ab. Das ist scheiße. Es ist lustig, dass wir vorhin noch gesagt haben, dass Frag die bessere Maps baut. Aber ja, per se natürlich, wie gesagt, es ist in dem Fall ein Ausnahmefall, der auch nur ein Ausnahmefall ist, wenn du den und den Modus spielst mit dem und dem bestimmten, also unter sehr, sehr vielen Wenn-Aspekten. Ja, es ist unter aber nichtsdestotrotz, ich meine ehrlich, es sind gerade mal 4 Modi bei Hardcore. Ja. Da waren auch früher in der Vergangenheit, waren auch von Beginn an mehr. Ja. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass es diesmal keinen Koop-Modus gibt, wirklich. Also kein Spec Ops. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, ehrlich gesagt. Aber dafür ist der Zombie-Modus. Ja, Zombie-Modus, aber da, ich finde ja die Idee vom Zombie-Modus ganz nett. Ich finde, als netten Bonus finde ich das als auch netten okay. Bonus schon, aber ich fände Spec Ops geiler, fernab davon. Und dass sie jetzt überall diese brennenden Böden haben. Oh, es gibt nichts Schlimmeres als brennende Böden, Unterwasserlevel vielleicht noch. Oder brennende Unterwasserlevel. Das wäre noch schlimmer. Aber sonst, also sie haben den Zombie-Modus für mich dadurch versaut, dass wenn du mit einem Kumpel reinspringst, der das Spiel das erste Mal spielt, davor konntest du halt in den Teilen davor konntest du sagen, okay, hier ist eine Waffe, hier ist ein Fenster, guck dir das an, guck dir das an. Hier musst du ihm sagen, Achtung Feuer, Achtung Feuer, Achtung Feuer, Achtung Feuer. Und das macht gar keinen Sinn mehr. Achtung, hinter dir ist Feuer. Neben dir ist ein Zombie und links von dir ist die Schreibmaschine, die du betätigen musst. Er dreht sich um, ist ein Feuer. Dann geht er weg, kommt er zum Zombie und so weiter und so fort. Also du hast keine Möglichkeit mehr. Also sie setzen zu viele Sachen voraus und jede der Maps brennt. Also ja, überall also, Feuer. Was heißt voraussetzen? Ich habe das mit Nils ja mal für DE ganz jungfräulich gespielt. Da hatte ich auch keine Ahnung, wie dieser Zombie-Modus aussieht, weil er auch immer etwas ist, was ich erst nach mehreren Tagen Multiplayer irgendwie mal in Angriff nehme. Und ich muss sagen, das war von Anfang an, war das echt ätzend. Ich habe inzwischen gerafft, okay, was diese vermutlich einzige Sinn hinter diesen Lava-Rissen im Boden ist, aber das funktioniert nicht richtig. Zumal du halt, wenn du im Splitscreen spielst zum Beispiel. Dann hast du auch noch keine Übersicht. Da hast du überhaupt keine Übersicht, du siehst es überhaupt nicht richtig, ja. Und es ist, okay, ich kann es nachvollziehen, wenn die Zombies über diese Flammen latschen irgendwie, dass sie dann in Brand gesteckt werden und dadurch leichter sich in Luft auflösen, beziehungsweise explodieren oder halt verrecken im Endeffekt. Das kann ich nachvollziehen, dass ich dann mich quasi hinter so einer Flammenwand oder hinter so einer Ritze irgendwie positioniere und darauf warte, dass die auf mich zukommen. Aber ja, das funktioniert halt auch nicht auf Dauer. Und spätestens, wenn die Munition alle ist oder du eine neue Waffe brauchst, irgendwie musst du halt da drüber springen. Ja. Und das war auch so random, ob ich da mal irgendwie Schaden genommen habe oder nicht. Ja, egal aus welcher Nähe oder von welcher Entfernung ich gesprungen bin. So, ja. Und da muss ich sagen, dass mir diese Spec Ops Mission, die ich gerade angesprochen habe, bei World at War gab es ja 4er Koop und bei Modern Warfare, das war aber auch nur so halb geil leider. Und bei Modern Warfare gab es dann später Spec Ops, was wieder ganz geil war. Da hattest du halt Missionen mit Zielen, da gab es diese Juggernauts, also extrem stark gepanzerte Einheiten. Ja. Und irgendwann tauchte der erste Juggernaut auf in einer Mission und da dachte ich so, okay, krass, den kriegst du nicht kaputt. Und dann halt mit viel Absprache hast du ihn kaputt bekommen. Und dann merkst du, okay, diese Endmission, wenn du sie halt auf Veteran spielen willst, kommen da 20 Juggernauts und du hast ein Messer. Und das hat extrem viel Spaß gemacht. Ja, weil du sie halt einfach mal so nebenbei spielen konntest. Du hast das erste Mal auf leicht gespielt, gucken, was passiert und sich dann immer weiter vorgetastet. Und sowas fehlt mir halt jetzt gerade. Jetzt kannst du irgendwie dein im Multiplayer-Modus ein bisschen Splitscreen zocken. Ist ganz nett. So. Ja, ich hoffe halt, dass sie den Zombie-Modus wie halt auch schon beim ersten Black Ops ein bisschen ausbauen. Also Call of the Dead damals mit George Romero da in der Mitte, das fand ich sehr, sehr geil. Also als Filmfan wie halt auch als jetzt Left 4 Dead-Fan, sage ich jetzt mal. Ja, weil das war cool, wie du die Map immer weiter erschlossen hast, immer weiter geöffnet hast, um gewisse Ziele zu funktionieren. Kino der Toten fand ich genauso cool. Das war zwar ein bisschen beengend und auch immer mal sehr frustrierend, wenn dann irgendwie Welle, keine Ahnung, 10, 12, 15 irgendwie am Start war. Der Hund. Der Hund ist den Greenscreen gerade. Ja. Ne? Und aber da muss man dann auch sagen, auf den Zombie-Modus kann ich dann auch verzichten, wenn er nicht so geil ist, wie andere Zombie-Spiele ihn irgendwie liefern. Ja. Und dann sollten sie sich erst darauf besinnen, was Call of Duty ausmacht. Und das ist halt der Multiplayer und da wäre es dann auch geil, irgendwie sonst Backups-Modus zu haben. Aber was man Treyarch auch vorhalten muss, ist, dass sie jetzt das Streaming quasi, also das Streamen von PC-Inhalten direkt auf YouTube extrem vereinfacht haben, indem sie es direkt aus dem Spiel anbieten. Also du brauchst keinen, du musst dich nicht mehr groß bei Twitch anmelden oder sowas. Du kannst quasi, wenn du 10 Leute hast, das ist die Grundvoraussetzung, dann kannst du sofort live streamen dein Spiel. Finde ich ein nettes Gimmick. Also und das finde ich jetzt, als wie gesagt jemand, der aus dem E-Sport-Bereich kommt, total toll. Also für mich, der auch gerne mal irgendwie Profispielern zuschaut, beim Zocken macht es echt Sinn und es macht auch echt viel Spaß. Ich glaube, Gregor hat so langsam hier die Aufnahmebereitschaft eingestellt. So. Ja. Nein, ich glaube, worüber ging es in den letzten 2,5 Minuten? Ich dachte, ich bin nur, das ist ja schlimm. Ich hab meine Lieblings-YouTube-Videos im Kopf nochmal abgespielt. Oh, ein Kätzchen. Nein, aber ich kann da natürlich, weil ich bei Black Ops 2 bin ich gerade im zweiten Level angekommen, deshalb kann ich nicht in der Tiefe dann mitsprechen in der Diskussion. Aber man sieht natürlich dadurch, dass man jetzt schon bei dem Spiel, was, okay, Daniel hat es sehr gesuchtet, speziell in der letzten Zeit, das werdet ihr dann auch nochmal hier verlinkt sehen, für den Beitrag, der in der TV-Sendung dann gewesen ist. Und selbst nach 9, fast 10 Jahren jährlichen Call of Duty Updates, dass man sich noch so sehr in die Serie investieren kann, ist ja auch schon ein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Also aber man muss auch dazu sagen, Black Ops 2 ist mit der Teil mit den meisten Überraschungen. Finde ich. Definitiv. Also es sind ja auch seit sehr langer Zeit. Ist generell der Teil mit der stärksten Kampagne bisher, aber für mich auch zeitgleich der Teil mit der ätzendsten Kampagne aufgrund der Kleinigkeiten. Sag nichts, aber Ausländer sind gerade da. Weil du jetzt Deutscher bist, ne? Ja. Die wollen mich. Und da muss man dann sagen, dass ich von Treyarch auch noch mehr erwarte als jetzt von Modern Warfare 4. So, also ein Black Ops 3 würde mich mehr erfreuen als Modern Warfare 4. Also die Story für Modern Warfare 3, da war sie noch nicht abgeschlossen per se. Das ist jetzt keine Trilogie, die in sich schlüssig ist. Es kommt also in Modern Warfare 4. Activision hat auch ModernWarfare4.com irgendwie schon lange registriert. Also ich wüsste zwar auch nicht, was sie jetzt noch irgendwie in Schutt und Asche legen wollen, weil es schon die ganze Welt Ja, aber man findet ja immer irgendwas. Als Activision hätte ich mir aber auch Modern Warfare bis 100 wahrscheinlich gesichert, sicherheitshalber. Ich weiß gar nicht, Modern Warfare 4... Brauchen wir das? Ja, das sagst du jetzt und das hast du bei Modern Warfare 3 auch gesagt. Und bei Modern Warfare 2 und 1 und 0 und 15. Nein. Modern Warfare 3 schließt ja nur mal an 2 an, von der Geschichte her. Das ist ja quasi das Nachbeben von... Ich habe auch gesagt, nach Gears 3, ach, braucht man Gears Prequel und dann jetzt sage ich, oh Mann, gibt's mir jetzt. Das sage ich nach wie vor, das brauche ich nicht. Nee, du spielst ja jetzt nur noch Echtzeitstrategie. Ja, weißt du? Genau, ich spiele jetzt erstmal Echtzeitstrategie. Aber ob es dann nochmal noch mal so... Call of Duty Black Mobs wieder da. Was ist eigentlich die geilste Killstreak? Jetzt, wo ich den Hund sehe, weil ich mich wieder daran erinnern muss, also dass ich bei World at War die Hunde total geil fand. Ja, die Hunde sind auf jeden Fall ziemlich weit zum Schluss, aber ich glaube, danach kommt noch etwas, das heißt Schwarm. Und ich weiß nicht, was es ist, ich habe es bisher noch nicht gesehen, beziehungsweise ich kann... Ne, es sind ja verschiedene Drohnen, aber ich meinte jetzt generell bei der Call of Duty Serie. Boah, bei der Call of Duty Serie. Also ich finde, die Hunde sind am geilsten, weil du dann das ganze Spiel... ab Absurdum führst, indem du die Hunde loslässt und genau weißt, wo deine Gegner sind und die aber in der Opferrolle sind, weil sie nicht nur dich irgendwie als Stressfaktor haben, sondern auch dieses Gebell. Und das Gebell fand ich immer so geil. Ja. Und dann weißt du, okay, jetzt geht's ab. Ja, vor allem, aber... Es wird dann so ist auch so geil, dass du... Nee, aber auch das Ding, du hast tausend technische Gimmicks irgendwie, dieses ja, Hightech vom Hightechen. Und eine der höchsten irgendwie Abschussserien ist dann halt, ja, die archaische Kraft in Form eines Tieres, die dann irgendwie richtig viel niederreißt, so, ja. Und du würdest bestimmt einige niederreißen, ne? Ja, mit so einem Laser auf den Rücken geschnallt. Ja, wir werden ihn gleich hier mit den hier Greenscreen-Punkten ausstatten und capturen für das nächste Spiel. Genau, du bist dann der Star. Würdest denn für euch als Call of Duty-Veteran, was wünscht ihr euch denn noch von der Serie dort aus für zukünftige Teile? Gibt es irgendwas, wo ihr sagen würdet, da möchte ich, dass die Serie hingeht oder das hat sie noch nicht gemacht? Oder gibt es euch konkreten Vorstellungen noch nicht? Also ich hätte gern mehr Echtzeitstrategie. Nur Echtzeitstrategie. Ja, nur Echtzeitstrategie mit kleinen Shooter-Elementen. Age of Call of Duty. Nee, ich hätte tatsächlich gerne, dass sie irgendwie mal versuchen, das sind ja smarte Köpfe, so weißt du, und ich hätte halt einfach gerne, dass sie versuchen, Konfliktsituationen nicht immer nur mit der Brechstange lösen zu müssen, sondern auch mal versuchen, auf den Spieler einzugehen und wie er sich in der Situation fühlt. Und wie ich gesagt habe, dieses Terminal-Level oder No Russian, eher gesagt, wäre halt aus der Opferrolle weitaus effektiver gewesen, dass sie halt auch hinterfragen, ist das, was wir jetzt machen, das Optimum, was wir aus der Mission rausholen können? Oder könnten wir mehr aus der Mission rausholen, wenn wir Person XY vielleicht umändern? Und ich würde mir wünschen, dass es nicht andauernd dieses ätzende Rumgespringen gibt in Missionen von Charakter zu Charakter, weil darauf habe ich einfach keinen Bock mehr. So, es geht mir auf die Nerven. Ich würde vielleicht sogar gerne meinen Charakter über ein, zwei Spiele begleiten. Und ich muss nicht als Hauptcharakter sterben. Es reicht, wenn mir der Schrecken des Krieges gezeigt wird, sodass ich ein schlechtes Gefühl, also ein schlechtes, gutes Gefühl quasi mitnehme. Du bist beim nächsten Spiel bist du vor dem eigentlichen Spiel gestorben und durchlebst das nur als Geist. Ja, genau. Ja, aber da hast du Black Ops 2 noch nicht gespielt. Call of Duty Ghost Raccoon. Aber, Ey, was ich mir wünschen würde, ist auf jeden Fall, dass sie es mal endlich im Multiplayer besser trennen können zwischen europäischen und nicht-europäischen Spielern zum Beispiel. Dass ich nicht irgendwie immer auf Ami-Server lande, beziehungsweise dass ein Spiel... Diese Franzosen! Ja, aber das ist auch so eine Option, so ein Filter gibt. Keine Franzosen. Ja. No French. Oder no Russian. Genau, no Russian, no French. Einfach halt, dass es mal irgendwie... Jetzt gleich kotzt der Hund einfach so auf das Aufnahmepult. Das Aufnahmegerät. Das wäre so lustig. Auf den Mac, das wäre lustig geworden. Ja. Vor allem hätte ich dann wahrscheinlich den Schaden gehabt. Naja, gut. Nee, dass sie es halt einfach mal hinkriegen, dass man unter sich spielt. Ja, also beziehungsweise, dass ich mein Spiel nicht unbedingt, also dass mein Spiel nicht so sehr abhängig von der Leitung ist, die ich habe. Also zumindest von dem Ping, von der Verbindung so, ja, dass man halt, weiß ich nicht, ich möchte auch gegen Amis antreten, das ist kein Problem. Latenzzeiten. Ja. Aber ja, ist es nicht bei Black Ops 2 so, dass die Server nach Latenzzeiten und nicht nach Region ordnen? Ja, aber ey, wie oft landest du trotzdem irgendwie da? Ja, das stimmt. Und hast dann irgendwie, weiß ich nicht, gelben Ping und musst dann gegen irgendwie Grünen antreten und hast dann einen im Spiel, der hat einen roten Ping zum Beispiel, der hat nur einen Punkt da stehen so, ja. Und der zieht halt deine Performance komplett runter. Dass sowas zum Beispiel nicht mehr stattfindet, das wünsche ich mir. Ja. Das wünsche ich mir echt. Und ja, ansonsten, ey, das soll einfach das machen, was es vorher auch macht. Süchtig und halt auf die Art und Weise, wie es das irgendwie, also ich muss jetzt nicht die, ich brauche auch keine neue Echtzeitstrategie oder verbesserte Echtzeitstrategie. Call of Duty Wars. das wäre vielleicht mal ganz interessant. Also, genug Einheiten gibt's ja. Ja. Alle random. Gut, nächstes Jahr reden wir über Call of Duty Tower Defense. Vor allem das Lustige ist ja, dass wir gerade darüber reden. Und im Prinzip sind die ganzen Charaktere mir persönlich komplett scheißegal. Ja, also ja. Ist mir alles scheißegal, was da passiert. Ob das jetzt Alex oder David Mason sind, weiß ich nicht. Brauche ich, es ist also... Keine Ahnung. Aber ist mir aufgefallen, dass der Colonel von ihm oder der General, dass der aussieht wie Tony Todd? Nee, der aussieht wie Tony Todd. Der sieht aus wie Candyman. Ja, wie der Candyman. Ist mir nicht aufgefallen. Ja, und hier sein Kollege, ich glaube, der hat so hier von Michael Rooker von Walking Dead, der Nazi, der Glatzkopf, den sie auf dem Dach anketten. Das muss ich auch sagen, dass sie eindeutig irgendwie Schauspieler stellenweise als Vorlage genommen haben. Da kommst du später, jetzt noch nicht, aber du kommst später noch zu Leuten, die du eigentlich. Also, wenn ich diese Person wäre, würde ich sie verklagen, wenn sie mir nicht Geld dafür gegeben hätten. Naja, vielleicht haben sie ja genau den gefragt, ob er... Ja, vielleicht. Ja. Und ansonsten, vielleicht noch ganz kurz zur deutschen Sprachausgabe von Black Ops, weil wir jetzt drüber reden. Die finde ich per se ganz gut. Ich auch. Aber wenn man sie mit einem Far Cry, was jetzt direkt kurz danach erscheint, vergleicht, dann stinkt sie so dermaßen ab für so ein teures Produkt. Das ist wirklich krass. Also ich dachte, ich hab erst Black Ops 2 gespielt und dachte so, hey, das ist ja ganz cool stellenweise. Ab und zu komplett nicht lippensynchron, aber das war dann auch egal. Und dann kommt Far Cry und bombt alles weg. Ja, was aber in Sachen Synchro-Kultur überhaupt. Würdest du nicht auch sagen, dass Far Cry schon ein dialoglastigeres Spiel ist? Ja klar, es geht dann, klar, davon abgesehen. Im Prinzip könntest du über Call of Duty alle Zwischensequenzen überspringen. Ja, also finde ich schade, dass man das teilweise nicht kann, ne? Also ich habe irgendwie... Ja, du kannst ja überspringen. Nach ungefähr 15 Sekunden kommt der Ladebildschirm. Also die sind ja... Das muss man im Spiel auch lassen. Bei Modern Warfare gibt es ja als Überleitsequenz immer nur diese komische Weltkarte, die einem total auf die Eier geht nach ungefähr 15 Spielen. Und hier bei Black Ops haben sie es auch nicht geschafft, was Vernünftiges einzubauen. Da gibt es entweder eine Zwischensequenz, die du dann überspringen kannst. Diese blöden Flugzeuge. Oder dieses Flugzeug, das von oben nach unten landet. Und denkst dir so, welchen Sinn hat gerade dieses Flugzeug, dass es... in der Mission, in der ich gerade in der Sahara bin und irgendwie Trinkwasser suche, landet. Also wo ist denn da, was ist das für ein komischer Zwischenbildschirm? Ich fand das auch sehr, sehr merkwürdig und es sah auch nicht sehr hübsch aus. Ja, es war halt so wie, ja okay, hier ist Platzhalter, nehmen wir mal kurz. Ja, ja, auch wenn er keinen Sinn hat. So, ja, ja. So Platzhalter. Ich meine, okay, man hat ja gesehen, dass diese Senkrechtstarter, dass die mal irgendwann auf dieser komischen 1% reichen Insel da landen. Ja, ja klar, die haben auch noch eine krasse Bedeutung, aber ich fühlte mich übrigens sehr, sehr oft im Spiel an Ken Lynch erinnert. Bist du auf der reichen Insel schon gewesen? Ja. Ja, Disco warst du dann auch schon. Ja. Ja. Dubstep. Geiler Song übrigens, der da läuft, aber original, Ken Lynch. Die Disco-Szene. Also habe ich mich voll dran erinnert gefühlt. Was ja jetzt per se nicht schlecht ist, oder Max Payne hat ja auch so eine. Bist du mal an diese ganzen Werbetafeln rangegangen? Das ist geil, dass sich das ändert, ne? Ja, ja, super geil. Also da sind so Werbetafeln im Spiel, musst du mal, wenn du dann auf dieser Insel bist, musst du mal rangehen, die verändern halt. Das Gesicht des, sag ich mal, Werbebildes in das eigene Gesicht. Ah, okay. Was dir aber, jetzt kommst du zu einer Schwäche zu kommen, auf die du, was dir scheißegal ist, weil du gar nicht mehr weißt, wie du aussiehst. weil du so random bist. Aber naja. Naja, obwohl du siehst doch jetzt deine Spielfigur öfter mal jetzt. Du siehst ihn ja boxen und mit dem Alten, mit dem Wutz reden. Ja, schon ab und zu, aber im Prinzip sehen sie ja dann noch. Im Spiegel dann in der kaputten Toilette. Dann müsste sie es aber eigentlich auch so machen, dass du hast halt einen Schwarzen, einen Chinesen und einen Deutschen und was weiß ich, dass sie sich noch deutlich unterscheiden. Also jetzt sind sie halt so, okay, das ist der grimmige, braunhaarige, bärtige Soldat und das ist der nicht ganz so grimmige, braunhaarige Soldat. Aber im Prinzip sind sie alle tätowiert und überproportional vollgepumpt. Ja. So sind sie halt, die modernen Kämpfer von heute. Solange es nicht so weit kommt, wie bei den Tom Clancy Spielen, wo ich schon, bevor ich die Disc eingelegt habe, komplett abschalte, was die Story angeht. Ja, also wie gesagt, Black Ops 2 war jetzt doch endlich mal eine Story, die man ein bisschen besser verfolgen konnte und die man auch ein bisschen mit mehr Interesse verfolgt hat. Unter anderem, finde ich, weil sie gar nicht mal so unkritisch war. Ja, weil es geht ja im Endeffekt, was der Wutz am Anfang sagt, um Technologie. Du hast das Ende noch nicht gesehen, Alter. Ja, okay, aber das, was ich bisher gesehen habe, fand ich schon ziemlich geil. Ja, ist ja geil. Das hat sich bisher auch noch nicht so ein Call of Duty-Spiel getraut, dass sie die Kriegsführung der Amis irgendwie als idiotisch hinstellen. Ist es nicht so gewesen, dass sie sich Oliver North dazu geholt haben als Consultant für die Story? Nee, David S. Goyer haben sie ja. Das ist ja Goyer ist ja der Batman-Autor. Genau, aber der ist ja für die Story Oliver North ist ja ganz berühmter Vaterlandsverräter der USA. Okay. Der ist, glaube ich, auch an der Mitentwicklung dann beteiligt gewesen. Ich muss mir das nochmal genauer angucken, aber ja, ich bin mal gespannt, in welche Richtung das alles... Spricht wieder für den Mut, den sie da teilweise... Hey, per se, also Black Ops 2, habe ich ja gesagt, hat mit die stärkste Call of Duty-Kampagne, die ich bisher gespielt habe. Also die stellt auch Modern Warfare 1 und 2, 3, 5 und 7 in den Schatten. Und mir geht's nur darum, dass immer noch zu sehr... auch zwischen unnötigen Charakteren gewechselt wird. Also da würde ich lieber nochmal zwei Missionen mehr in der eigentlichen Rolle des Haupthelden sein oder des Hauptdarstellers und mit ihm irgendwie ein bisschen was erleben. Na gut, aber hier, sage ich mal, bei Black Ops 2 begründet es sich ja auch aufgrund des Wechsels zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Was ich ganz okay finde, weil du spielst halt mal den Vater und du spielst halt mal den Sohn. Finde ich insofern dann auch wiederum gelungen. Ja, aber dann kommt auch wieder der Punkt, wenn du eine Sekunde nicht aufpasst, ja, dann hast du sowieso. Dann hast du schon wieder vergessen, okay, ist jetzt der Typ im Rollstuhl, ist das der, nee, kann nicht der Vater sein, weil der ist ja der Vater von dem anderen, aber ist das dann der Kumpel von dem und weißt du, also kommst du irgendwie ein bisschen durcheinander. Und zu irritierend, für einen Ego-Shooter vor allem, wo du eben nicht immer präsent deine Figur hast, kannst du einen Charakterwechsel sehr, du musst sehr viel aufpassen, damit du den Zuschauer und den Spieler nicht verlierst. Und was mir auch aufgefallen ist, kriegen wir schon so, oh Mann, Alter, halt die Fresse, ist hier Call of Duty Podcast, da kann dir nicht so viel auffallen. Ich bisschen Pum Pum und Bang Bang. Ich warte aufs große Finale, wo ich sage, was ich mir für Call of Duty wünsche. Also, bitte weiter. Bei der Synchro generell, die ist sehr, sehr schlecht abgemischt, leider. Also, das ist mir auch aufgefallen. So gut sie eingesprochen ist, so schlecht abgemischt ist das sie leider. Das ist mir auch aufgefallen. Es gab keine Untertitel, oder? Irre ich mich da? Weiß ich nicht. Das ich hab nicht getestet, ob es Untertitel gibt, aber manchmal ist es extrem leise. Ja. Und dann gibt es eine Stelle, da habe ich meinen Fernseher voll laut gehabt. und plötzlich siehst du eine Nahaufnahme von einem schreienden Gesicht. Und das hat mir halt komplett meine Boxen fast zerschossen. So, und ich bin wirklich so komplett aufgeschrocken. Und da wusste ich aber auch, okay, es geht weiter. Das ist mir auch aufgefallen. Und da sind dann auch die Momente, wo man teilweise wieder Sachen von der Story nicht mitbekommt. Okay, genau. Aber dafür, es gibt ja im Menü zumindest sehr extensive Audiooptionen, die man einstellen kann, von wegen hier Nacht und die Stimmen mal ein bisschen lauter drin im Vergleich zu den Soundeffekten. Wundert mich, dass es doch so schlecht abgemischt ist. Aber dann zum Beispiel im Multiplayer, da gibt es dann auf einmal Soundeffekte, die hast du vorher nicht gehabt. Zum Beispiel, wenn du das erste Snipergewehr, wenn du das im Raum abfeuerst, hört sich das ganz anders an, als wenn du es irgendwie draußen abfeuerst, ja. Was ich halt zum Beispiel geil, also was ich echt nett finde, das ist ein netter Gimmick irgendwie, dass man auf solche Sachen geachtet hat, so, ja. Aber dann halt im Singleplayer, so wirklich, da war eine Szene, die war eklatant, weil da haben sie da, glaube ich, irgendwie wirklich wichtige Story-Details preisgegeben und ich habe sie nicht verstanden. Und die ging auch im Getöse unter. Mhm. Ja. Ich hatte aber auch das Problem, dass ich ab und zu in ein, zwei Missionen Bugs hatte, die mir das Spiel komplett verhunzt haben in der Situation. Also es gibt ja diese Reitsequenz, ja. Und da ist neben mir eine Granate explodiert. Und diesen Piepton, der war die ganze Zeit über zu hören in diesem... In dem Level. Ich habe versucht, darauf zu achten. Ich habe es nicht. Ich hatte dich ja extra gefragt, ob es bei dir auch so war. Bei dir war es ja nicht. Und ich habe die ganze Zeit diesen Piepton gehabt. Und der war so, du weißt, das war kein, wie bei einer Flash-Grenade oder so piep, das ist aufhört, sondern so piep, die ganze Zeit. Und dann habe ich Start gedrückt, er hat aufgehört. Dann habe ich wieder Start gedrückt und er war immer noch da. Dann bin ich aus dem Spiel rausgegangen, dachte mir, ach, wenn ich das Safe-Game lade, wird das alles schon wieder ganz cool sein. Ich lade das Safe-Game, kommt dieser Piepton schon wieder. Und du denkst dir, das kann doch nicht dein Ernst sein, weil es kann nicht deren Ernst sein, weil es dann so schlecht abgemischt ist, dass du nichts mehr verstanden hast. Diese ganze Mission über bin ich piepend durch diesen scheiß Level gelaufen und überall hieß es, lauf da und ich habe es nicht gehört, weil die ganze Zeit gepiept wurde. Und irgendwann kam ein Panzer und ich dachte mir so, warum kommen die Panzer jetzt plötzlich? Und 10 Minuten später fahre ich, haben sie dir ja 3 Minuten vorher gesagt, aber du hast halt nichts gehört. Die Russen wollen uns noch einmal demonstrieren. Irgendwie. Genau. Ja. Und dann kommen die Panzer und ich so, na was? Zeigen wir ihnen noch einmal, was wahrer Mut ist. Eine sehr, sehr, sehr, sehr selten dämliche Szene. Ja. Weil wie kann ich denn mit 5, 6, 7, 8 Gäulen auf 3 Panzer zureiten? Also ich meine, wie, welche Überlebenschance mache ich wieder aus? Ja, mein Pferd hatte keine Überlebenschance, habe ich gemerkt. Ich fand's ja echt schon lustig, dass du da original mit der Panzerfaust auf dem Gaul durch die Gegend. Das war auch ein Fehler. Bei mir hat er keine Panzerfaust gehabt. Das war auch so super absurd. Hast du die gefunden? Du musst sie ja aufpacken. Ja, genau. Oder? Genau. Und ich hab nämlich was aufgepackt und hatte plötzlich Minen. Was soll ich denn mit Minen gegen Helikopter? Da heißt es, hol die Helikopter vom Himmel. Ich wechsle auf meine Zweifel und habe Minen in der Hand. Und denke mir so, was ist denn jetzt los? Und das konnte ich aber durch Neuladen ändern. Okay. Aber hätte ich es nicht gemacht? Ich stehe da mit meinen Minen und dann so Minen werfen und dann so, Helikopter, komm mal runter, bitte. Hoffen müssen, dass er neben dir landet. Ja. So und, aber es ist auch echt so geil, weißt du feuerst halt so wirklich 20 Zentimeter neben dem Ohr von dem Gaul, feuerst du entweder eine Kalaschnikow oder eine Panzerfaust ab, ja, das wird kein Pferd mitmachen in der Welt, so, aber gut. Hast du einen Reitschein? Aber dafür hast du ja auch... Hast du einen Reitschein? Ja, ich habe einen Reitschein. Achso, okay. Dafür hast du ja auch Black Ops 2 und musst ja auch nicht mit dem echten Pferd gegen den echten Helikopter antreten. Ja. Klingt ein bisschen so nach einer Rambo-Szene, ein wenig. Und was, Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal eine kleine Bagatelle anführe, aber was mich auch sehr gefreut hat, ist zum Beispiel, wenn du bei Multiplayer Objectives hast, die halt irgendwie per A, B, C oder so Pfeil im Spielfeld angezeigt werden und du musst zufällig in dieselbe Richtung anvisieren. Kennst du das, Chris? Ja. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Dann verschwinden die jetzt mittlerweile. Also sie sind nicht mehr so im... Das hatte ich bei Modern Warfare 3, wo ich es nicht verstanden habe. Wenn du zum Beispiel, du musst irgendwie die Bombe... wird mit irgendeinem Symbol quasi gekennzeichnet, damit du weißt, wo sie ist. Wenn du jetzt aber irgendwie anlegst und versuchst, irgendwo in die Richtung zu schießen, wo dieses Symbol ist, verschwindet es nicht. Du hast es permanent im Bild. Ja? Und jetzt bei Black Ops haben sie es wieder hingekriegt, dass es halt verschwindet, zum Beispiel. Was ich jetzt auch wieder nett finde. Das sind halt so die kleinen Annehmlichkeiten, die das Online-Spielen irgendwie ein bisschen besser machen einfach. Eine Kleinigkeit noch, Gregor. Eine Kleinigkeit, ja. Die letzte Kleinigkeit. Peter Schmidt. Peter Schmatke. Ist dir aufgefallen, oder ist dir auf jeden Fall aufgefallen, aber weißt du, was ich wirklich als Designerscheinung ganz geil fand, dass die Granaten aus diesem Handschuh geschossen werden. Aber gibt's das auch im Multiplayer? Das war nee, ne? da bin ich jetzt gerade unsicher. Das ist halt diese aber das Zukunft. Fand ich auch ziemlich geil. Das fand ich relativ geil, aber es sieht halt auch relativ doof aus. Aber per se ist es ganz geil. Vor allem, weil du ja auch die Kurve noch angezeigt bekommst. Genau, aber es macht natürlich auch im Prinzip gar keinen Sinn, aus deiner Handfeuerwaffe die Waffe kurz wegzunehmen, den Arm wegzuziehen und nochmal zu schießen. Aber per se fand ich das ganz cool. Und die Waffen generell sind schöne Waffen dabei diesmal. Also es gibt auch Waffen, die... Die ihre Schussstärke aufladen, je länger du sie gedrückt hältst, ja, wo du dann verschiedene Umweltgegenstände, also Mauern, Bäume, verschiedene Baumreihen, wo du, je nachdem wie stark du aufgeladen hast, verschiedene Sachen durchbrechen kannst. Und das fand ich ganz geil. Was ich auch cool finde, ist, dass zum Beispiel du jetzt die Möglichkeit hast, die Einzelschusswaffen, also die immer nur einen Schuss abgeben, dass du die jetzt ja quasi in... so aufmotzen kannst, indem du es halt freischaltest, dass sie jetzt auch Feuerstoß irgendwie dazu Feuerstoßen in der Lage sind. Was ich auch eine sehr nette Idee finde. Und was sie jetzt aber auch gemacht haben, wo ich noch nicht ganz weiß, ob das so sinnvoll ist, bei wenn du jetzt Prestige wechselst, also wenn du jetzt ins nächste Prestige wechselst, bleiben die Aufsätze. Ah, okay. Also ich habe für die MP7 so gut, glaube ich, jetzt jeden Aufsatz irgendwie freigeschaltet. Ich habe jetzt einmal Prestige gewechselt und ich habe sie alle noch. Also die sind nicht alle weg, die musst du nicht mehr freispielen. Ich frage mich halt, wie sich da die Motivation über 11 Prestige-Ränge irgendwie trägt. Das ist jetzt auch so eine Sache, da müsste ich mal gucken, weil wenn ich irgendwann, weil du kannst ja jetzt wieder wie bei Modern Warfare 3, kannst du ja Waffen quasi dauerhaft freischalten, dass du die hast, also egal ob du jetzt Rang 1 oder Rang 55 bist. Und da bleiben dann natürlich auch die Aufsätze, weißt du, das ist alles. Bei mir immer die AK. Ja, es gibt ja keine AK mehr, es gibt ja jetzt nur so dieses Zukunftsding da, also was mit diesem Lauf, der sich so nach vorne und hinten bewegt, die aber auch geil ist. Ich bin gespannt, ob das nicht ein bisschen Motivationsraub ist, weil natürlich willst du ja immer wieder die Waffen haben, mit denen du gut zurechtkommst, aber halt, ja, es macht natürlich auch schon Spaß, die Aufsätze irgendwie freizuballern. So, ne? Ja, wir werden im Laufe des kommenden Jahres ja sehen, bis das nächste Call of Duty kommt, welche Sachen uns interessiert haben und welche nicht. Ich bin halt echt gespannt, wie lange, jetzt auch, also persönlich für mich bin ich gespannt, wie lange ich dieses Spiel irgendwie so exzessiv spielen werde. Die Halbwertszeit ist die immer weiter runtergegangen? Die ist schon weiter runtergegangen. Also Modern Warfare 3 habe ich garantiert nicht so lange gespielt wie Black Ops. Dein Leben ändert sich ja auch. Also ich meine, das kommt ja auch doch dazu. Also. Das kommt auch dazu, aber jetzt zum Beispiel... wie gesagt, ich finde Black Ops 2 ist ein sehr überraschender und gut gelungener Call of Duty Titel, den ich so nicht erwartet habe. Und gerade deswegen gefällt er mir halt auch wirklich etwas besser als zum Beispiel jetzt die Modern Warfare 3. Der Multiplayer gefällt mir auf jeden Fall anhand seiner Kleinigkeiten auch besser als Modern Warfare 3. Unter anderem, weil auch nicht so viel Scheiß am Himmel ist wie bei Modern Warfare 3. Aber das gibt's fast gar nicht, ne? Irgendwie. Nee, also es hält sich in Grenzen. Das fand ich bei Black Ops schon so schön, beim ersten Black Ops, dass du nicht den Himmel permanent so vollgeklatscht hast. Und durch diese Support-Streaks bei Modern Warfare 3, wo jeder Hannebumble irgendwie, sobald er irgendwie 11 oder 14 Kills gemacht hat oder so, einen B2-Bomber rufen kann, so. Ja. Egal, ob es in der Reihe war oder nicht, das ist darauf kommt's ja an. Weiß ich nicht, da war ständig ist irgendeine Scheiße, ja. Und hier musst du eigentlich nur darauf achten, dass du irgendwie eine Panzerfaust dabei hast oder zumindest einer im Team eine Panzerfaust dabei hat, der die Drohnen runterholt. Ja, das ist so jetzt die einzige Gefahr, die du momentan irgendwie vom Himmel erwarten kannst. Und dann hin und wieder kommt halt was. Aber ich finde, das hält sich alles schön in Grenzen. Und jetzt bin ich auch irgendwie an einem Punkt angelangt, wo ich meinen eigentlichen Punkt, den ich erzählen wollte, irgendwie vollkommen vergessen habe. Ja. Kurzfazit, lohnt es sich, das jetzt zuzugreifen oder kann man auch noch sagen, wenn es Budget wird, macht es mehr Sinn? Das ist ja das Schöne. Ich finde gerade dieses Pick-Tem-System ermöglicht es Anfängern wie Neueinsteigern da irgendwie, wie erfahrenen Leuten irgendwie problemlos einzusteigen. Also ich finde, du musst jetzt nicht mehr irgendwie 10.000 Stunden gespielt haben, um dir eine gute Klasse zusammenzustellen, beziehungsweise fällt halt diese Optimierung der Perks fällt ja weg. Ja. Und du kannst es halt indem du halt zwei Perks auswählst, musst du halt dir im Klaren darüber sein, dass vielleicht eine Handgranate oder sonst irgendwas nicht mehr nehmen kannst. Gregor ist ja aufgefallen, also, dass er die Frage nicht beantwortet hat. Ja, also der Umkehrschluss würde dann sein, du brauchst das Spiel jetzt noch nicht kaufen, weil du später noch leicht reinkommst, oder? Ich sag mal, habe ich das richtig verstanden? Ich glaube, bei den alten Modern Warfare oder beziehungsweise bei den alten Call of Duty Spielen ist es so, dass du ab einem gewissen Zeitpunkt dieses Spiel nicht mehr holen solltest, wenn du ernsthaft vorhast, in den Multiplayer einzusteigen. Das ist also eher andersrum, wenn es Budget ist es eigentlich schon längst zu spät. Ja, weil dann spielen so viele Leute, beziehungsweise haben die Leute, all die vielen Leute, die irgendwie das Spiel bis dahin gesuchtet haben und sich verbessert und optimiert haben, dass die Leute das Spiel so gut können, dass du wahrscheinlich so schnell so viel auf die Fresse kriegst, dass deine Motivation ruckzuck gehen null ist, um überhaupt nochmal das Spiel reinzulegen. Also so geht's bei vielen Leuten, die ich kenne, die sagen halt, ey, wenn ich jetzt da irgendwie reinsteige, irgendwie, ich sehe doch kein Land gegen irgendwie die ganzen erfahrenen Leute. Ja, und das also sehe ich jetzt bei dem neuen Black Ops 2 nicht so, aufgrund des veränderten Klassensystems. Also okay, da kann man auch noch ein kleines bisschen drauf warten und muss jetzt nicht unbedingt gleich für die 70 bis 150 Euro für Special Editions dann das Geld ausgeben. Kann man, ich sag, man kann auf jeden Fall warten. Aber man würde sich, oder man würde nicht enttäuscht drüber sein, weil es eben wieder ein bisschen was anderes bietet und motivierender ist als für euch jedenfalls Modern Warfare 3. Ja. Nur, was ich genau, jetzt ist mir ist mein Punkt wieder eingefallen. Auch jetzt gerade, wo jetzt Wolf, wo jetzt Chris und wo jetzt Simon und wir auch so schwärmen, ich stehe leider jetzt schon an einem Punkt, wo ich sage, ey, eigentlich würde ich jetzt gerne mal Far Cry 3 irgendwie anzocken. So. Ja, weil... Ich hab's zu Hause. Ja, ich hab's auch zu Hause, ja, aber... Oh, fasst euch doch an. Es klang so. Tut mir leid. Ich hab's zu Hause, ja, ich hab's auch zu Hause. Oh, super. Ja. Wie gut, dass ich den noch schneide, den Kasten. Und irgendwie fühle ich mich gerade... Das möchte ich mich anfassen, ich weiß nicht warum. Irgendwie fühle ich mich gerade... ein bisschen schlecht, beziehungsweise ich fühle mich schlecht bei diesem Gedanken daran, Far Cry 3 zu spielen, ja, spielen zu wollen, weil wo ist meine alte Call of Duty? Wo ist deine Treue? Treue? Das habe ich auch, also das hatte ich aber bei Modern Warfare 2 hatte ich das extrem, weil ich mir da kam irgendein Spiel, das dann meine Aufmerksamkeit gefordert hat und ich dachte mir so, Alter, du hast Modern Warfare 1 irgendwie wirklich 1200 Stunden gespielt und jetzt lässt es nach 200 Stunden fallen. Ja. Was bist du für eine treulose Tomate? Aber dann dachte ich mir so, 200 Stunden? Krass, das ist mehr Zeit, als ich mir irgendwie im Jahr mit meinen Eltern verbringe. Und dann dachte ich mir da, was bist du für eine treulose Tomate? Dann habe ich meine Eltern angerufen. Ja, genau. Nee, aber per se, man hat auf jeden Fall auch seine 100 Stunden, die ich bisher damit gespielt habe, hat man trotzdem Spaß. Ja, auf jeden Fall. Also... deswegen 60 Euro lohnt sich. Und jeder, der mir sagt, es ist kein Value irgendwie vom Money, nee, stimmt nicht. So, es, definitiv also, nicht. Es sei denn, man hat mit dieser ganzen Materie absolut nichts zu tun. Also ja, will sich überhaupt nicht darauf einlassen. Spaß. Einlassen, ja. Also es, Spaß. Gut. Ihr könnt mich da ja nochmal bestätigen, aber Call of Duty war ja zum Glück eine der wenigen Serien, die auch jetzt nicht irgendwelche Online-Passes und sowas vorausgesetzt hat. Du hast natürlich dann Call of Duty Elite, was natürlich dann dir dann Maps ermöglicht und die ganzen Statistiken. Ja, aber die Maps kannst du auch so kaufen. Die kannst du natürlich dann auch so kaufen, musst darüber nicht geliehen haben, aber eben in Zeiten, wo du gezwungen bist, dann 10 Euro extra für einen Online-Pass auszugeben, wenn du das Spiel gebraucht kaufst und so weiter, finde ich das schon recht angenehm, vor allem für mit das größte Online-Shooter-Spiel, was es gibt. Na, ja, also ja, ich fand auch, das ist so ein bisschen, was mich an Battlefield immer so ein bisschen geärgert hat, das ist halt diese Origin-Geschichte irgendwie. Du hast damals ja auf dem PC noch gespielt für uns in der Sendung, ne? Ja, oder? Ja, auf dem PC, aussah. Aber ich glaube, das musste ich auch auf der Konsole machen, also da musste ich auch diesen Zugang irgendwie beantragen, beziehungsweise einrichten und das... weiß ich nicht, ist nicht so, ja, schmeckt mir nicht schon, weil ich meine, ey, man sieht ja, wozu Microsoft schon in der Lage ist, wenn sie keinen Bock haben oder der Meinung sind, du hast ein illegales Spiel gespielt. Ja, und weiß nicht, ich muss nicht dann, glaube ich, noch eine Instanz haben, die mir nochmal irgendwie alles rauben könnte. Ja, du kommst dann schon ziemlich durcheinander. Ich musste Origin nochmal zusätzlich installieren, weil ich noch was mit Knights of The Old Republic hieß es ja, das Online-RPG dann machen wollen. Mittlerweile ist es ja Free-to-Play, aber es war echt ein Wahnsinn, da nochmal Accounts aufzusetzen und dann war wieder was, da musste ich den Support anrufen und alles. Das schreckt einen doch schon ein bisschen ab. Also sie machen es einem schon sehr einfach und das ist halt auch eine Stärke von Call of Duty. Ja. Also dieser einfache Zugang. Ich wünsche mir für die Zukunft von Call of Duty Call of Duty Captain Price Power Karting. Dann wäre ich wieder mit dabei. Aber das ist doch Unfug. Im Call of Duty Rennspiel? Wenn es rauskommt, dann geh hier und trete dir sonst so lange. Also hier, da ist es. Im Call of Duty Rennspiel wäre jetzt vielleicht auch mal nicht so. Pferderennspiel. Aber der Punkt ist doch, sie haben doch auch mit der Engine bewiesen, dass es eigentlich funktionieren würde. Ja. Ein richtig geiles Rennspiel. Und, aber im Prinzip hast du dann natürlich auch schon, es müsste halt, wenn du Blur nochmal veröffentlichst und da Call of Duty draufschreibst, dann funktioniert das doch. Hoffe ich. Also Blur, ich fand Blur so geil. Ich fand auch Blur cool. Ich mochte es auch, dass man sich da hochleveln kann und alles. Also ich fand es, dass man Ränge hat, die einem, die den anderen zeigen, wie geil man gefahren ist. Ja, ist halt Modern Car Fair. Ja, Modern Car Fair, genau. So wie sie es gehört. Es gibt natürlich auch noch etliche Handheld-Titel und Spin-Offs. Ich glaube, da brauchen wir nicht so groß ins Detail rüber gehen, weil die wichtigen Sachen haben wir abgehandelt hier. Wie heißt das auf der Vita? Declassified, was gerade jetzt rausgekommen ist, in 5 Monaten schnell mal zusammenprogrammiert und unter ferner liefen. Aber ja, dann würde ich sagen, lass uns diesen Call of Duty Podcast zu Ende bringen. Oder habt ihr noch was? Diese Beweihräucherung. Ich wollte gerade anfangen. Also jetzt bin ich gerade warm gelaufen. Ja. Wenn ich jetzt mal so über die einzelnen Waffen irgendwie oder ja. Wir können auch über die einzelnen Tarnungen. In der Zeit, wo wir diesen Podcast aufnehmen, wenn wir. Fandest du eigentlich das Klassensystem geil? Das gab es ja auch schon. Es gab ja auch dieses leichte Klassensystem mal. Wie meinst du das? Dass du halt unterscheiden konntest, ob du Supporter warst oder kein Supporter. HSV-Supporter. Ach, egal. Hä? Ich hab's doch schon wieder vergessen. Ich glaube, ich hab das doch mega verwechselt gerade. Bei Border Warfare? Alle Integrität, die ich über diesen Podcast aufgebaut habe, zum Thema Call of Duty jetzt gerade weg. Innerhalb von einem Satz den Bach runtergespült. Ja. Hey, dieses Rennspiel. Lass uns endlich drüber reden. Hey, das war gut. Du brauchst nur darauf hoffen, dass die Leute vorher kurz abgeschaltet haben, sich nicht alles bis zum Ende angehört haben. Ja, aber das soll es dann für den Call of Duty Podcast gewesen sein. Wenn sich das einer überhaupt bis zum Ende anhört. Ja. Natürlich. Ich fand es interessant. Ich kann es natürlich dann auch sagen, hier wieder die Rolle als Call of Duty größtenteils Außenstehender ist natürlich sehr faszinierend, mal zu sehen, was wie diese Serie tickt und was einen daran fasziniert überhaupt. Und ich glaube, es geht ja auch prima, wenn wir dann diese Podcasts machen, um Themenvielfalt alleine. Na, nicht jeder ist ein Fan von Rennspielen oder Shootern oder Rollenspielen. Oder aber, Tom Cruise. Ja, Tom Cruise haben wir die meisten Anfragen bekommen. Ja. Von Tom Cruise. Ja, er wollte unbedingt, dass wir weiter über ihn reden. Ja. Weil er wollte es in Hollywood vorzeigen und sagen, hey Leute, guck mal hier, die haben mich verstanden. Ja, die wissen, was ich für einer bin. Er wird auf der Couch von Oprah hin und her springen und unseren Cast dabei abspielen. Genau. Game One. Übrigens, eine ganz, ganz klare Nicht-Kauf-Empfehlung an den PS Vita-Teil, an die Classified. Hast du schon gespielt? Ja, ganz, ganz schlecht. Okay. Ja. Hätte mich aber auch A ungefähr nicht interessiert und B habe ich auch keine Vita. Ja, also. Es gibt keinen richtigen Singleplayer in beiden Dingen, auf Multiplayer ausgerichtet und wie gesagt, in 5 Monaten billig zusammenprogrammiert. Hauptsache, wir haben was zum Start. Ja, so die China-Boys. Aber Call of Duty ist auch so ein Beweis dafür oder beziehungsweise so ein Beispiel dafür, dass man für ein Spiel, dass man halt nun mal nicht auf einem Handheld spielt, oder? Ja, oder also ich meine, so ein Ding will ich auf einem riesengroßen Monitor sehen oder beziehungsweise auf einem riesengroßen Fernseher, oder nicht? Also ich meine, anders boxt es eigentlich. Ach, ich habe gegen so Handhelds und speziell so PSP und Vita Ego-Shooter eigentlich nichts so dagegen. Bei der Vita wenigstens, weil das Ding endlich mal einen zweiten Stick für die Kamera hat, könnte ich mir sogar vorstellen, dass es durchaus Spaß macht. Finde ich ein bisschen schade, dass es jetzt eben nicht so gut funktioniert hat, aber per se gegen Shooter auf dem Handheld habe ich nichts. Ja. Aber da muss man auch sagen, Call of Duty ist ja auch einer der Titel, wo du ganz klar eine Lücke irgendwie zwischen PC und Konsolenspieler schaffst. Also jeder, der das Ding auf der Konsole spielt, ist ja ein verhasster Feind für echte PC-Cracks. Ist ein Thema, das wir gar nicht angerissen haben, aber da sollten wir vielleicht mal Konsole, PC sollten wir später drüber quatschen irgendwann. Für mich ist Call of Duty tatsächlich mittlerweile zumindest ein klassisches Konsolenspiel geworden. Für mich auch. Also ich sehe das auch gar nicht anders als Konsolenshooter irgendwie. Klar, das kann man am PC spielen. Das funktioniert beim PC wahrscheinlich wesentlich besser als auf der Konsole. Aber ich habe das Ding über die Konsole kennengelernt. Ich bin ein Konsolenkind. Und für mich wird es immer halt ein Konsolenspiel sein. Also zum Beispiel Battlefield ist für mich, von der Denke her, ich habe es auch hauptsächlich auf der Konsole gespielt, aber es ist eigentlich eher ein PC-Spiel. Glaube ich. Weißt du, was ich meine? Also, was auch die Komplexität angeht und das, wie man es spielt, aber Call of Duty ist halt ein Arcade-Spiel und das ist für mich ein Konsolentitel. Eben, es bricht halt so alles, was die anderen Spiele halt so breit auswalzen, bricht es halt auf das Wesentliche runter, dass du halt irgendwie per Kopfhörer irgendwie mal schnell mit deinen Leuten irgendwie Sachen durchgehen kannst. Ja, ich weiß nicht. Mich stört das nicht. Ich habe gegen niemanden hege ich einen Groll, der am PC spielt. Ja, außer Franzosen. Aber da allgemein. Ah ja, gut. Ja, allgemein. Aber wie Chris das schon gesagt hat, das ist auch das Thema für einen anderen Cast dann. Ja. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle dann jetzt einmal Schluss. Ich bedanke mich bei Chris, ich bedanke mich bei Daniel. Danke, dass du uns zugehört hast. Ja. Wie lange waren jetzt 3 Stunden? Wir sind jetzt bei knapp über 3 Stunden. Parlez-vous français? Ja, wir werden, dieser Podcast läuft natürlich jetzt noch 2012, wir werden im Dezember noch eine Handvoll Casts dann haben, bevor wir im Januar wieder auf den zweiwöchentlichen Rhythmus dann zurückgehen. Ja, da höre ich schon Themenvorschläge aus den hintersten Ecken, hat es der Hund dort gerade gesagt. Wunder, ja, Tom Cruise. Aber gerne weiter Themenvorschläge, speziell fürs nächste Jahr unter podcast@game1d und ja, bis dahin sage ich, ich war der Gregor. Ich war der Daniel. Ich war der Christian. Tschüss. Ja, es war trotzdem synchron. Tschüss. Ja, toll. Immer zu spät im Leben. Hitler!